Schon vor dem Weltkrieg sah der Kunsttheoretiker Wilhelm Worringer den modernen Menschen gezwungenermaßen offen für archaische Weltbilder. Habe doch aller Fortschritt im Denken und Forschen die Welt nur immer größer und komplexer, den Menschen aber immer kleiner werden lassen. Vom Hochmut des Wissens herabgeschleudert, steht der Mensch nun wieder ebenso verloren und hilflos dem Weltbild gegenüber wie der primitive Mensch. Und ebenso ausgelassen wie die Wilden triumphierte er über die Angst im Tanz. Auch zum Verrückten, Entgrenzten, Schizophrenen zog man Verbindungslinien. Die Energien aus den Kellern des Unbewussten, in das man voller Neugier hineinzuspähen sich mit der Psychologie aufgemacht hatte, wurden im Tanz auf sozialverträgliche Weise herausgelassen. Viele genossen das Gefühl, tanzend alle Konventionen abschütteln zu können und mit Haut und Haar in eine existenzielle Freiheit vorzustoßen, in der sich das politische Versprechen der Republik für einen kostbaren, ganzheitlichen Augenblick zu erfüllen schien. Entsprechend verhasst waren Charleston und Shimmy bei den Pöbelhorden vom rechten Rand. Der rechtsradikale ehemalige Kapitänleutnant Manfred Freiherr von Killinger, der im Sommer 1921 die Ermordung des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger beauftragt hatte, hetzte gegen den Schieber-Itzig, genauso wie gegen die Schnösel mit Taillenjackett und den Schimmischuhen. »Glaubt ihr denn«, fragte er den verhassten schmucken Tänzer rhetorisch, »wir würden ihn beneiden?« »Nein, sicher nicht. Vor allem nicht um die Abreibung, die er gelegentlich einmal von uns beziehen kann. Geld ist euer Gott. Er gibt euch, was ihr zu eurem Leben braucht. Jazzband, Bälle, jüdische Theater, Sektsaufen, eure Weiber mit Schmuck und Pelze behängen. Uns trennen Welten von euch.« Aus Killingers Drohungen sprach die Rachsucht des Besiegten. Für ihn war die Herkunft des Shimmy vor allem eins: amerikanisch. Die Beziehung der meisten Deutschen zu den schwarzen Musikern, nach deren Tönen sie so ausgelassen tanzten, war voller Ängste, Sehnsüchte, Projektionen, Vorurteile und Ungeschicklichkeiten. Ständig verquickten sich Anerkennung und Diffamierung fast unlösbar miteinander. So illustrierte das trendbewusste Zeitgeistmagazin Tempo eine Geschichte über den Erfolg schwarzer Musik in Deutschland mit friedlichen Bildern einer musizierenden Band, betitelte aber den Text in purzelnden Lettern mit der alarmierenden Schlagzeile »Einbruch der Neger in Europa«. In dem Beitrag wurde einerseits herablassend die Anerkennung der Schwarzen als vollwertige Menschen begrüßt, andererseits scheute man sich nicht davor, im selben Blatt das Auftreten einiger weniger Musiker und Tänzer als Vorstoß des Negertums zu bezeichnen. Dabei beunruhigte die konservativen Beobachter weniger die zahlenmäßige Stärke der schwarzen Musiker als ihr Erfolg beim begeisterten Publikum. Der gefürchtete Vorstoß war kein räumlicher, sondern ein kultureller. Ein Vorstoß in die Seele des Abendlandes, das sich in seiner Dekadenz willfährig dem Fremden hingebe und sich mit Haut und Haaren verrate. Am Fortschritt müde geworden, sehne es sich nach dem Primitiven zurück und begebe sich in den Zustand der Wildheit. So schwadronierte in derselben Tempo-Sonderausgabe zur afrikanischen Tanzmusik der bekannte Ballettkritiker Werner Suhr unter dem Titel »Warum tanzen die Menschen?« in Anlehnung an Oswald Spenglers Kulturpessimismus über die innere Auszehrung und Erschlaffung der weißen Kultur, ermattet durch den Krieg und Konventionen. Der Europäer wünscht sich die stärkeren Kräfte und ungebrochene Spannung geistig zurückgebliebener Rassen. Er ist müde. Weiterer Differenzierung und kultureller Musik nicht mehr gewachsen, will der Gebildete mit den grellen Disharmonien naiver Weisen Unruhe und Verzweiflung betäuben. Und deshalb nehme er in den entscheidendsten Augenblicken in gefährlicher Konsequenz die Gebärden einer bisher unterdrückten, schwärzeren Rasse an. Dabei waren die agrarischen Ursprünge des Jazz, des Charleston und seiner vielen Stilvarianten längst überlagert von ultramodernen Einflüssen, die sie in den Metropolen Amerikas und Europas erhalten hatten. Der Jazz klang weniger nach Plantage als nach dem Stampfen und Pfeifen der Eisenbahnen, dem Lärm der Stanzen und Dampframmen, dem Rhythmus der Fließbänder und dem Summen des Großstadtverkehrs. Er war die Begleitmusik für die wachsenden Ansprüche, die die Menschen ans Leben stellten, für die privaten Risiken, die sie eingingen, auf dem Weg in eine größere Unabhängigkeit vom Urteil ihrer Zeitgenossen, hinein in die individuelle Selbstständigkeit. Er war auch die Begleitmusik für den wachsenden Konsum. Der Jazz trieb an. Er schien der akustische Motor zu sein, der die sorgloseren Jahre vor der Wirtschaftskrise von 1929 am Laufen hielt und zu immer neuen Höchstleistungen und Blüten trieb, gleich ob in weißem oder schwarzem Gewand, ob in ekstatischen oder selbstironischen Formen. Die Auftritte der Weintraubs Syncopators, um den aus Breslau stammenden Jazzer Stefan Weintraub, waren Höhepunkte musikalischer Collagekunst, die ihr Publikum begeistert in Bann schlug, weil sie Ironie und Leidenschaft, Sentimentalität und Nüchternheit, Melancholie und Optimismus zum Ausdruck brachte. Die Weintraubs Syncopators mischten Elemente von klassischer Musik, Tango, Walzer und Chanson und amalgamierten sie auf der Grundlage einer munteren Jazztextur, die die Menschen von den Stühlen riss. Ganz anders, leiser, aber ähnlich doppelbödig, gestaltete sich die Selbstironie der Comedian Harmonists, einer A cappella-Truppe, die den Jazz verinnerlicht hatte und ihn ganz ohne Instrumente zu Gehör brachte. Ein wunderbar zärtlicher Männerchorgesang für eine Welt, der man nicht ganz glauben mochte, dass sie wirklich so sorglos war, wie sie sich gab. Der Vorstoß des Negertums war ein Hirngespinst in jeder Hinsicht, zumal selbst auf dem Höhepunkt der 20er Jahre die amerikanisch beeinflusste Musik nur einen Teil dessen ausmachte, wonach man begeistert tanzte. Die Klangwelt in den großen Tanzpalästen war vielmehr aufreizend multikulturell. Im Berliner Haus Vaterland konnte man binnen einer Stunde von Saal zu Saal wandelnd zu Klängen aus New York, Budapest, Wien, Rom, Buenos Aires und München tanzen. Dort übrigens, im bayerischen Freistaat, gleich ob im Hofbräuhaus oder Paulaner, hatte der Amerikanismus die wenigsten Chancen. Bei zünftiger Tanzmusik wurde gegen alles angeblasen, was aus der Preußenhauptstadt an schrägen Tönen kam. Eine Ausnahme bildete das Deutsche Theater in München, in dem der Gastronom Hans Gruß moderne Revuen zeigte. 1929 scheiterte jedoch ein geplanter Auftritt Josephine Bakers am Verbot der Behörden. »A molliger Bur«, die Alpsspitzpolka und »Alte Kameraden« behielten im Freistaat auch in den Charleston-Jahren die Oberhand. Shisha-Pfeifen im Haus Vaterland. Ein Büro im Mokka Efti. Tänzer in der Großstadt hatten es leicht, das Lokal ihrer Wahl zu finden, am leichtesten in Berlin. Man ging ins Alcazar, ins Dorett, in den Groschenkeller, ins Tabasco, in die ewige Lampe, in den Faun des Westens oder ins Sing Sing, um willkürlich ein paar besonders wohlklingende Namen herauszugreifen. Etwa 140 echte Tanzlokale standen zur Auswahl, abgesehen von unzähligen Kneipen, in denen bei Bedarf die Tische beiseite gestellt wurden, um schwurfen zu können. Viele Wirte, auch auf dem Land, sahen sich gezwungen, ein Klavier anzuschaffen, um mit der Amüsierlust mitzuhalten. Wer es mondäner mochte, besuchte einen der gigantischen Tanzpaläste, in denen Hunderte von Angestellten bemüht waren, Massen von Glückssuchern einen berauschenden Abend in mehreren Sälen zu bereiten. Wer gern in der Menge untertauchte, war hier genau richtig. Die Masse sei dort bei sich selber zu Gast, schrieb Siegfried Krakauer. Für ihn waren die großen Ballhäuser Pläsierkasernen, die das Vergnügen der angestellten Heere genauso rationalisierten wie die Büros deren Arbeit. Das war scharfsinnig gedacht, ging aber am Vergnügen, das die vermeintlichen Bürosoldaten beim Ausgehen empfanden, vorbei. Den Ballhausbesuchern jegliche Individualität abzusprechen, indem man sie als kasernierte Heer bezeichnet. offenbart er die mimosenhaften Reflexe einer pikierten linken Elite als die tatsächlichen Seelenzustände der Menge. Es waren eben viele, die sich das Mokka-Efti oder das Haus Vaterland leisten konnten. Eine gehobene Angestelltenschicht zwar, aber auch die war groß genug, um eine Masse zu bilden. Eine der ersten, edelsten Adressen für Tanz und Essen war das schon beschriebene, 1929 neu eröffnete Haus Gomenia, das Architekt Nachtlicht so unnachahmlich gestaltet hatte. Trotz aller raffinierten, aufwendigen Technikorientierung fehlte im Gomenia aber das Tischtelefon, das eigentlich den neuesten Schrei im Ballhausgewerbe darstellte. Der Tanzpalastkenner Knut Wolfram hat dafür eine einleuchtende Erklärung. Offenbar glaubte man, ein solch kleinbürgerlich anmutendes Kontaktanbahnungsinstrument für Verklemmte dem Gomenia-Publikum nicht zumuten zu dürfen. Im Neuen Westen war man weltgewandt genug für jeden Smalltalk, oder man schwieg und schaute. Das erste Berliner Lokal, das die Tischtelefone eingeführt hatte, war das Resi im Osten der Stadt. Dieses Ballhaus der Technik war zugleich der volkstümlichste Berliner Tanzpalast. Resi-Chef Paul Barz, Erfinder der Disco-Kugel, war ein besessener Tüftler, der immer neue Gimmicks für sein Ballhaus ersann, vom Konfettilicht bis zur Rohrpost. Die Tischtelefone wurden als soziale Erfindung angepriesen und als Dolmetscher für Schüchterne. Jeder Tisch trug eine weithin sichtbare Nummer und ein Lichtsignal. Leuchtete es blau, waren Anrufe unerwünscht. Rotes Licht signalisierte Rufbereitschaft. Mit der scheppernd zwischen den Tischen verkehrenden Rohrpost konnte man sich schriftliche Botschaften schicken oder Pralinen zukommen lassen. Aber auch Praktisches konnte zugestellt werden. Ein Nähetui in Galalit-Dose für eine Mark 50 etwa oder ein Fläschchen Parfum im Geschenkkarton. Duftsorte, Fliedergeruch, ebenfalls eine Mark 50. Als Doris, das kunstseidene Mädchen aus dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun, im Buch einmal das Resi besucht, bekommt sie sogar eine ganze Flasche Cognac durch die Rohrpost geschickt. Begleitet von einem Schreiben mit Lebensart, wie Doris frohlockt. Ich treffe ihn morgen am Wittenbergplatz. Er ist so klein und wibbelig und hat Augen wie angebrannter Plüsch. Das Resi ist ganz nach ihrem Geschmack. Das ist lauter Farbe und gedrehtes Licht. Das ist ein betrunkener Bauch, der beleuchtet wird. Es ist eine ganz enorme Kunst. Und als ihr Begleiter Franz mal raus muss, klingelt auch gleich ihr Telefon, um ihm Konkurrenz zu machen. Ins Mokka-Efti in der Friedrichstraße, laut Eigenwerbung ein Stück Orient in Berlin, fuhr man hinauf mit der Rolltreppe, ein ultramodernes Accessoire. Das zweite Alleinstellungsmerkmal des Lokals war die orientalische Anmutung der mohammedanischen Säle, das dritte der sagenhaft gute Kaffee, mit dem Giovanni Eftimiades, Besitzer des Mokka-Efti, sich zuerst einen Namen gemacht hatte. Sein Etablissement wollte eine Welt für sich sein. Es gab einen Frisiersalon und ein Schreibbüro. Sekretärinnen warteten darin auf Kundschaft, um Korrespondenz zu erledigen, die man tagsüber vergessen hatte. 16 Billardtische standen bereit, ein Schachsaal und zwei Tanzflächen. Hier spielte meist der 1902 in Czernowitz geborene Bandleader James Cock auf, ein Galan, wie man ihn sich kaum erträumen konnte. Eftimiades jedenfalls behauptete in Annoncen, die Tanznachmittage im Mokka-Efti seien dank Cock zum Treffpunkt der Berliner Hausfrauen geworden. Die auserlesene Künstlerschar entfessele täglich Beifallsstürme. Das größte, spektakulärste und auf herrliche Weise geschmacksunsicherste Ballhaus war das Haus Vaterland am Potsdamer Platz. Ein Gigant. Der zum jüdischen Familienunternehmen Kempinski gehörende Vergnügungspalast spielte bewusst mit nationalen und internationalen Attributen. Dieses Vaterland war weltumspannend und intim zugleich, behauptete die Werbelyrik. Man verliert sich in den vier Stockwerken in der Universität der Welt, deren traulichste und verlockendste Schönheiten dem Gast in unübertrefflicher Qualität dargeboten werden. Man schritt von einer Kulisse zur nächsten, wählte zwischen der japanischen Bar, dem Wiener Grinzing, dem altbayerischen Löwenbräu, der Wildwestbar, der ungarischen Tscharda, der italienischen Taverne, dem türkischen Kaffeehaus, bestückt mit echten Schischerpfeifen, und der Bremer Kombüse. In allen Räumen schaute man auf kunstvoll arrangierte Panoramen, die die fremden Landschaften möglichst naturgetreu nachstellten. Diverse Kapellen schrammelten Musik, die geografisch halbwegs zu den Themenräumen passte. Das Haus Vaterland war eine sinnenfrohe Travestie einer Welt, die dank Flugzeug und Zeppelin mit einem Schlag kleiner geworden war. Weil man sich die Weltreise aber nicht leisten konnte, verleibte man sie sich kurzerhand gastronomisch ein. Herzstück des schrillen Baus, der 10.000 Menschen aufnehmen konnte und im ersten Jahr nach der Neueröffnung 1928 von über 1 Million Menschen besucht worden war, waren die weinseligen Rheinterrassen. Mochte der Fluss auch am westlichen Rand des Landes liegen und drei Nationen verbinden, für viele Deutsche bildete Vater Rhein die mythische Mitte der Heimat, zumal die Franzosen erst kürzlich mit der Besetzung Hand an ihn gelegt hatten. Durchs Haus Vaterland floss der Rhein, wo er am schönsten ist. Das Panorama hinter den Rheinterrassen stellte den Blick auf St. Goa und die Lorelei nach. Modellbauboote fuhren auf dem Fluss und Modellflugzeuge kreuzten am Himmel. Stündlich zog sogar ein Gewitter mit Blitz und Donner auf, erzeugt von einer mephistophelischen Licht- und Tontechnik. Der Regen ergoss sich mittels Sprinklertechnik über das immerhin 6 Meter tiefe Panorama, das in der Breite den ganzen Raum einnahm. Es blitzte und krachte, doch immer wieder ging strahlend die Sonne auf. Heimatliche Erde band uns mit magischer Pracht, dichtete die Kempinski-Werbung. Nach einem üppigen Mahl am heimatlichen Fluss aus Pappmaché aufzubrechen zu einer torkelnden gastronomischen Welterkundung, bedient von Geishas, Cowboys und Winzermadeln, immer weiter zu trinken, um sich zum Abschluss von einem artigen Mohren den Kaffee reichen zu lassen, das war für den Berliner und seine Besucher aus der Provinz ein patriotischer Abend erster Güte. 16 Vaterland-Girls warfen dazu synchron die Beine hoch, marschierten Polonaisen durch die Räume und erwehrten sich mühsam der Übergriffe betrunkener Gäste. Die junge Studentin Inge von Wangenheim, angehende Schauspielerin und leidenschaftliche Kommunistin, verdiente sich ein paar Monate lang ein Zubrot im Haus Vaterland, wo ihre Mutter als Garderobiere arbeitete. Sie nähte Kostüme, Flitterkram für die Vaterland-Girls, und hatte ein paar Mal Gelegenheit, ihnen beim Proben zuzuschauen. Für Inge von Wangenheim war die Revue das Hinterteil jener Muse, der sie nacheiferte, die Afterseite der Kunst. Voller Abscheu erlebte sie das Gehopse der halbnackten Mädchen, die ein grauenvolles Leben führen müssten, es aber selbst nicht bemerkten. Die wimmernden Saxophone, die tobenden Ballettmeister. Hinter den Kulissen war alles so nackend, so schamlos, so zynisch, so direkt und phrasenfrei, wie es die unmittelbare Verbindung mit dem Schnaps, der Prellerei und der Spekulation verlangte, schrieb sie in ihrer Autobiografie »Mein Haus Vaterland«. Der Betrieb war für sie eine höhnisch lachende, kapitalistische Amüsierhölle, die von gewissenlosen, korrupten Pseudokünstlern in Gang gehalten wurde. Die Liedertexte, die Zoten, die politischen Anspielungen in den Dialogen, die Musik, die Kostüme, alles wurde von den Menschen, die sich dafür bezahlen ließen, bewusst und gegen die eigene bessere Überzeugung, soweit davon überhaupt gesprochen werden konnte, auf den verdorbenen Geschmack, auf die Dummheit, auf die Barbarei des reaktionären Spießerpacks am Tegernsee, auf den Rheinterrassen und dem Grinzing zugeschnitten, ohne dass man sich dessen schämt. Friss oder stirb, sagte der große Kempinski, sagte der große Krupp, sagte der große Flick, der große Thyssen, sagten alle anderen Großen. Und man fraß. Hier erklingt die Stimme einer zornigen Idealistin, die 2 Jahre später der Truppe 1931 beitreten wird, einem Agitprop-Theater der kommunistischen Zelle der Künstlerkolonie Berlin. Einen ganz ähnlichen Ekel vernahm man aber auch von rechts. Überall erhebt die Vergnügungssucht ihr Haupt, war eine Phrase, die man immer wieder hörte, so als sei ein Dämon übers Land gekrochen, alles Wahre, Gute und Schöne verschlingend, eine Riesenschlange, der man abwechselnd den Namen Amerikanismus oder Kulturbolschewismus gab. Eines stimmt. Die vielen Berliner Tanzpaläste hätten niemals überleben können, wären sie nur von Berlinern frequentiert worden. Berlin, du Bar des Planeten, dichtete Ivan Goll. Karl Vetter, seit 1925 Leiter der Presse- und Werbeabteilung im Berliner Fremdenverkehrsamt, drückte es prosaischer aus. Er hielt die großen Revue-Theater und Ballhäuser für eine verkehrspolitische Notwendigkeit. Gäbe man jedem Berliner Revue-Besucher eine weiße, jedem Auswärtigen eine grüne Marke, so würde einem vor lauter Grün bald Blau vor Augen, schrieb er. Das ist heute übrigens kaum anders. Im Berghain und in anderen berühmten Berliner Clubs der Gegenwart bilden Einwohner der Stadt eine verschwindende Minderheit. Nach dem bereits erwähnten Werbemotto »Jeder einmal nach Berlin« bekam der willige Hauptstadttourist in den 20er Jahren eine Rauschdosis verpasst, als sollte sie für sein halbes Leben reichen. Dabei bewies schon der Kater am nächsten Morgen, wie endlich das Vergnügen war. Den Wahlberliner Josef Roth zog die Schadenfreude in die großen Tanzpaläste. Manchmal, in einem Anfall heiterer Melancholie, trete ich in eines der üblichen Berliner Nachtlokale. Nicht etwa, um mich zu erheitern, sondern um die Schadenfreude zu genießen, die mir der Anblick des industrialisierten Frohsinns bietet. Eines Nachts, als seine Traurigkeit so groß war, dass sie ihn zwang, den Schmerz der freudehungrigen Großstadtmenschen aller Schichten mitzuerleben, ging er von den schicken Häusern des Berliner Westens erst in die etwas aus der Mode gekommenen Etablissements der Friedrichstraße und dann weiter in die Kaschemmen des Berliner Nordens, die vom sogenannten Lumpenproletariat bevölkert werden. Auf dieser Route wurden die Schnäpse immer stärker, das Bier immer leichter, aber eines bekam er trotz des zunehmenden Rausches doch mit. Es ging kontinuierlich bergab. Dort draußen an einem Tischchen einem müden Saxophonspieler zuhörend, bekam er eine Idee davon, wie die Unterhaltungsindustrie ihr Personal verschliss. Erst verlören die Saxophonisten in den Luxusbars ihre Luft, schrieb er in dem ausführlichen Protokoll der Sauftour, dann ginge ihnen in den mittelständischen Clubs das Gehör verlustig und am Ende landeten die Musiker taub in den proletarischen Bars. Mit den Tänzerinnen verhielte es sich ganz ähnlich. Sie würden nach Norden hin, wo das Geld abnehme, immer dicker werden. Miesepetrig saßen die Intellektuellen inmitten des Gelächters und musterten ihre oberflächlicheren Landsleute. Josef Roth gönnte den Anwesenden nicht mal eine Melancholie, die der seinigen glich. Er glaubte, die Stänze im Wintergarten ahmten mit ihrer falschen Weltmüdigkeit im gläsernen Blick nur die Lässigkeit nach, die ihnen in den Journalen vorgemacht würde. Gefühle nahm er ihnen nicht ab. Ihr schmaler Mund sei von der Natur selbst retuschiert, in Anlehnung an die Kunstmittel der Fotografie. Ihr mechanisches Lächeln, Tag ein, Tag aus aufgesetzt, bestünde nur aus einem Entblößen der gepflegten Zähne. Alles Lüge, alles Fassade. Und zwar eine, die sich nicht der Tiefe abbringt, sondern sie vortäuscht, schrieb Siegfried Krakauer über das Haus Vaterland. Dass die Welt des schönen Scheins tatsächlich funktionierte, nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie sie in den Schlagern erscheint, dass die Menschen sich von ihr offenbar betrügen ließen, machte ihm zu schaffen. Dass auch Angestellte ein komplexes, ironisches Verhältnis zur Realität unterhielten und auf Kulissen nicht wie naive Träume hereinfielen, mochte der Berliner Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung ihnen nicht zutrauen. Dabei war das Unechte fast ein Fanal, jedenfalls ein Signum dieser Zeit. Die französische Modedesignerin Coco Chanel hatte 1928 Strass und Modeschmuck für salonfähig erklärt. Es war ein Befreiungsschlag. Nun war es möglich, ein Vermögen zu tragen, das nichts wert war. Obgleich auch die Masse längst virtuos mit Illusionen spielte, glaubte Krakauer offenbar, sie sei dumm genug, auf sie hereinzufallen. Wo künstliche Traumwelt und Realität übereinstimmten, läge das am Nachahmungstrieb der unreifen Menschen. Filmkolportage und Leben entsprechen einander gewöhnlich, weil die Tippmamsels sich nach den Vorbildern auf der Leinwand modeln. Vielleicht sind aber die verlogensten Vorbilder aus dem Leben gestohlen, schrieb er 1927 in dem berühmten Artikel »Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino«. Die fatale Manipulationsthese war geboren. Die Traumwelt der Unterhaltungsindustrie lenke von den realen Verhältnissen ab, um Kritik an deren Zuständen zu unterbinden und die Menschen von ihrer Realität zu entfremden. Sie diene der Flucht aus der Realität der Büros, sei ein Gegenschlag gegen die Büromaschine. Dabei führte die James-Klein-Revue »Das lachende Berlin« im Apollo-Theater sogar mitten hinein ins Büro. Auch die Berliner Tanzlehrerin Hanna Kurzer, die in ihren Kursen junge Frauen aus Büroberufen im Ausdruckstanz unterrichtete, meist nur zu Zwecken der Entspannung und Freizeitgestaltung, bezog sich in ihren Unterrichtsmethoden auf den Büroalltag. Ihre Tänzerinnen bildeten eine lebende Schreibmaschine, in der jeder einen Buchstaben verkörperte. Das Magazin »Das Leben« berichtete: Es wird zum Beispiel die Not dargestellt. In dem Moment, in dem die Meisterin das Wort ausspricht, springen die Buchstaben N, O und T aus der Tastatur heraus und bilden eine Gruppe, die tänzerisch den Sinn des Wortes ausdrückt. Die Unterhaltungskultur der Weimarer Republik besaß die Frechheit, den Realitäten nicht einfach davonzulaufen. Sie griff sie auf, verarbeitete sie, stellte sich ihnen. Das mochte zwar oft auf eine süßliche Affirmation der Verhältnisse hinauslaufen, aber eine bloße Flucht aus dem Alltag war es nicht. Schlager thematisierten die Armut, du sowohl wie ich, das Wohnungselend, wenn ich sonntags in mein Kino gehe, den Konsumrausch, keine Zeit, glücklich zu sein, Leistungsdruck und Selbstausbeutung, 6-Tage-Rennen und das Veteranenelend, schöner Gigolo, armer Gigolo. Die leichte Muse der 20er machte, ganz ähnlich wie die Popkultur heute, keine Kurve um das Leid, sondern half es zu verarbeiten und zu ertragen. Genau das machte sie für viele, die die Welt radikal verändern wollten und dafür aufständische Fußtruppen brauchten, so ärgerlich. Kapitel 8: Selbstoptimierung, die Perfektionierung der Freizeit und der Körper. Wenn man ins Theater geht wie in die Kirche oder in den Gerichtssaal oder in die Schule, das ist schon falsch. Man muss ins Theater gehen wie zu einem Sportfest. Bertolt Brecht. Lunapark. Eine Woche nach der Novemberrevolution hatten der Industrievertreter Hugo Stinnes und der Gewerkschaftsführer Karl Rudolf Legien die exakte Drittelung jedes Werktages perfekt gemacht. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf sollten fortan jeden Tag in 3 genau gleiche Teile teilen. Eine seit Jahrzehnten erhobene Forderung der Arbeiterbewegung wurde Realität, ab 1919 auch für Angestellte. Nur der Sonntag war arbeitsfrei. Der Samstag vorerst ein Arbeitstag wie jeder andere. Als sich 6 Jahre später der Uhu bei Gewerkschaftern und Unternehmern umhörte, was sie über eine 40-Stunden-Woche dachten, antwortete der Arbeitgebervertreter Alexander Flesch brüsk: Die 5-Tage-Woche kommt für Deutschland nicht in Frage. So wenig, dass sie nicht einmal diskutiert werden soll. Es half aber nichts. Das freie Wochenende stand auf der Tagesordnung kommender Vorhaben. Man werde, stand im Uhu zu lesen, auch das Weekend bald von den Amerikanern übernehmen. Wir kauen Gummi, boxen und spucken zur Not. Aber was Weekend ist, beginnen wir erst zu erfahren. und müssen es aus dem Long Islandischen ins Wanseatische übersetzen. Ein Gewerkschaftsvertreter namens Leipart warb für ein arbeitsfreies Wochenende, musste aber dem verbreiteten Eindruck entgegentreten, die Menschen wüssten mit ihrer vielen Freizeit gar nichts Gescheites anzufangen und kämen nur auf dumme Gedanken. Leipart versicherte, die Arbeitnehmer würden ihre Freizeit sinnvoll, nämlich zur Ertüchtigung durch Sport und Fortbildung nutzen. Ein Mehr an Freizeit würde dringend benötigt, um die Leistungsfähigkeit kontinuierlich wiederherzustellen und noch zu steigern. Sie käme deshalb indirekt auch dem Kapital zugute. Die Sorge um die sittliche Verfassung des Menschen war in den bürgerlichen Blättern weit verbreitet, wobei man sich weniger Gedanken um den eigenen Stand als um die Masse machte. Die meisten Bürger sahen die niedrigeren Schichten am liebsten erschöpft. Die Kunst, die Kraft der Nerven zu sparen und in der Freizeit Reserven an Energien für den nächsten Tag aufzubauen, sei in Deutschland leider noch nicht so weit entwickelt wie in England, meinte die besorgte Kulturzeitschrift Querschnitt. Häufig sprach man von einer fortschreitenden Entnervung, hervorgerufen durch die zappelige urbane Unterhaltungskultur. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden widmete 1930 deshalb eine Ausstellung der gesunden Gestaltung der Freizeit und forderte mehr Gesundheitswillen. Dabei kann man wahrhaftig nicht sagen, dass die Menschen der 20er Jahre nicht mehr aus sich machen wollten. Im Gegenteil. Es war eine Dekade der Ich-Perfektionierung im umfassendsten Sinn. Viele besuchten Kurse für Malerei, Fotografie, Tanz und Ausdruckstanz, lernten Fremdsprachen oder sportelten. Und wenn man der Historikerin Johanna Niedbalski glaubt, hatte selbst das reine Vergnügen einen tiefschürfenden, gewissermaßen enzyklopädischen Zug. So bot der Lunapark ein ganzes Universum von Lustbarkeiten, branchenüblich, großspurig gesagt, eine Weltausstellung des Vergnügens. Josef Roth fand, der Gott der Sensationen habe den Lunapark ganz ans Ende des ohnehin unterhaltungsseligen Berliner Kurfürstendamms gesetzt, sozusagen als dessen Pointe. In diesem berühmtesten Vergnügungspark der 20er Jahre konnte man sich amüsieren, von der Schießbude angefangen bis hin zum modernsten Karussell. Zwischendurch allerfeinst dinieren oder sich grobschlächtig sättigen, Champagner oder Molle trinken und natürlich in den verschiedensten Stilen tanzen. Der Lunapark gab sich hochmodern. Die Achterbahn zum Beispiel wurde erst kubistisch, 1921 dann durch den Maler und Grafiker Josef Fennecker expressionistisch gestaltet, bevor sie als Krummhäuselbahn hochalpin daherkam. Bei der Konkurrenz war übrigens auch ein Maler unter Vertrag, Hans Baluschek, bis heute berühmt für seine eindringlichen realistischen Darstellungen proletarischer Lebenswelten. Im ULAP, dem Universum Landesausstellungspark, einige Kilometer weiter in Moabit, ebenfalls mit Gebirgsszeneriebahn und allen Schikanen, hatte er aus Pappe, Gips und Leim ein nostalgisches Alt-Berlin zusammengekleistert, zur Empörung der Roten Fahne, die erschüttert war, wie tief man doch sinken könne, die Gesellschaft genauso wie der Maler. Im Lunapark gab es einen eisernen See, eine wackelnde Schimmitreppe mit einem Gebläse am Ende, das die Röcke anhob, eine drehbare Villa Irrenhaus, ein großes Wellenbad, ein Hippodrom, einen Boxring, in dem Max Schmeling 1926 seinen ersten Titelkampf gewann, eine Revuebühne, jede Nacht Feuerwerk und vieles mehr. 16.000 Plätze sollen die Restaurants zusammengenommen geboten haben, 1.500 Angestellte in den besten Zeiten zu Diensten gewesen sein. Wann aber waren die besten Zeiten? Die 20er waren zwar der Höhepunkt der Lunapark-Geschichte, aber zugleich auch ihr Ende. Im Grunde gehörte der 1909 eröffnete Park mit seinem universalistischen Konzept eher der Belle Époque an, mit ihren optimistischen Weltausstellungen, eine umfassende Totalität suggerierend, die nun, zwei Jahrzehnte später, schon wieder naiv erschien. Außerdem legte man steigenden Wert auf Distinktion. Je älter die 20er Jahre wurden, umso mehr tendierten die unterschiedlichen sozialen Milieus dazu, unter sich zu bleiben und sich nach Lebensstil und Vermögen säuberlich auseinander zu dividieren. Man musste nur ein wenig vom Kurfürstendamm zum Kaiserdamm spazieren, und schon konnte der elegante Bergliebhaber eine Skipiste besuchen, auf der die feine Gesellschaft unter sich blieb und die Schussfahrt probte. Die künstliche Piste war überdacht, vor allem aber niveauvoll. Ungehemmt konnte man seine teure Ausrüstung präsentieren. Im Lunapark hingegen traf man ganz Berlin, und das war nicht immer ein reines Vergnügen. Wer hier auf Dauer erfolgreich unterhalten wollte, musste Unsummen investieren, da sich die Attraktionen schnell abschliffen und der Berliner, in großer Masse zusammengebracht, sich rasch überhat. Seltsame Typen waren es, die als Unternehmer den Lunapark, den ULAP und ähnliche Großprojekte am Laufen hielten. Hasardeure mit großem Spieltrieb, geborene Unterhalter, Zauberer, die meisten entstammten dem Boulevardtheater oder der Filmbranche. Einer von ihnen, Siegbert Goldschmidt, war in einer Person Kinobesitzer, Schauspieler, Theaterdirektor, Musiker, Jazzkapellmeister, Journalist und Verbandsfunktionär. Ein Multitalent, dessen Karriere allerdings ein Ende fand, als mehrere Gerichtsvollzieher und ein Großaufgebot Polizei seine Büros durchsuchten, um die Außenstände einzutreiben. Die Branche verbrauchte viel Geld. Im Laufe der Zeit wurden die großen Vergnügungsparks umgewandelt in Aktiengesellschaften. Leo Kronau, der ab 1926 den Lunapark managte, bevor er 1927 die Direktion des Haus Vaterland übernahm, hatte sich zuvor als Impresario zwischen Wien und den Vereinigten Staaten einen Namen gemacht. Im Lunapark auf Coney Island, der dem Berliner Park seinen Namen gegeben hatte, soll er an dem Raumschiff Luna beteiligt gewesen sein. Luna gaukelte den Besuchern vor, sie zum Mond zu fliegen. Nach rumpelnder Reise landete es auf dem Trabanten. Die Türen des Gefährts öffneten sich und die Passagiere wurden von Mondmännchen mit grünem Mondkäse bewirtet. In Amerika hatte Kronau gelernt, wie man Unsummen von Investorendollars für solche Showspektakel sammelt. Das Geschäftsmodell war zunächst auch in Berlin ertragreich, auf Dauer aber hochriskant. Wer nicht laufend neue Ideen realisierte, konnte die hohen Investitionen über einen längeren Zeitraum nicht einspielen. Der Innovationsdruck zerrte am Budget und an den Nerven. Zur ökonomischen Tragik der großen Unterhaltungsspektakel gehörte die ihnen innewohnende Vollmundigkeit. Die verheißungsvolle Glitzerwelt produzierte Enttäuschungen, sobald das ernüchternde Licht der geringsten Ermüdung hineinfiel. Deshalb verschlissen die Vergnügungsparks jede Menge von Managern, so entschlossen diese auch gegen die Gewöhnung angekämpft hatten. Der Lunapark überlebte die Weimarer Republik nur wenig länger als ein Jahr. Der ULAP schloss sogar schon 1925 seine Tore für immer. Im August desselben Jahres hatte zwar das sozialdemokratische Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold dort seine Verfassungsfeier abgehalten, den Vergnügungspark in ein Meer von Republikfahnen getaucht und ihn so noch einmal doppelt fashionable für die sensations- und vergnügungssüchtige Bourgeoisie gemacht, die die rote Fahne ohnehin als Zielgruppe des Parks ausgemacht hatte. Es half aber nichts. Der ULAP machte pleite. Den Veranstaltern waren die Ideen ausgegangen und die Vergnügungssucht kannte kein Erbarmen. Der Zerstreuung suchende Mensch langweilt sich genauso schnell, wie er sich beeindrucken lässt, ein volatiler Faktor, noch quecksilbriger als der Aktienkurs. Im Kino sichtbare Stimmen. Während ein großer Teil der Jugend als Wandervögel den Großstädten entfliehend durch die Auen streifte und ein ganzheitliches, sinnvolles Leben in der Natur suchte, saß ein anderer in den stickigen Kinos und ließ sich von Charlie Chaplin, Willy Fritsch, Lillian Harvey oder Marlene Dietrich verzaubern. Das Kino war das bezahlte Freizeitvergnügen Nummer eins, eine Branche mit gewaltigen Wachstumszahlen. In den 20er Jahren entwickelte sich der Kinoabend zu der Veranstaltungsform, die wir heute kennen, weg von der Kintop-Bude zum auratischen Lichtspielhaus. Die Dekade erlebte die Geburt des Tonfilms und einer Ausgehkultur, die den Kinobesuch fast mit der gleichen Festlichkeit zelebrierte wie den Theaterbesuch. Zu Beginn der 20er gingen die meisten nicht in einen bestimmten Film, sondern einfach nur ins Kino. Viele Kinobesitzer hielten es deshalb nicht für nötig, den Film zu einer bestimmten Uhrzeit beginnen zu lassen. Er wurde einfach hintereinander weg abgespielt, wie es gerade passte. Die Leute kamen und gingen, wann sie wollten, drückten sich mitten im Film zwischen die Reihen und schauten zu, solange sie eben Lust dazu hatten. Wollte der Vorführer früher nach Hause, spielte er den Film einfach schneller ab. Der Stummfilm verzeiht das. Vor allem musste das Publikum nicht genau zuhören. Stattdessen machte es selbst jede Menge Lärm, quatschte, applaudierte oder kommentierte unflätig die Handlung. Um seine Wirkung zu steigern, setzte der Stummfilm auf Musikbegleitung. Die Verleihe lieferten die Noten meist mit. Je besser das Kino, umso größer war das Orchester. Bei einfachen Kinos war man schon froh, wenn wenigstens ein Musiker anwesend war und sein verstimmtes Klavier bearbeitete. Largo, wenn verliebte Blicke sich auf der Leinwand begegneten. Crescendo, wenn das Unheil sich näherte. Presto, wenn Angst die Augen weitete. Friedrich Holländer, der beliebte Revue- und Chansonkomponist, hatte so angefangen. Als Schüler hatte er sich auf dem Kinoklavier abgemüht, mit den Bildern Schritt zu halten. Ein Blick auf die Noten gerichtet, den nächsten auf die Leinwand. Mit der Zeit wurden die Kinos prächtiger, besonders in den Städten. Die Paläste unter ihnen konnten es architektonisch mit den feinsten Hotels aufnehmen. Elegante Foyers schufen einen sanften Übergang von der realen Welt in die projizierte. Jetzt war man auch bemüht, ein genau terminiertes Event zu gestalten und den Film zu einem verbindlichen Zeitpunkt beginnen zu lassen. Zuvor gab es die Wochenschau, aktuelle Bilder aus aller Welt. Eingeborenentänze, Überschwemmungen, Rennen, militärische Rüstungen, Babys und Seeelefanten. Das übliche, ununterrichtete Durcheinander, das den Einblick in die Welt nicht erleichtert, sondern verhindert. So beschrieb der Zeitungsmann Krakauer die neue Konkurrenz aus der Filmindustrie. Die Deulichs Wochenschau wäre für unsere Sehgewohnheiten tatsächlich eine Folter. Nach der Schrifttafel »Hindenburg stattet der braunschweigischen Landesregierung einen Besuch ab«, die endlos lange eingeblendet war, sah man dem greisen Reichspräsidenten minutenlang beim Fahren mit der Kutsche Hände schütteln und reden zu. Worüber blieb offen, es war ja alles stumm. Die Zeitgenossen aber schauten dennoch gebannt zu. Um dem Filmereignis mehr Würde zu geben, experimentierte man in den großen Lichtspielhäusern mit zusätzlichen Gimmicks. So setzte man eine pompöse Orchesterouvertüre an den Beginn und ließ sie manchmal sogar von Ballettdarbietungen oder Pantomime begleiten. Ein Fehler, wie sich bald herausstellte, denn das dreidimensionale Getanze vorweg nahm dem anschließenden zweidimensionalen Filmbild viel von seiner möglichen Wirkung. Die echten Körper auf der Bühne ließen das Lichtbild enttäuschend erscheinen. Das Publikum musste erst wieder umschalten von der wirklichen Dreidimensionalität zur illusionierten des Films. Schließlich traute man sich, auch vor einem gehobenen Publikum ganz auf das Genre Film zu setzen und auf drittklassige Zugaben aus der Hochkultur zu verzichten. Die Unterhaltungsindustrie begriff rasch, dass es so steif und vornehm gar nicht zugehen musste, denn sobald das Licht ausging, vergaß sich das Publikum. Die Dunkelheit des Kinosaals verschweißte das Publikum zu einer anonymen Menge, im Gegensatz zum Theater, wo die bessere Gesellschaft sich nebenbei im Halbdunkel auch immer mal selbst mustern konnte. Das Kino war das erste echte Massenmedium, das vom Direktor bis zum Handelsgehilfen, von der Diva bis zur Stenotypistin dieselben Leidenschaften erzeugte und sie zu einem anonymen Großstadtpublikum werden ließ. Alle waren gleichermaßen gebannt, schon vom bewegten Bild an sich. Dessen Magie reichte aus, sogar dem ausschreitenden Hindenburg etwas abzugewinnen, glitt aber erst der gewaltige Zeppelin ins Bild, schlugen die Herzen hoch. Das Ungetüm war der große Stolz fast aller Deutschen. Und wenn dann im Hauptfilm der schreckliche Vampir Graf Orlok alias Nosferatu seine langen Krallen nach der schönen Ellen ausstreckte, war es um die Contenance geschehen. Nicht selten hielt man sich vor Grauen am nächstbesten Sitznachbarn fest, egal wen der Zufall dahingesetzt hatte. Der Tübinger Kunsthistoriker Konrad von Lange hatte 1920 aus moralischen Gründen eindringlich vor der Verdunkelung der Kinosäle gewarnt und aus Sicht rigoroser Sittenwächter sicher damit Recht behalten. Der Film fokussierte in vielerlei Hinsicht die Sinne neu. Weil der Ton wegfiel, erhielten Gestik und Mimik gesteigerte Bedeutung. Man schenkte dem gestischen Ausdrucksrepertoire des Menschen im Stummfilm notgedrungen mehr Beachtung als im normalen, tönenden Leben. Die Zuschauer begannen Sprache zu sehen. Die Schauspieler halfen mit ausschweifenden Gebärden und dramatischen Lippenbewegungen nach. Reden und Grimassieren gingen ineinander über. So lernte der Kinogänger eine Art Lippenlesen. Der Stummfilmzuschauer sieht anders und der Stummfilmstar spricht anders. Edvard Munchs berühmtes Gemälde »Der Schrei« sieht aus, als wäre er dem Stummfilm abgeschaut. 10 Jahre vor den ersten stummen Spielfilmen entstanden, wäre das Bild kaum so berühmt geworden, hätte der Film die expressive Pose nicht untermauert. Der fehlende Ton wird darin sichtbar. Der ungarische, in Wien, später in Berlin lebende Filmtheoretiker Bela Balázs veröffentlichte 1924 sein bahnbrechendes Werk »Der sichtbare Mensch« und feierte darin den Stummfilm als eine Befreiung des Ausdrucks von der Übermacht der Stimme. Der Körper habe bis dahin nur als Drangabe des Bedeutungsträgers Wort gegolten. Der Stummfilm mache ihn hingegen zum primären Ausdrucksträger der Seele. Jedenfalls trug er Wesentliches dazu bei, den Blick für den ohnehin seit dem Krieg ins Zentrum der Aufmerksamkeit geratenen Körper noch weiter zu schärfen. Man wollte Haut und Knochen zeigen. Viele drängte es danach, sich die Kleider vom Leib zu reißen und der berühmten Ausdruckstänzerin Anita Berber nachzueifern. Dass der Bubikopf so populär wurde, liegt auch daran, dass er mehr Gesicht entblößt. Ein kantiges Kinn, eine markante Wange wollte man nun auch zeigen in aller Wucht, nicht länger drapieren in wallendem Haar. Wie viel Emotionen eine stumme Erzählung erwecken kann, zeigen bis heute die Filme Charlie Chaplins, die sich in der bunten, lauten Welt des Fernsehens noch immer mühelos behaupten können. Chaplin verstehe die Gebärdensprache auf eine Weise zu reden, die jedes gesprochene Wort zum Schädling mache, schrieb Siegfried Krakauer. Und tatsächlich, die Leute hatten sich an die eigentümliche Intensität des Stummfilms so gewöhnt, dass ihnen die sich 1928 abzeichnende Aussicht, bald die ersten Tonfilme sehen zu können, nicht im Mindesten verlockend erschien. In Umfragen der Kinoverleihe, ob sie künftig Filme lieber stumm oder tönend sehen wollten, siegte fast immer der Stummfilm. Prompt fielen die ersten Tonfilme durch, bei der Kritik ohnehin, aber auch beim Publikum. Einer der ersten war 1929 »Das Land ohne Frauen« von Carmine Gallone, stumm gedreht und nachträglich mit Musik, Geräusch und Dialog versehen. Die Tonqualität muss jämmerlich gewesen sein. Der Kritiker Rudolf Arnheim goss Hohn und Spott über den Streifen. Zu Beginn sei noch alles gut gegangen. Dann aber sei der Punkt gekommen, an dem der Filmregisseur es an der Zeit gehalten habe, die Personen auch sprechen zu lassen. Es geschah also, dass Konrad Veits alte Mutter den Mund öffnete und mit der Trompetenstimme eines versoffenen Elefanten Trostworte flüsterte, die der Sohn, nicht minder sonor, jedoch unter Zermalmung aller S-Laute beantwortete. Nun war das Eis gebrochen. Das Sprechen nahm überhand, aber keinem wollte die Sache so recht gelingen. Das S schien von der Zensur gestrichen. »Verlasse mich nicht«, flehte die Dame und zerriss einen wichtigen Brief, was ein prasselndes Geräusch hervorrief. Die Avantgarde des Landes sah den Tonfilm als Kulturverfall. Die Tänzerin Valeska Gerd und ihr Lebensgefährte, der Schauspieler Aribert Wäscher, störten aus Protest gegen die vermeintliche Verflachung eine Vorführung von »Das Land ohne Frauen« derart penetrant, dass sie von der Polizei aus dem Saal geholt werden mussten. Plötzlich musste man leise sein im Kino, man verstand ja sonst nichts. Dieser Disziplinierungszwang missfiel. Kam ein Tonfilm gut an, war es nämlich auch nicht recht, weil man nicht wild applaudieren konnte, ohne den Fortgang der Geschichte zu übertönen. Hinter den Protesten steckten auch materielle Sorgen. Die Kinomusiker fürchteten um ihre Jobs. Das Sprechtheater witterte Konkurrenz. Und ein Teil der großen Stummfilmstars war für den Tonfilm völlig ungeeignet. Harry Liedtke, die Liebe einer Königin, war bis dahin ein effektiver Herzensbrecher, aber er hatte eine unpassend piepsige Stimme, die die Wirkung seines hübschen, glatten Gesichts zunichte machte. Sein Gesangspart in dem Film »Ich küsse Ihre Hand, Madame« 1929 musste vom Sänger Richard Tauber nachsynchronisiert werden. Auch für den Beau Bruno Kastner, dessen Konterfei in zahllosen Mädchenzimmern hing, war die tönende Zukunft chancenlos. Wegen seines Sprachfehlers bekam er keine Rollenangebote mehr. Kastner, der in über 100 Filmen mitgespielt hatte, erhängte sich 1932 mit 42 Jahren in einem Hotelzimmer. Spätestens mit dem gefeierten Josef von Sternberg-Film »Der blaue Engel« hatte sich 1930 der Tonfilm durchgesetzt. Auch wenn Emil Jannings seinen steifen, konservativen Professor Rath, der sich in eine Tingeltangel-Chansonette verliebt, mit einer Theatralik verkörperte, die noch ganz der Stummfilmästhetik verhaftet war. Aber die bis dahin noch ganz unbekannte Marlene Dietrich, die die Lola gab und mit immerhin 25.000 Reichsmark nur ein Zehntel der Gage des berühmten Jannings bekam, spielte die Vorzüge des Tonfilms voll aus. Nicht nur in dem bis heute weltberühmten Lied »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« von Friedrich Holländer, sondern auch in ihrer schauspielerischen Zurückhaltung. Dietrich hatte sofort erkannt, dass der Tonfilm es erlaubt, sich sparsam und damit nur umso intensiver in Szene zu setzen. Der schönste Film des Jahres 1930 aber war stumm. Er hatte, wie auf seine Weise auch der blaue Engel, die Freizeitgestaltung zum Thema. Menschen am Sonntag war ein echter Autoren- und Independent-Film. Vier bis dahin fast unbekannte junge Leute schrieben das Drehbuch oder führten Regie. Sie sollten später ganz unabhängig voneinander in Hollywood Weltkarriere machen. Billy Wilder, manche mögen's heiß, der uns im vorangegangenen Kapitel als Eintänzer begegnete, Kurt und Robert Siodmak, »Nachts, wenn der Teufel kam« und Edgar G. Ulmer, »Umleitung«. Hinter der Kamera stand Fred Zinnemann, der 1952 mit dem Western »12 Uhr mittags« seinen Ruhm als Regisseur begründen sollte. »Menschen am Sonntag« war für fast alle ihr erster Film. Er kam nur zustande, weil Robert Siodmak von seinem Onkel 5000 Reichsmark bekommen hatte und damit einen Großteil der Kosten finanziert werden konnte. Auch die Schauspieler standen zum ersten Mal vor der Kamera. Im Wesentlichen spielten sie sich selbst. Fünf junge Berliner, die sich gerade erst kennengelernt haben und nun einen Sonntag gemeinsam am Wannsee verbringen. Mannequin, Schallplattenverkäuferin, Komparsin, Taxifahrer, Weinvertreter. Hinaus aus der Stadt, die am Sonntag, zumal bei schönem Wetter, wie verlassen daliegt, entvölkert, ausruhend von ihren Bewohnern. Ein Picknick am Strand, Liebeleien in wechselnden Konstellationen, ein Spaziergang, eine Bootspartie, die S-Bahnfahrt hin und zurück. Die Kamera folgt den Protagonisten in virtuoser Bewegtheit, beobachtet sie zärtlich, als wäre sie selbst beglückt von der sonntäglichen Muße, an der sie teilnehmen darf, und von der Neugier, mit der sich die fünf Protagonisten taxieren, annähern und auch wieder abstoßen. Ein Fotograf am Strand bietet den Massen von Ausflüglern an, Erinnerungsfotos zu machen, was dem Film Gelegenheit gibt, zahllose Sommerfrischler einzeln in den Blick zu nehmen und einen auch soziologisch interessanten Querschnitt zu bieten. Er endet mit den eingeblendeten Worten: 4 Millionen warten auf den nächsten Sonntag. Der Film ist ein frühes Cinema Verité, das Gegenteil jener expressionistischen, hochartifiziellen Gruseldramen, mit denen der deutsche Film seine Zuschauer gerne in Angst und Bann schlug. Keine schaurige Hell-Dunkel-Regie, keine Nachhilfe durch dräuende Gebirge aus Pappmaché und klaustrophobisch gemalte Gespensterwälder. Keine Fledermausohren und kein somnambules Wanken à la Nosferatu und Dr. Caligari, sondern ein liebevoller Blick auf das einfache Leben, das an die freie Zeit Ansprüche hegt, auf ein bisschen Glück. Wenig Aufwand, wenig Kosten, keine Sensationen und doch ein Riesenerfolg. Eine raffinierte Kamera, die sich ohne Hektik und Nervosität den raschen Bewegungen überlässt. Ein stiller Film, dem das normale Leben Stoff genug gibt, geleitet von einer Dramaturgie der Entdramatisierung. Menschen am Sonntag ist unter all den hochfliegenden Radikalismen der Dekade ein Wunder an Bodenständigkeit, an Bodennähe, leichthin über ihn hinwegschwebend, einer der großen Filme des 20. Jahrhunderts. Dichter sollten boxen. 5 Jahre zuvor hatte ein anderer Film für Aufsehen gesorgt, der ebenfalls hinaus in die frische Luft führte und von Laiendarstellern getragen war. Wege zu Kraft und Schönheit, ein Ufa-Kulturfilm von Wilhelm Prager, zeigte 1925 Körperertüchtigung von der Antike bis heute. Mit viel mahnenden Untertönen und noch mehr nackter, athletisch gestraffter Haut ging es um hygienische Gymnastik, rhythmische Gymnastik, ausdrucksvollen Tanz und choreografierten Massensport. Publikum und Presse waren begeistert. Der Filmkurier sah in den gymnastischen Darbietungen zweier junger Frauen nicht nur Beispiele einer fast überirdischen Körperharmonie, sondern auch wahre Dichterinnen an ihrem entkleideten Körper. Die beiden waren Anhängerinnen der amerikanischen Trainerin Bess Manson-Dick, deren skulpturale Fitnessübungen vielfach praktiziert wurden. Sie war eine Vorläuferin der Aerobic-Päpstin Jane Fonda, so populär allerdings, dass man auch in Deutschland vom Mensendicken sprach, wenn man Gymnastik machte. Die einander sich drehend zugewandten, gebogenen Leiber wurden ein ikonisches Bild der Weimarer Republik. In Wege zu Kraft und Schönheit spielte sicher nicht zufällig die damals noch völlig unbekannte Leni Riefenstahl mit. Und tatsächlich wirkt der Film ästhetisch wie ein Vorläufer ihres NS-Olympia-Films. Aber diese heroisierende Leibesästhetik war noch keineswegs nationalsozialistisch konnotiert. Sogar der sonst so ideologiekritische Siegfried Krakauer erfreute sich an Spiel, Gewandtheit und Rhythmik und empfahl das Werk ausdrücklich für Jugendliche. Die Überzeugung, seinem Körper Leibesübungen schuldig zu sein, war in allen politischen Lagern verbreitet, zumal weder die sitzende, geknickte Lebensweise des Angestellten noch die verqualmten, schmutzigen Städte der Gesundheit förderlich waren. Wenn auch nicht das höchste Gut, so sei leibliche Tüchtigkeit doch ein wesentlicher Teil des richtigen Menschen, resümierte Krakauer in seiner Kritik des Films. Was aber war das, ein richtiger Mensch? Vielleicht ein Ganzer? So sah es jedenfalls ein Kritiker der Licht-Bild-Bühne. Hier wird dem Kinobesucher auf eindringlichste, wirksamste Weise demonstriert, was er tun muss, um ein ganzer Mensch zu werden, hieß es in der Filmankündigung. Vom ganzen Menschen war der Weg nicht weit zum neuen Menschen, jener seit 1918 in den verschiedensten politischen Bezügen herumgeisternden Heilserwartung, die schon fast Gemeingut geworden war und sich noch in die scheinbar harmlosesten Lebensbereiche eingeschlichen hatte. Im Gegensatz zu einer dahinsiechenden Jugend treten die Repräsentanten eines neuen Geschlechts auf, denen Körperpflege das Dasein bedeutet, hieß es im illustrierten Filmkurier über Wege zu Kraft und Schönheit. Abgesehen von den sportbewussten Momenten in der Antike gibt es wohl kaum 2 Dekaden in der Geschichte, die ähnlich besessen waren vom Körper wie die kurze Zeitspanne zwischen den Weltkriegen. Sie nimmt auch deshalb einen so prominenten Platz in der historischen Erinnerung ein, weil ihre Medien mit außerordentlicher Intensität die körperliche Existenz des Menschen ins Blickfeld rückten. Es waren vor allem 2 kontroverse Tendenzen, die dabei eine Rolle spielten: die Versehrung des Körpers und seine Ertüchtigung. Der Weltkrieg hatte 700.000 Invaliden hinterlassen, die humpelnd und bettelnd an seine Schrecken erinnerten. Die Kriegszermalmten schockierten als lebende Denkmäler des Schreckens die Unversehrten, so hatte es der sozialdemokratische Journalist Erich Kuttner in seinem Beitrag »Vergessen« 1920 im Vorwärts formuliert. Fehlende Nasen, halbe Gesichter, auf Rollbrettern sich mühsam dahinschiebende Gestalten entsetzten die Passanten und erinnerten an die Verwundung des nationalen Körpers, der auch die besseren Jahre überschattete. Besser nicht daran denken, riet die Ökonomie des Wohlbefindens. Und so tat der Zeitgeist alles, um die lebenden Denkmäler möglichst rasch wieder zu verdrängen und stattdessen steinerne zu errichten. Kein Dorf kam ohne symbolisches Grab für die im Feld gebliebenen aus. Die massenhafte Verstümmelung der Körper hatte das Bewusstsein für deren Anfälligkeit enorm gesteigert. Die Wertschätzung für den unversehrten Körper war entsprechend gestiegen, noch mehr für den kräftigen und wehrhaften. Sowohl dem verletzten wie dem gestellten Körper galt eine hyperrealistische Wahrnehmungsintensität. Es ist kein Zufall, dass gerade Otto Dix, der die geschundenen, zerfetzten Körper in den Gräben und Schlachtfeldern des Krieges so eindrücklich malte wie kein zweiter, auch in den Porträts seiner Mitmenschen im Frieden den Dargestellten eine Körperlichkeit zumutet, die schockiert und verstört. Dix überspitzte. Wulstiges schwoll noch mehr an. Rote Haut glühte, buschige Brauen wurden borstig, blaue Augen stechend oder wässrig. Wen Dix malte, verwandelte sich in eine Wucht. Ähnliches gilt für Karl Hubuch, Otto Griebel oder Heinz Hamisch, die die Physis ihrer Modelle nur wenig sachter ins Monströse verschoben. Das Hyperrealistische beschränkte sich nicht auf das Hässliche. Der magische Realist Christian Schad malte die nackte Haut mit ihren feinen Äderchen, Schattierungen, Unregelmäßigkeiten und Behaarungen mit einer Prägnanz, die die Realität übertraf. Sein Halbakt von 1929 zeigt eine Haut, die so transparent ist, dass der Organismus darunter ganz zart zum Vorschein kommt. Ein Illusionismus, der etwas Besessenes hat und mit den Obsessionen seiner Zeit korrespondiert. Krieg und Stummfilm haben, jeder auf seine Weise, den Körper neu sehen gelehrt, mit indirekten Folgen in allen Kulturbereichen. Der Stummfilm setzte eine Explosion der Körpersprache frei, die andere Gattungen mitriss. In den Grotesk-Tänzen der Valeska Gerd und den Nacktänzen der Anita Berber, die sie als Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase inszenierte, in den androgynen Exaltationen ihres Mannes Sebastian Droste, der seinen sehnigen Körper in konvulsivischen Zuckungen zum Betasten darbot, und schließlich in den Dramaturgien der großen Revuen, die bis zu 300 Tänzerinnen aufmarschieren ließen, um die Schönheit provozierend an die Masse und den Appellplatz zu verraten. In all diesen Spektakeln wurde der Körper verherrlicht und traktiert zugleich. Die Philosophie stand da nicht nach. Martin Heidegger und Ludwig Klages rückten das physische Sein und den Körper ins Zentrum ihres anti-idealistischen Denkens. Heidegger, indem er Leiblichkeit ekstatisch erweiterte. Und in den eugenischen Reformideen wurde der Körper zum Ausgangsmaterial fataler Zuchtstrategien und rassistischen Auslesewahns. Der neue Mensch, inzwischen ein alter Bekannter, sollte gewonnen werden, indem das hervorragende Menschenmaterial zur Fortpflanzung genötigt, das Schwächere mit Gewalt daran gehindert werden sollte. So forderte der Kulturphilosoph Ernst Günther Gründel in seinem 1929 erschienenen Buch »Die Menschheit der Zukunft – Das Abendland zwischen Gipfel und Abgrund« eine planmäßige Aufartung unserer Rasse, die erstmalige Gestaltung unserer bevölkerungsbiologischen und kulturellen Zukunft nach unserem eigenen Menschenwillen, die Schaffung eines neuen Menschen, des vollwertigen Menschen der Zukunft. Auch in der modernen Fotografie wurde der Körper neu in Szene gesetzt. Die Kleinbildkamera ermöglichte Sportaufnahmen in nie zuvor gekannter Dramatik. Bilder aus der Froschperspektive betrieben Vergötterung. Die himmelstrebenden Fotografien des Bauhausmeisters Marley Nagy machten es vor. Sie zeigen Balanceakte scheinbar schwerkraftbefreiter Körper aus extremer Untersicht. Schwenks mit der Kamera erzeugten Bewegungsunschärfen und vermittelten eine nie zuvor gesehene Dynamik. Hunderttausende von Postkarten kursierten im Reich, die nackte Athleten zeigten, bronziert, rasiert und so ausgeleuchtet, dass ihre Muskeln reliefartige Züge trugen. Sie setzten Maßstäbe für alle. Rank musste der Körper sein, fettlos und reaktionsschnell. Um mit dem Tempo der neuen Zeit mithalten zu können, wurde er auf Diät gesetzt und trainiert. Das Konzept der Selbstoptimierung, heute aus dem Repertoire zeitgenössischer Lebensweisen nicht mehr wegzudenken, erlebte seine Geburtsstunde im Massenmaßstab. Der Sport erfreute sich in der Weimarer Republik eines beispiellosen Booms. Das galt für das aktive Betreiben wie für das Zuschauen. Über 6 Millionen Menschen waren im Sport organisiert. Allein die Deutsche Turnerschaft, nur einer von zahlreichen Turnverbänden, zählte 1931 1,5 Millionen Mitglieder. Das Turnen, namentlich das Nacktturnen, war zwar schon vor dem Krieg mythologisch umkränzt worden, jetzt aber verlor es einiges von seinem historisch mitgeschleppten Muff. Millionen von Arbeitern und Angestellten waren im Betriebssport organisiert, fuhren Kanu, spielten Volleyball, Hockey oder betrieben andere importierte Sportarten. Dazu zählte auch der Fußball, der erst in den 20er Jahren zu dem Volkssport wurde, den wir heute kennen. Der Wunsch nach einem trainierten Körper und spielerischen Gemeinschaftserlebnissen brachte kollektive Inszenierungen hervor, die sich tief ins historische Bildgedächtnis eingesenkt haben, das Rhönradturnen zum Beispiel. Dabei wurde ein kullerndes Sportgerät, das aus zwei Reifen in den Dimensionen von Leonardo da Vincis vitruvianischem Menschen bestand, von dem darin eingeklemmten Sportler in Rotationen versetzt. Man wusste nicht recht, ob der Mensch eingezwängt wirkte oder heroisch über sich hinausrollte, aber verführerisch war die, wenn auch etwas groteske Eleganz des Rhönrads auf jeden Fall. Erfunden hatte es 1921 der Eisenbahner und Gewerkschafter Otto Feig im Mainzer Militärgefängnis. Hier hinein war er von der französischen Besatzungsmacht für 2 Jahre gesteckt worden, weil er im patriotischen Widerstand Züge sabotiert hatte. 6 Jahre später war das Rhönrad schon so weit verbreitet, dass man es in Gruppen und Formationen bewegte, also synchron damit herumrollte. Es sah aus, als hätten sich riesige Hamsterräder aus ihren Verankerungen gelöst. Ein seltsames Bild, in dem Freiheit und Gefangenschaft miteinander verschmolzen. Man sang hernach das Rhönrad-Lied. Beim Sport man wirklich es erst schön hat, besitzt zum Üben man ein Rhönrad. Piloten benutzten das Rad zur Ausbildung, weil es nebenbei den Gleichgewichts- und Orientierungssinn stärkte, und die deutschen Sporthochschulen erhoben es offiziell zum Lehrmittel. Aus Amerika importiert worden war das 6-Tage-Rennen, ein ikonisches Sportevent der 20er. Hier amüsierte man sich in volksfestartiger Gaudi darüber, wie 13 Radrennfahrer 6 Tage und 6 Nächte lang monoton im Oval einer verqualmten Halle hintereinander herfahrend ihr Bestes gaben. Ähnliche Ausdauer bewiesen auch manche Besucher, die sich 6 Nächte nicht zu Hause sehen ließen, allenfalls tagsüber den Sportpalast verließen, um lustlos ihrer Arbeit nachzugehen. »Herr Wilhelm Hahnke«, Schönhauser Allee 139 soll nach Hause kommen, tönte es 1925 am 3. Tag des Berliner Rennens aus den Lautsprechern. Seine Frau ist gestorben. Der Lärm in der Halle war ohrenbetäubend. Teilweise spielten mehrere Bands gegeneinander an. Ständig hörte man den ziemlich trägen Sportpalastwalzer, der an bestimmten Stellen allenfalls von den scharfen Pfiffen des gesamten Publikums hochgepeitscht wurde. Das Bier floss in Strömen, Senf kleckerte, man traf sich und brüllte. Das fachkundige Proletariat saß weit außen auf den billigen Plätzen, die Schickeria im Inneren der Arena, zu dem eine Brücke über der Rennbahn führte. Hier saß die bessere Halbwelt, die kleinen und großen Mogule des Showgewerbes und der Filmbranche. Edelprostituierte, Schriftsteller, Zeitungsleute, Großkriminelle und Lokalpolitiker. Der Sekt floss in Strömen. Jazzbands heizten ein. Junge Tänzerinnen imitierten gar nicht mal schlecht die Tiller Girls. Mittendrin ein Mann mit Megafon, der den Stand des Rennens kommentierte und die Namen der Spender ausrief, die immer wieder Extrapreise auslobten. 100 Mark für den, der die nächsten 5 Runden gewinnt. Ein Möbelhändler spendierte eine Schlafzimmereinrichtung für den Gewinner des nächsten Sprints. Doch auch die Aussicht auf eine Bratente ließ viele Fahrer für eine Runde noch schneller werden. Am Rand der Innenbühne standen die 13 Boxen, in denen die Rennfahrer Pause machten, massiert wurden und schliefen, begafft vom gesamten Publikum. Der seltsame Zwitter aus Sport und Varieté war ein beliebtes Gesellschaftsereignis, eine lärmende, ausgelassene, quälende Realmetapher auf die 6-Tage-Woche. Der kommunistische Sänger Ernst Busch besang das 6-Tage-Rennen als kapitalistische Tretmühle, an der jede Sinnfrage scheitere. Mensch tritt rennen die Pedale, immer rund ums Holzovale, hey, hey, hey, hey, hey. Bohlen splittern, Reifen platzen, 3 Musikkapellen jatzen, hey, hey, hey, hey, hey. 6 Tage im Kreis, immer rundherum. Kein Sterblicher weiß, warum nur, warum? Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit, hey! 6 Tage im Kreis, immer rundherum, und kein einziger weiß, warum. Die schärfste Kritik am 6-Tage-Rennen, eine Kritik wird man es kaum nennen können, kam von ganz rechts, von den Nazis. Bei dieser Mischung aus Show und Profisport, den sie ohnehin mit Argwohn betrachteten, würden überall Juden die Fäden ziehen. 1933 behauptete die NS-Postille Der Angriff rückblickend: Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen durfte, weiß, dass es in erster Linie Juden waren, die als Veranstalter auftraten. In der Zeit der größten jüdischen Machtausbreitung standen in Deutschland die 6-Tage-Rennen am höchsten im Kurs. Die hedonistische Hexenkesselstimmung im Sportpalast war den Nazis unheimlich. Ein Musterbeispiel des Kulturbolschewismus. Den Sport- und Feuilleton-Journalisten des linksliberalen Berliner 12-Uhr-Blatts Kurt Ries hingegen, in Nazi-Augen natürlich ein Jude, faszinierte das Spektakel. Er sah, wie ein vergnügungshungriges, anfeuerndes Publikum von den Fahrern umkreist wurde, wie ein Stern von seinem Planeten. Ihre Gesichter waren Masken der Erregung, der Verbissenheit, der Erschöpfung, des Schmerzes. Denn immer wieder stürzten sie, wurden fortgetragen und rasten doch einige Minuten später mit verbundenen Knien und Armen um die Bahn. Dies war es, was mich nicht mehr losließ. So sei das Leben, empfanden viele und sahen im 6-Tage-Rennen eine Art Kondensat ihrer Existenz. Es gibt wohl keine Periode der neueren Kulturgeschichte, die Kunst und Sport so eng zusammenbrachte wie die Weimarer Republik. Die Avantgarde malte Radrennfahrer, Tennisspieler, Turmspringer, Schwimmer, Skifahrer, Stabhochspringer, Diskuswerfer und immer wieder Boxer. Boxen war die Lieblingssportart der Kulturszene. George Gross, Rudolf Belling, René Sintenis, Rudolf Schlichter, Konrad Felix Müller und viele andere malten oder skulpierten Boxer. Die Schriftstellerin Vicky Baum hatte einen Punching Ball neben ihrem Schreibtisch, mit dem sie sich herumschlug, wenn ihr gerade nichts Rechtes gelingen wollte. In Arbeitspausen ging sie in das am Kurfürstendamm gelegene Boxstudio von Sabri Mahir, der etliche Prominente trainierte. Bertolt Brecht hatte ebenfalls einen Punching Ball. Er wäre gerne Boxer geworden, war allerdings zu schmächtig und litt an einem anfälligen Herzen. Brecht bewunderte umso mehr den amtierenden Boxmeister im Schwergewicht, Paul Samson Körner. Er freundete sich mit ihm an und schrieb für das Sportmagazin Die Arena eine Biografie des Boxers als Fortsetzungsgeschichte. Brecht träumte von einem Theater, das Züge eines Boxkampfs hatte. Wenn man ins Theater geht, wie in die Kirche oder in den Gerichtssaal oder in die Schule, das ist schon falsch. Man muss ins Theater gehen wie zu einem Sportfest. Es handelt sich hier nicht um Ringkämpfe mit dem Bizeps. Es sind feinere Raufereien. Sie gehen mit Worten vor sich. Der Schriftsteller Frank Thies forderte 1926 im Uhu sogar, Dichter sollten boxen, dann würde es besser um die Literatur bestellt sein. Über Seiten hinweg berichtete er, garniert mit zahllosen Seitenhieben gegen Kaffeehausliteraten und schreibende Trunkenbolde, wie er mit dem Punching Ball, dem Expander und diversen Hanteln seinen kriegsmüden, durch Krankheit und Überarbeitung geschwächten Körper in einen Gestellten verwandelt habe. Sein Schulterumfang hätte sich um 14 Zentimeter vergrößert. Ein leichter Muskelpanzer würde seinen Körper jetzt bergen, was ihn beglücke wie eine große Entdeckung oder eine neue Wahrheit. Illustriert war der Beitrag mit Nacktfotos des Dichters. Nur mit einem äußerst knappen Lendenschurz bekleidet, präsentierte Thies seinen wohldefinierten Körper, drehte und beugte sich und zeigte dem staunenden Leser, was für einen Prachtkerl man aus sich machen kann. Den zierlichen Brecht, ein fleißiger Wirtshausbesucher, muss Thies Exhibitionismus und sein missionarisches Abstinenzlertum immens gewurmt haben. »Sport aus Hygiene ist etwas Abscheuliches«, schrieb er in einer Antwort auf den konservativen Autor, die leider nie gedruckt wurde. Auch er habe sich einen Punching Ball gekauft, versetze ihm aber nur dann ein paar launige Stöße, wenn es ihm Spaß mache. Die zwanghafte Ertüchtigung nach Stundenplan sei ihm ein Greuel. Ich bin für den Sport, weil und solange er ungesund, riskant, unkultiviert, also nicht gesellschaftsfähig und Selbstzweck ist. Der Boxer erschien den Zeitgenossen als der Sportler der Moderne. Er stand für die Reaktionsgeschwindigkeit, die man brauchte, um im entfesselten Kapitalismus mitzuhalten. Er war kämpferisch, auf sich gestellt und einsam. Seine Vorbilder, seine Kampfregeln und sein Stil kamen aus Amerika, von wo aus schon damals fast alles hereinschneite, was in Deutschland zum letzten Schrei wurde. Der wohl größte Boxfan des Kulturbetriebs war der Galerist und Publizist Alfred Flechtheim. Flechtheim war ein leidenschaftlicher Händler und Sammler der Avantgarde, ein Mittler zwischen der deutschen und französischen Szene. Der reiche Kunstjude, wie die Antisemiten ihn nannten, vertrat Picasso, Georges Braque, Paul Klee, Max Beckmann, Max Ernst und viele andere. Und er liebte Boxer, den Sport überhaupt. Als Gründer und Verleger der Kulturzeitschrift Der Querschnitt schrieb er 1921 in der ersten Nummer, »Der Querschnitt hält es für seine Pflicht, den Boxsport auch in deutschen Künstlerkreisen bekannt zu machen. In Paris sind Braque, Derain, Dufy, Matisse, Picasso, de Flaming begeisterte Anhänger und Rodin fehlt in kaum einem Kampf.« In wenigen Jahren hatte Flechtheim geschafft, was sich allerdings wohl auch ohne ihn durchgesetzt hätte. Der Boxkampf wurde hochkulturwürdig. Als Flechtheim 1925 einen Kampf seines Idols Hans Breitensträter, Mittel- und Schwergewicht, als künstlerische Veranstaltung beschrieb, konnte die Liaison von Boxsport und Kultur als durchgesetzt gelten. Dass dieser Kampf, in dem Kraft, Geist und Erfahrung vereint siegten, eine künstlerische Angelegenheit war. Künstlerischer als alle Berliner Theateraufführungen ist allen denen bewusst geworden, die das große Glück hatten, diesem unerhörten Schauspiel beizuwohnen. Ich beglückwünsche Breitensträter zu diesem Kampf. Der Versuch war ein Kokoschka-esker. Auf Alfred Flechtheims Partys sonnten sich die Reichen und Mächtigen im Glanz der Leute, über die man redete. Auf ihre Art alles Außenseiter, wie Max Schmeling begeistert in seinen Erinnerungen schrieb. Sportler waren dort gern gesehene Gäste. Ganz ohne Herablassung ging es allerdings nicht ab, wenn die Hochkultur sich den Athleten öffnete. Hört man genau hin, spürt man, wie sie sich in die Bewunderung mischt. Der Kunstkritiker und Publizist Hans von Wedderkopp, von Flechtheim zu seinem Nachfolger als Herausgeber des Querschnitt ernannt, beschrieb 1925 den ersten Auftritt des Boxers Breitensträter in Flechtheims Salon. Natürlich im Querschnitt, der sich inzwischen zu einem etwas snobistischen Zeitgeistmagazin für die Kulturelite entwickelt hatte. Wedderkopp musterte den Schwergewichtler wie ein Kunstwerk. taxierte die Stileinflüsse, die an ihm zu beobachten waren, schmeckte ihre Provenienz heraus und ließ den Leser daran teilhaben, wie er, Widersprüchliches abwägend, ganz allmählich zu einem Geschmacksurteil kam. Ihn verblüffte vor allem, dass Breitensträter weder eine klassisch antike Figur habe, noch sich anderen aus der Kunst bekannten Schönheitsidealen füge. Er ist auch nicht griechisch, nicht die Spur. Kein Grieche aus Sachsen. Alles Erinnern unserer durch klassisches Klischee vergifteten Gehirne muss zerstört werden. Festgehaltene Bilder müssen Platz machen, damit ein neues Bild geprägt wird. Außerdem, von Myron hat er nichts. Von dessen scharfer Schwere, noch von dem öligen Praxiteles. Auch keine Mischung. Er stammt aus Magdeburg. Eher können wir ihn auf einen amerikanischen Grundbegriff bringen. Zu Flechtheims Lieblingskünstlern gehörte die wunderbare Fotografin Frieda Ries. Sie war berühmt für ihre raffinierten, schmeichelhaften Porträts von Angehörigen der höchsten Kreise, die sie in ihrem Studio am Berliner Kurfürstendamm anfertigte. Darunter auch viele Schauspieler, Schriftsteller und Maler. Gerhard Hauptmann, Emil Jannings, Lil Dagover, Max Hermann Neisse, Anna Pavlova, Alexander Archipenko und selbstverständlich auch Ruth Landshof-York. Mit Flechtheim teilte sie das Faible für Boxer. Den jungen Faustkämpfer Erich Brandl lichtete sie völlig nackt ab, aber statt ihn mit dem unerotischen Sonnenlicht der Freikörperkultur zu fluten, an deren stereotype Heroik man sich inzwischen gewöhnt hatte, modellierten ihre Scheinwerfer den makellosen Körper liebevoll und überaus erotisch. Die Fotosession ist ein Meilenstein auf dem langen Weg der Frauenemanzipation, weil sie den männlichen Körper ganz selbstverständlich zum Objekt eines weiblich sexualisierten Blicks macht. Auch diese intimen Bilder landeten in Flechtheims Galerie und im Querschnitt. Blaues Licht. Auch Leni Riefenstahl emanzipiert sich. 1931 beschloss die 29-jährige Tänzerin und Filmschauspielerin Leni Riefenstahl, des demütigenden Vorsprechens und Taxiertwerdens leid, selbst Regie zu führen. Sie wollte Drehbücher schreiben, eine eigene Firma gründen, wollte selbst entscheiden, wo und wie sie agiert. Das ging nur als Hauptdarstellerin in einem durch und durch eigenen Film. Viele kannten Riefenstahl aus den Bergfilmen »Der heilige Berg« 1926, »Der große Sprung« 1927 und »Die weiße Hölle« vom Piz Palü 1929. Dramen in dünnster Höhenluft, glitzernden Schneewüsten und eisiger Kälte, die neue Dimensionen der filmischen Raumeroberung eröffnet hatten. Leni Riefenstahl immer mittendrin, als kühne Bezwingerin der Gipfel, gefilmt aus waghalsigen Perspektiven. Sie war die einzige Frau unter wilden Bergfechsen am Set wie Arnold Funk, Louis Trenker und Sepp Allgeier, die erbittert um sie konkurrierten. Dass sie ihnen bisweilen gezielt den Kopf verdrehte, trug ihr den höhnischen Schimpfnamen Reichsgletscherspalte ein, ein männerbündischer Witz, der ihr noch lange nachhing. Fast erfrieren und dabei gut aussehen, das war Riefenstahls Spezialfach. Die wohl sympathischste und brauchbarste Hochtouristin im deutschen Film, urteilte die BZ am Mittag. Brauchbar? Auf Dauer war ihre Stellung in der Männerwelt des Bergfilms bedrückend, für eine Egomanin wie Leni Riefenstahl sogar unaushaltbar. So lieh sie sich, Wirtschaftskrise hin oder her, 1931 von einem der in sie verschossenen Produzenten 50.000 Mark und verband sich mit dem linksintellektuellen Filmtheoretiker Bello Balasch, jenem etwas verstiegenen Analytiker der Physiognomie im Stummfilm, der wie kein zweiter den Zauber der Gebärden und der Dinge in einer Welt ohne Stimme begriffen hatte. Mit ihm entwarf Riefenstahl eine Filmstory über eine junge, als Hexe verschriene Außenseiterin in der archaischen, hochalpinen Welt der Dolomiten. Aus dem Tal verstoßen, in schwindelnder Höhe zu Hause begehrt und verfolgt gleichermaßen, ist das Bergmädchen Junta eine schöne Wilde par excellence. Als einzige kennt und beherrscht sie den kniffligen Weg zu einer verwunschenen Kristallader hoch oben im Gipfel. In Vollmondnächten, wenn der Kristall blau leuchtet, zieht er die jungen Männer magisch an. Sie klettern Richtung Gipfel und stürzen, ungeschickter als sie, in den Tod. Der Hass der Dörfler auf die gemsenflinke Junta, die Hüterin des blauen Leuchtens, wächst immer mehr. Mit Bello Balasch, drei Kameramännern und einem kleinen Cast brach Leni Riefenstahl ins Südtiroler Sarntal auf und dann weiter hoch hinauf in die Brenterberge. Meisterhaft choreografierten Balasch und Riefenstahl die Bergbauern und Talbewohner, die zusammenglucken wie die Hühner. Synchron recken sie die Köpfe, synchron wenden sie der Kamera ihre verwitterten, bitteren Gesichter zu. Welchen Anteil Balasch und Riefenstahl jeweils an der Regie hatten, ist umstritten. Neulinge in dem Fach waren beide. Leni Riefenstahl spielte dazu noch die wilde Junta, ihr mythisches alter Ego, und gab dabei körperlich alles. Gischt umtost stand sie zwischen den Wasserfällen, nass bis auf die Haut. Barfuß, in zerschlissenem Kleid, kletterte sie eine monumentale Steilwand hoch. Als die Kamera zurückweicht, sieht man sie hoch oben, klein wie eine Fliege, fast schwerelos an der Wand krabbeln. Ach, würde sie nur ihren Mund nicht aufmachen. In den wenigen Dialogszenen, halb italienisch, halb deutsch, radebrechend, versagt sie völlig. Dann lugt aus dem vermeintlichen Naturkind die Berlinerin aus dem Wedding hervor, mit energischem Zug zum Höheren und vernichtet alles, was ihre gewandte Körpersprache zuvor aufgebaut hat. Am Schluss schlägt sie ihr Gesicht in ein Tuch und verwandelt sich, weichgezeichnet und ganz unpassend, in eine Heilige, die von den Nachfahren der Dorfbewohner verehrt wird. Das Selbstbildnis als Madonna hing bis zu ihrem Tod in ihrer Wohnung. Leni Riefenstahls Ehrgeiz kannte keine Grenzen. Schon als Schauspielerin war sie keine von denen, die ihre Drehpausen mit Erholung vergeudeten. Sie hatte die Arbeit hinter der Kamera genau studiert und wusste, wie die Regisseure vorgingen. Sie hatte all ihre Kniffe beobachtet und war überzeugt, sie könnte es noch besser. Die Liste der Namen, die sie für ihre Karriere skrupellos aus dem Weg räumte, ist lang. Auch Bello Balasch wird nicht mehr lange im Vorspann von Das blaue Licht stehen. Ihren Stab trieb sie zu Höchstleistungen an, zu den riskantesten Kamerapositionen. Sie selbst scheute sich nicht vor den gefährlichsten Szenen. Um als Autorenfilmerin zu bestehen, musste sie besser sein als alle anderen. Sie experimentierte mit neuem Filmmaterial, besprühte die Linse mit Wasser, filmte Nebel im Gegenlicht. Die Berge waren wieder Mitspieler, wie in den Filmen von Funk, und die Physiognomie der beteiligten Laiendarsteller von packender dokumentarischer Intensität. Kantige, verkniffene, misstrauische Bauernschädel, die in hartem Seitenlicht maximale Ungemütlichkeit verströmten. Knorrige, urwüchsige Gesichter, die abzubilden in Mode gekommen war, weil sie einen mächtigen Kontrapunkt bildeten zu den alerten Großstadtphysiognomien. Das blaue Licht erhielt auf den Filmfestspielen Venedig 1932 den zweiten Preis. Der Filmkurier war bei der Premiere nicht nur grammatisch fast von Sinnen. Riefenstahl, eine mutige, ihrem Werk und ihrer Besessenheit gläubige Frau, habe den abgeblassten Kinohimmel eingestürzt. Der Mond und die zweifelhaften Nächte geheimnisvoller Bergnatur leuchteten über uns. Und das Schönste sei, die Prophetin gelte etwas im Vaterland. Die Besucher würden ins Kino strömen und einen Film finden von deutscher Art und Kunst. Was das sei, führte der Autor nicht aus. Noch waren rechtsradikale Tendenzen bei der Regisseurin nicht ausgemacht. Im Gegenteil. Ihr Film kritisierte eine kollektive Hexenjagd auf eine Außenseiterin. Die Bauern erschienen eher als gruselige Hinterwäldler, nicht als der mythisch verehrte Nährstand, den die Nazis hochleben ließen. Noch war offen, was aus Riefenstahl einmal werden würde, wen sie hofieren, wer sie fördern würde. Klar war nur, sie wollte noch viel höhere Gipfel erstürmen. In mein Verein werd ich erst richtig munter. Die immense Strahlkraft der urbanen Unterhaltungskultur lässt oft eine Form der Freizeitgestaltung übersehen, aus der viele Deutsche eine ganz besondere Wärme bezogen. Der Sitzungsabend im Verein. Rund 10% der Deutschen waren in einem Verein aktiv. Im Schützenverein, Kriegerverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Im Sparverein, Heimatverein oder im Sängerbund. Da das Fernsehen, das später die Menschen in ihre Stuben festnagelte, noch lange nicht erfunden war und das Radio erst langsam Einzug in die Häuser hielt, mussten die Menschen mit sich selbst vorlieb nehmen, wenn sie sich nicht langweilen oder lesen wollten. Schon deshalb war die Weimarer Republik wesentlich geselliger als die Gegenwart. Man vereinte sich um einen bestimmten Zweck herum, der in der Satzung festgelegt war. Die Pflege des deutschen Liedguts etwa. Und weitete ihn gesellig aus. Die Vereinszugehörigkeit war von hoher Verbindlichkeit. Während die ständig sich weiter auffächernde Konsum- und Zerstreuungskultur die Menschen individualisierte, brachte der Verein sie wieder zusammen. Seine Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt war enorm. Der Verein erlaubte, im Rahmen einer gewissen Gleichgesinntheit, Begegnungen von Menschen, die ansonsten selten zusammenfanden. Auf dem Land lösten sich die Großfamilien allmählich auf. Mägde und Knechte zogen es immer häufiger vor, außerhalb des Hofes zu wohnen. Auch die Dörfer differenzierten sich immer mehr aus. Im Verein aber kamen Landarbeiter, Bauern, Ladenbesitzer und Honoratioren zusammen und fanden ein Forum für Streit und Versöhnung. Von besonderem Reiz für viele Mitglieder waren die Vereine wegen ihres hierarchischen Zuschnitts. Vorsitzende, Ehrenvorsitzende, Ältestenräte und ihre Stellvertreter, Kassenwarte, Buchführer und Jugendwarte wurden gewählt, kritisiert, entlastet, bestätigt oder abgewählt. Eine intrigante Freizeitgestaltung, die einem Gesellschaftsspiel mit echten Figuren gleichkam. Gemeinsinn und Boshaftigkeit fanden in jedem Verein glücklich zusammen. Hier war man wer. In mein Verein werd ich erst richtig munter. Auf die, wo nicht drin sind, sehe ich hinunter, dichtete 1926 Kurt Tucholsky. Hoch über uns, da schweben die Statuten, die Abendstunden schwinden wie Minuten. Man fand sich wohl unter Linden, klönte und schnackte, paffte und süffelte, schimpfte und spektakelte. Man übte sich. Die einen sangen, die anderen schossen. Man half sich und kümmerte sich. In vielen Dörfern gab es Krankenunterstützungsvereine oder Darlehenskassenvereine, die aushalfen, wenn Banken sich verweigerten. Nehmen wir nur das kleine Dorf Korschenbroich am Niederrhein. Dort lebten 2000 Menschen. Nimmt man den ganzen Umkreis, waren es 5000. Sie waren in mindestens 35 Vereinen organisiert, wie die folgende Liste zeigt, wobei der wichtigste, der Kriegerverein, sogar fehlt. Dessen Existenz war so selbstverständlich für jeden Ort, dass er hier gar nicht erst auftaucht. Die Korschenbräucher fanden sich in folgenden Vereinen: Männergesangverein Liederkranz, Trommlerchor Nordstern, Gesellschaft Myrtenkranz, Männergesangverein Cecilia, Theaterverein Thalia, Turnverein Korschenbroich, Gesellschaft Erholung, Männergesangverein Arion Pesch, Sportfreunde Niersbroich, VfB Korschenbroich, Kirchenchor Cecilia, Marianische Jünglingskongregation, Marianische Jungfrauenkongregation, Katholischer Mütterverein, Katholischer Volksverein, Katholischer Paramentenverein, St. Sebastianus Schützenbruderschaft, Junggesellen-Schützengesellschaft, Katholischer Arbeiterverein, St. Donatus Bruderschaft Pesch, Brieftaubenverein Luftpost, Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich, Freiwillige Feuerwehr Herrenshof, Bienenzuchtverein Korschenbroich Pesch, Kaninchenzuchtverein Schwarz und Blauloh, Bienenzuchtverein Korschenbroich, Handwerkervereinigung Korschenbroich, Bäckervereinigung Korschenbroich, Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft, Landwirtschaftliches Casino Pesch, Pferdeversicherungsverein, Vaterländischer Frauenverein, Brieftaubenverein Schwalbe, Brieftaubenverein Heimatliebe. Für Geselligkeit war gesorgt. Dabei sind die überregionalen parteipolitischen Vereine und Jugendorganisationen, die es selbstverständlich auch im katholischen Korschenbroich gegeben hat, hier ebenso wenig aufgelistet wie eben der Kriegerverein. Die Vereine waren Gefäße der Tradition und sicherten die regionalen Eigenheiten. Im Paramentenverein wurden die liturgischen Wandteppiche und Textilien für die Heilige Messe bestickt. Im Kaninchenzüchterverein wetteiferte man um den größten Rammler unter den weichbefällten Schützlingen. Nebenbei wurden die aktuellen politischen Themen besprochen. Denn wie in der nächsten Kleinstadt war auch im Dorf die Moderne angekommen. Die Landarbeiter waren selbstbewusster geworden und stritten rabiat um höhere Löhne. Die Arbeiter in den umliegenden Fabriken wählten links oder ganz links und hassten die Bauern wegen ihrer reaktionären Ansichten. Und die Jugend drängte in die Stadt. Vor allem die jungen Frauen erhofften sich dort mehr Selbstständigkeit. Die Vereine in der Provinz hatten viele Wunden zu heilen. So rasant die kulturellen Veränderungen vor sich gehen mochten, hier herrschte immer noch eine andere Geschwindigkeit, auch wenn man im Kampf um die Seelen mit der Zeit gehen musste. Die Leiter der Marianischen Jünglingskongregation zum Beispiel sahen ein, nur durch Turnen, Sport und Wandern können weite Kreise der Jugendlichen wirksam dem entnervenden und entsittlichenden modernen Vergnügungsrummel entzogen werden. Und so führten die Seelsorger zähneknirschend den Sport ein, um die Moderne zu bekämpfen. Zumeist aber änderten sich die Stimmungen in der Provinz träger als die Wolkenbilder, die im Hochsommer über sie hinwegzogen. Und für viele Korschenbräucher wird sogar der Kaiser Wilhelm ein ungehobelter protestantischer Modernist gewesen sein, ohne den ihnen das ganze Durcheinander seit 1914 erspart geblieben wäre. In jedem Verein wurde politisiert. Er war der Backofen, in dem latente Gefühle zu harten Überzeugungen reiften. Entsprechend interessant war das Vereinsleben für die Politik. SPD, KPD und NSDAP initiierten selbst zahllose Vereine, unterwanderten andere oder übernahmen sie. Regionale Untersuchungen zeigen, wie beharrlich gerade die NSDAP versuchte, ins Vereinsleben einzusickern und sich bei Ortsjubiläen wichtig zu machen. Wer sich bei der Organisation der festlichen 700- oder 800-Jahr-Feiern stets vorbereitet von den ansässigen Vereinen am Ende durchsetzte, hatte einen wichtigen Schritt im Kampf um die Köpfe getan. Und die Parteien waren an sich gesellige Verbände, die nach Feierabend vielen Menschen Freundschaft und Abwechslung boten. Man konnte auf rechte Weise zelten gehen oder auf linke, konnte rechtsradikal wandern oder linksradikal. Die Mehrzahl der deutschen Vereine war nach außen hin zwar unpolitisch und legte großen Wert auf parteipolitische Unabhängigkeit, aber sie waren weltanschaulich durchaus festgelegt. Viele sogenannte bürgerliche Vereine, Schützenvereine, Feuerwehren und Sangesbruderschaften waren aus den patrouillierenden Einwohnerwehren hervorgegangen, die sich in der Novemberrevolution 1918 zum Schutz des Eigentums gebildet hatten und dann der schönen Kameradschaft halber zusammengeblieben waren. Sie verband, neben dem nominellen Vereinszweck, Sparen, Feuerlöschen oder Heldengedenken, meist eine stramm antirepublikanische, zumindest antisozialistische Gesinnung. Die Schützenvereine mit ihren wechselnden Königen und deren Gefolge konnten schon durch den eigenartigen Pomp an die gute alte Zeit anschließen, vor allem aber durchs Schießen. Da dem Deutschen Reich durch den Versailler Vertrag nur eine Schrumpfarmee geblieben war, lebte sich der Militarismus beim Wettschießen aus. Hier, in dieser militanten Geselligkeit, gab es, selbst in den relativ gut gelaunten Prosperitätsjahren der Republik, ein stetes Reservoir des Reaktionären. Die Kriegervereine in den Dörfern kümmerten sich der Satzung nach um die Denkmäler und um die Fürsorge der Hinterbliebenen. Meist aber hockte man zusammen und trank. 29.000 Vereine mit insgesamt 2 Millionen Mitgliedern waren im Kyffhäuserbund zusammengeschlossen, zu Ehren von Kaiser Barbarossa, der einer Sage zufolge in einer Höhle des thüringischen Dagzugs schlief. Die Kriegervereine waren der gesellige Nachhall der Niederlage. Man versuchte, das Trauma zu bewältigen und mit großen Reden die Ehre wiederherzustellen. In manchen Kriegervereinen waren sogar Frauen aktiv. Ihnen oblag das Besticken der zahllosen Fahnenbänder, die die Vereine austauschten, und das Flechten von Kränzen. Reichte den Frauen das nicht und drängten auch sie zum großen Wort, konnten sie dem Vaterländischen Frauenverein beitreten, der sich wiederum mit 52 weiteren Frauenvereinen im Deutschen Frauenausschuss zur Bekämpfung der Schuldlüge engagierte. Selbstverständlich wollten auch jüdische Kriegsveteranen die sentimentale Erinnerung an den Krieg wachhalten. Der wachsende Antisemitismus bestärkte sie in dem Willen, sich die Anerkennung ihrer Tapferkeit und das Gedenken an die gefallenen Kameraden nicht nehmen zu lassen. Ausgeschlossen aus vielen Kriegervereinen fanden sie sich im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten zusammen, in dem rund die Hälfte aller überlebenden jüdischen Soldaten organisiert war. Zeitweise hatte der Reichsbund mehr als 50.000 Mitglieder und war damit die stärkste jüdische Organisation der Weimarer Republik. Sie kämpfte für etwas eigentlich Selbstverständliches: die Anerkennung der Juden als Teil der deutschen Gesellschaft. In der Satzung hieß es: Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten sieht die Grundlage seiner Arbeit in einem restlosen Bekenntnis zur deutschen Heimat. Er hat kein Ziel und kein Streben außerhalb dieser deutschen Heimat und wendet sich aufs Schärfste gegen jede Bestrebung, die uns deutsche Juden zu dieser deutschen Heimat in eine Fremdstellung bringen will. Kampf gegen wen auch immer. In den Kampfverbänden der politischen Parteien fanden entschlossene Naturen eine Freizeitgestaltung, die den harmlosen Begriff Freizeit sprengte. Nach der Arbeit ging es in den Bürgerkrieg, zumindest in dessen Vorbereitung. Trainiert wurden Angriffs- und Verteidigungsfall. Nicht nur die Radikalen, auch die republiktreuen Parteien SPD, DDP und Zentrum hatten mit dem 1924 gegründeten Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold einen Verband, der feuchtfröhliche Geselligkeit mit einem klaren Kampfauftrag vereinte. Angesichts der wachsenden Militanz von links und rechts konnte sich die Republik glücklich schätzen, diese 1,5 Millionen Mitglieder auf ihrer Seite zu haben. Die Brutalität der extremistischen Kampfgruppen trug jedoch dazu bei, dass republiktreue Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auch in der Erinnerung ganz an den Rand zu drängen. Obwohl es nach 1932 dreimal mehr Mitglieder hatte als Stahlhelm, SA und Rotfrontkämpferbund zusammengenommen. Die Republik, auch wenn sie zuletzt unterlag, war wehrhafter, als es im Nachhinein schien. Fahnenwein, Fackelzüge und streng gestaffelte Aufmärsche waren die Lieblingsbeschäftigungen des Reichsbanners, vor allem aber das Feiern, bei dem stets bekräftigt wurde, die Republik bis zum letzten Blutstropfen verteidigen zu wollen. Tatsächlich sollten mehr als 100 Reichsbanner-Angehörige im letzten Drittel der Republik ihr Leben lassen, meist im Kampf gegen eine militante Jugend, die ihre 1918 unterlegenen Väter an Kampfkraft und Entschlossenheit übertreffen und die Schmach, welche in ihren Augen über der ganzen Nation lag, ungeschehen machen wollte. Hier, auf der äußersten Rechten, ging die Saat der Frontsoldatenromane, die zur Lieblingslektüre der männlichen Jugend gehörten, nun auf. Zusammen mit den Heilserwartungen, die die Rhetorik der Jugendbewegung beseelt hatte, ergab sich daraus eine brisante Mischung. 4,5 Millionen Jugendliche waren in einem Verband der bündischen Jugend zusammengeschlossen, ob Pfadfinder, Neroter Wandervögel oder katholische Quickborn-Bewegung. Von ihren jugendfanaten Anführern wurden sie mit einem Selbst- und Sendungsbewusstsein aufgepumpt, das es mit Helden und Göttern aufnehmen konnte. Aus ihren Reihen musste der neue Erlöser kommen. Darüber waren sich die Pimpfe einig. Nicht wenige sahen sich als der weiße Ritter, der in den Pamphleten der Jugendbewegung vorhergesagt wurde. Dort wurden sie gefeiert als edle Leiber und todgetreue Seelen, den schmutzigsten Winkel mit Schönheit erleuchtend und gebildet genug, um jeden Platz auszufüllen, in Kameradschaft verwachsen mit dem Volk und zugleich hinreißende Führergestalten, stolz im Schmucke des Sturmhelms und demütig mit Helm ab zum Gebet. Ein päderastischer Jugendkult mischte sich mit Erlösungsfantasien zu einer weiteren phantasmagorischen Variante des neuen Menschen, der das angeblich in wahnwitziger Zerrissenheit verzuckende Kulturleben hinter sich lassen könne. Ende der 20er Jahre wurde der heilsgeschichtliche Jugendkult noch militanter. Befeuert von der aufgeheizten Stimmung an den politischen Rändern, schien die Zeit allmählich reif zu werden für die jungen Helden, die sich schon seit langem auf den Kampf vorbereitet hatten, gegen wen auch immer. Den Paramilitarismus gab es in fast allen Milieus und beseelt von den unterschiedlichsten Gesinnungen. Die Katholiken hatten ihren Windhorstbund, die Nationalliberalen den Jungdeutschen Orden, die KPD ihren Roten Frontkämpferbund und die NSDAP ihre SA, der widerliche Höhepunkt politischer Gewalttätigkeit. Für den Historiker Sven Reichert ist die martialische Kampfformation ein überparteiliches Phänomen der Weimarer Republik. Die Faszination homogenisierter Körperbewegungen, wie sie in der Disziplin des geschlossenen Marsches zum Ausdruck kam, strahlte auf den Demonstrationsstil aller politischen Richtungen ab. Der neue Versammlungsstil mit Marsch und Feier, Uniform und Fahne, Symbol und ritualisiertem Gruß artikulierte sich in den unterschiedlichsten Milieus als stilisiertes Einheits- und Kampfpathos. In der geometrischen Ordnung der Kampftrupps vervielfachte sich die Kraft, die die jungen Männer in sich fühlten, zu einem geschlossenen Gruppenkörper, dessen Gewalt sich auf Kommando entfesseln konnte. Die SA-Männer gefielen sich ungemein. Die Illustrationen der NS-Propaganda zeichnen sie stets glattrasiert, kantig, breitschultrig, in tadellos sitzenden Uniformen, die Gegner dagegen unrasiert, mit brutalen Schlägervisagen und krummer Haltung. Dieselben Klischees gibt es mit umgekehrtem Vorzeichen auch in der linken Propaganda, aber die rechte war visuell eingespielter. Im nationalsozialistischen Selbstbild der Kampfbünde trafen sich gleich drei Stereotype. Der markige Frontkämpfer des Weltkriegs, der weizenblonde Siedler aus der Agrarromantik und der physisch sakralisierte Arier. Viele Radikale aus der jungen Soldatengeneration, die in den Jahren allmählich wachsenden Wohlstands ihren brüchigen Frieden mit der Republik geschlossen hatten, fühlten ab 1930, als die Zeichen wieder auf Sturm standen, dass es wohl nur eine Kampfpause gewesen war. Sie sahen sich als Krieger, die in Bürgerzimmern kampieren, jederzeit bereit, sich wieder einzureihen in die Fähnlein der Erwachten. Und die noch Jüngeren, die verrückt genug waren zu bedauern, dass sie am Weltkrieg nicht hatten teilnehmen können, sahen in den wachsenden, bürgerkriegsähnlichen Spannungen während der Wirtschaftskrise die Chance zur Bewährung gekommen. Sie wollten es entschieden besser machen als ihre Väter. Tatsächlich hatte die kalte Militanz der Jungen mit den sentimentalen Kriegerspielen der Alten kaum noch etwas gemein. Für das weitgehend ritualisierte Gedenken an die Gefallenen und das behäbige Paradieren zu den vaterländischen Festtagen hatten die meisten der in Kampfverbänden organisierten jungen Männer nur Spott übrig. Kein Schützenfest, keine Feuerwehrfeier, kein Stadtjubiläum, zu dem nicht der dickste Alte vor den Augen seiner staunenden Frau seinen Wanst in die Montur stopft. Da kann man angeschnauzt werden, da sind die häuslichen Sorgen vergessen, da geht's wieder los wie dunnemals. Vor solchen Spießerszenen waren viele Jugendliche jahrelang gemeinsam in die Wälder geflohen, waren mit dem Artamanenbund hinaus aufs Land zur Erntehilfe gezogen und hatten am Lagerfeuer Gemeinschaftserlebnisse gesucht, die den häuslichen Mief überstrahlen konnten. Doch die Kränkungen wuchsen mit der Krise, das Wandern wurde trotziger. Im Wandern und Schweifen sollst du den Raum tragen und fühlen, der dich umschließt, und sollst ihm atmend danken, empfahl der alte Wandervogelgeist. Dieses Harmoniestreben des Wandernden wurde im Marschieren gegen das Hochgefühl einer aggressiven Eroberung des Raumes eingetauscht. So kamen auch die verträumten, idealistischen Wandervögel in den Sog eines Kämpferkultes, der vielen politischen Strömungen eigen war, so antagonistisch sie auch sein mochten. Für den Körperkult der 20er Jahre bildete das choreografierte Massenerlebnis eine Steigerung der Selbstberauschung. Wie die Revue-Girl-Truppen ihre Tänzerinnen zu einem beinewirbelnden Tausendfüßler zusammenschlossen, synchronisierten die Kampfgruppen ihre Mitglieder zu einer Formation, die mehr war als nur die Summe der Einzelnen. Scheinbar unverwundbar waren diese jungen Männer, wenn sie, zusammengeschweißt zu einem einzigen Körper, zu einer vielbeinigen Kampfmaschine ihre Stiefel ins Pflaster traten. Dass für solch berauschende Kampfbereitschaft die Kräfte am attraktivsten erschienen, die den Hass zum politischen Programm gemacht hatten, ist nicht verwunderlich. Die schrankenlose Gewalt wurde am verheerendsten vom Antisemitismus entfesselt. Er hatte die Brutalität zum Zweck erhoben. Der Angriff hieß die 1927 gegründete Zeitung der Berliner NSDAP. Herausgeber war ein gewisser Josef Goebbels. Kapitel 9. Zwischen Frau und Mann. Geschlechterzweifel. Was ist denn überhaupt männlich, was weiblich? Wir können nichts oder nur wenig darüber aussagen. Wahrscheinlich ist es überhaupt keine feste Größe, sondern wandelt sich im Laufe von Entwicklungen genauso wie alles andere, das wir leicht zu etwas Absolutem machen. Trude Wiechert, 1931. Der modegerechte, hundsmagere Halbknabe. Gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwas Einschneidenderes als die Materialschlachten des Weltkriegs? Ja, die Veränderung der Frauen. So sah es jedenfalls Stefan Zweig, Autor der berühmten Sternstunden der Menschheit, einer der bekanntesten Autoren seiner Zeit. Viele erlebten es ähnlich. Zweig war sich sicher, dass eine zukünftige Kulturgeschichte diese vollkommene Umwertung und Verwandlung der europäischen Frau mehr beschäftigen würde als der Krieg. Er war überzeugt davon, dass sich die Frauen radikal verändert hätten und dadurch das ganze Land gleich mit, und zwar tiefgehender als durch alle Veränderungen in der Architektur, im Verkehrswesen, in der Technik oder selbst der Politik. Die Frauen sahen 1925 nicht nur völlig anders aus als 1905, sie benahmen sich auch anders, sie sprachen und sie dachten anders. Und die Männer? Sie schienen sich relativ gleich geblieben. Zumindest kam es ihnen so vor, dachten die meisten doch, sachorientiert, wie sie nun mal waren, vergleichsweise wenig über sich selbst nach. Das Gefühl, am Rande einer Umwälzung zu stehen, in deren Zentrum sich die Frauen befanden, wurde von vielen Männern geteilt. Vermutlich nahmen sie die Tiefe der Veränderungen noch dramatischer wahr als die Frauen selbst, weil ihnen die Zuschauerrolle zufiel. Je nach Charakter und politischer Einstellung beobachteten sie die Emanzipation der Frauen mit Sorge, Angst, Mitleid, Zustimmung, Freude oder Hass. Beim 49-jährigen Stefan Zweig überwog die reine Freude. Mit Unbehagen erinnerte er sich an die optische Erscheinung der Frauen in seiner Jugend und freute sich, wie unbefangen sie ihm nun auf der Straße entgegenkamen. Aus diesen in Korsette geschnürten, bis zum Hals mit gefälteltem Tuch verschlossenen, mit Röcken und Unterröcken behafteten, aus diesen beinlosen, künstlich bienenhaft taillierten und auch in jeder Richtung und Bewegung künstlichen Wesen, aus dieser historischen Frau von vorgestern ist innerhalb einer einzigen, raschen Generation die Frau von heute geworden. Mit ihrem hellen, offenen Leib, dessen Linie das leichte Kleid nur wie eine Welle klar überfließt. Diese Frau, die, bitte nicht zu erschrecken, heute am hellen Tag dem Wind und der Luft und jedem männlichen Blick so aufgetan ist, wie vordem nur in geschlossenen Häusern die Damen, deren Namen man nicht aussprechen durfte. So spricht, wie man heute sagen würde, ein alter Sack, ein genießerischer Knacker, der seine Freude an der Emanzipation vor allem aus voyeuristischen Motiven bezieht und aus der Hoffnung, ein sexuelles Abenteuer leichter zu bekommen als zu früheren Zeiten. Ganz beschenkt fühlt er sich, weil nun die Frauen relativ unverpackt am Straßenleben teilnahmen, so aufgetan dem Wind und der Luft und jedem männlichen Blick. Die Genugtuung des notorischen Erotomanenzweig verrät die Ambivalenzen einer Emanzipation, die viele moderne Männer begeistert, um nicht zu sagen verdächtig begeistert, bejahten. Dass die Frauen ihnen jetzt auf der Straße halbnackt entgegenkamen, wie es immer wieder hieß, befriedigte ihre Schaulust. Konservativere Männer hingegen, Kerle von altem Schrot und Korn, sahen in der neuen Mode meist einen Verlust dessen, was sie unter Weiblichkeit verstanden, nämlich etwas, das zugleich versteckt und betont werden sollte. Dass die Frauenkörper sich nun unter den leichten Stoffen so umstandslos abzeichneten wie die der Männer, dass hier nichts mehr gebauscht, gerüscht, gepolstert und geschnürt wurde, stellte in ihren Augen die sexuelle Ordnung auf den Kopf. Nicht nur das weibliche Körperideal änderte sich, sondern auch das männliche. Durchtrainiert sollte der Männerkörper sein, flink und wehrhaft, aber eben auch glatt. Ein Bart sah nun plötzlich altbacken aus, passend nur zu den Greisen, die mit einem Bein noch im Kaiserreich standen, wie Reichspräsident Hindenburg, unter dessen Nase sich eine krause Woge gezwirbelter Haare erhob und mächtig nach beiden Seiten hin auslockte. Der moderne Mann war bartlos, allenfalls stark gestutzt, wie der Gefreite aus Braunau, der es geschafft hatte, seinen starken Oberlippenwuchs auf quadratisches Format zu trimmen und damit eine markige Mittelstellung einnahm zwischen Kaiserreich und Moderne. Traditionalisten sahen die jüngeren Männer verweibern in ihrem exaltierten Drang zur schlanken Linie und zur Glätte. Die Zeitschriften waren voller Pflegeprodukte für den Mann. Sogar der Embonpoint, wie man den dicken Bauch stolz genannt hatte, war nun peinlich geworden. Man drückte ihn mit einer straffen Bauchbinde platt, die man sich diskret per Post bestellen konnte. Für Kerle alten Schlages unfassbar. Weiches war nun dégoûtant. Bestimmten bis dahin ausladende Rundungen das Ideal der Frau und eben auch das des reifen Mannes, waren es jetzt Ecken und Kanten. Die Modezeichnungen wurden geprägt von der Bleistiftsilhouette. Die Figuren in den Modemagazinen wurden hager, ellenlang und glatt wie Stifte. Brust und Taille wurden regelrecht ausgemerzt. Darüber schwebten Köpfe, glatt wie Vogelschädel. Das kurze Haar des Bubikopfs lugte nur knapp hervor unter eng anliegenden Kappen. Der Verzicht auf ausladende Hüte und dekorativ fallendes Haar ließ viel Gesicht frei, schuf Raum für herablassende Mienen und einen möglichst schnippischen Gesichtsausdruck. Arroganz wurde zum Muss, denn je weniger die Frau anhatte, umso mehr musste sie mit ihrer Mimik Verpanzerung ausstrahlen. Damit glich sich auch im Gesichtsausdruck die Frau immer mehr dem Mann an, bemühte sich um heldische, wehrhafte Züge und wurde, wie Robert Musil schrieb, insgesamt bubenhaft, kameradschaftlich, sportlich spröd und kindisch. Reichten die schlanken Kleider anfangs bis zu den Knöcheln, so wurden die Röcke im Verlauf der 20er immer kürzer, was dem Bedürfnis nach Sportlichkeit und Tempo entsprach. Nicht übertrieben, nicht outriert, aber geeignet für die hastigen Schritte der zeitgemäßen Frau müsse der Rock sein, schrieb die Tennisspielerin und Journalistin Paula von Reznicek, geeignet für ihr 80-Kilometer-Tempo, ihr jungenhaftes Gesicht. Die Schriftstellerin und Feministin Ilse Reike erkannte in der sportlichen Kleidung eine Befreiung des Körpers von der Bewegungslosigkeit, in der eine geschniegelte, geschnürte Mode oder körperfremde Philisterei ihn stecken ließ. Das vamphaft Arrogante, das die Modezeichnungen der Inflationszeit dominiert hatte, verlor sich bald zugunsten einer fröhlichen Bewegungslust. Was aber blieb und sich im Lauf der Dekade immer mehr verfestigte, war die Androgynität des weiblichen Modeideals. Die Schriftstellerin Elsa Maria Butt sprach 1931 vom modegerechten, hundsmageren Halbknaben. Politik mit der Haarschere, der Bubikopf. War das Reich zwischen den Geschlechtern bis dahin weitgehend ein Niemandsland, allenfalls in Ausnahmesituationen und in Nischen der Subkultur erkundet, wurde es nun in aller Öffentlichkeit besetzt und bevölkert von bewusst zweifelhaften, uneindeutigen Wesen, die sich auf weiblich oder männlich nicht festlegen wollten. In der für Körperfragen überempfindlichen Weimarer Republik galten die Veränderungen in Kleidung und Haartracht nicht einfach nur als Modeerscheinungen, die launenhaft kommen und gehen. Dass das Frauenideal sich optisch der Silhouette des Mannes annäherte, korrespondierte mit den übrigen Vorgängen, die das politische und soziale Leben erschütterten. Die Androgynität war Teil der Revolution und entsprechend hochgradig politisiert. Nun aber genug, empörte sich die Berliner Illustrierte Zeitung im Frühjahr 1925 in einem Beitrag gegen die Vermännlichung der Frau. Den Bubikopf habe man noch für einen Scherz halten können. Aber jetzt, wo sogar die Locken der Pagenfrisur verschwinden würden und viele Frauen die männliche Eton-Frisur mit den glatt nach rückwärts gebürsteten Haaren wählten, sei es an der Zeit, dass sich der gesunde männliche Geschmack gegen solch üble Moden wende, deren Ausschreitungen aus Amerika verpflanzt werden. Ein echter Abscheu für jeden richtigen Mann sei es, wenn eine Frau wie ein süßlicher Knabe aussehe. Als Dirnentracht wurde der Bob empfunden, als Zuchthäuslerinnenfrisur, passend höchstens zu einem jüdischen Frechgesicht, so der 1924 gegründete rechtsradikale und antisemitische Völkische Frauenbund. »Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf«, hieß es. Eine absurde Zuordnung, stießen die kurzen Haare doch bei jüdischen Konservativen auf die gleichen Vorbehalte. Noch 1928 wurde zwei Krankenpflegerinnen im jüdischen Krankenhaus Köln gekündigt, weil sie sich einen Bubikopf hatten schneiden lassen. Das Abschneiden der langen Haare kam einem politischen Bekenntnis gleich, das die jungen Mädchen in vielen Familien und zumal auf dem Land mit Schimpf und Schande, oft auch mit Prügel bezahlten. Und sie brauchten Mut zum eigenen Gesicht. Der Verzicht auf viel umrahmendes Haar und große dekorative Hüte stellte das Gesicht exponierter aus als die Vorkriegsmode. Der Bubikopf galt, obgleich er in den Städten bald Standard wurde, als Ausweis von Individualität, da er, genau wie der dazu passende Topfhut, die Gesichtslinien deutlicher hervortreten ließ und die Nase betonte. Kleider und Hüte sehen heute so aus, als wenn sie nur gerade von dieser einzigen Frau getragen werden könnten, als wenn sie gerade für diese einzige Frau ersonnen worden wären, erkannte die Modejournalistin Stephanie Kaul. Die Politisierung der Frisuren drückte sich in der stolzen Empfindung aus, man böte mit dem Pagenkopf der Welt die Stirn, zeige Charakter und Intelligenz. Die Stirn scheint wirklich der Sitz der Gedanken, die frei und offen getragen werden, jubilierte sie im Modeblatt die Dame und stellte unter der Hand klar, was der Bubikopf bedeutete. Er war eine Selbstermächtigung, die Frisur der Demokratie. Tatsächlich änderte sich mit dem Kleidungsstil das Selbstbewusstsein. Kleider machen Leute, indem sie nach außen hin ein bestimmtes Selbstgefühl etablieren, dem das Innere nachkommt. Man drückte mit der Mode eine gewisse Haltung aus, ließ sich aber umgekehrt auch von ihr definieren. Stoff und Geist gingen dabei eine dynamische Wechselbeziehung ein. So änderte sich auch der Ton der jungen Frauen. Die neue Unbefangenheit wurde oft als Unverfrorenheit wahrgenommen, ein spöttischer Klang, ein selbstbewusster Eigensinn, eine neue Sachlichkeit. Vor allem aber eine stärkere Orientierung an der Frage, was will ich eigentlich anfangen mit dem Leben? Die radikale Variante des Bubikopfs war der erwähnte Eton-Schnitt. Ein echter Jungsschnitt, auf Krawall nach hinten gebürstet, mit ausrasiertem Nacken oder strengem Seitenscheitel. Der Eton-Schnitt ließ nichts Neckisches mehr zu, insbesondere keine Herrenwinker, jene herausfordernd auf Wangenhöhe spitz nach vorne gestylten Schmachtlocken wie Louise Brooks, die Büchse der Pandora, sie trug. Selbstredend war der Eton-Schnitt bei einigen lesbischen Frauen beliebt, die damit ziemlich unbefangen ihre sexuelle Orientierung kundtaten. Er wurde aber auch gern von heterosexuellen Frauen getragen, die es reizvoll fanden, mit den traditionellen Geschlechterinsignien zu spielen, und mit ihrer Identität herumzuexperimentieren, Laborantinnen der Moderne im Selbstversuch. Der Itenschnitt, auch Herrenschnitt genannt und von Fotografinnen wie Iva oder Marianne Breslauer atemberaubend in Szene gesetzt, schuf strenge Frauengesichter, die den Nerv der Zeit trafen. Marianne Breslauer schrieb später in ihren Erinnerungen, dass sie beim ersten Anblick ihres androgynen Lieblingsmodells Annemarie Schwarzenbach schier der Schlag traf. Schwarzenbach, eine reiche Industriellentochter aus dem Freundeskreis um Erika und Klaus Mann, war für Breslauer das schönste Lebewesen, dem ich je begegnet bin. Annemarie war ein Mensch, von dem man zunächst wirklich nicht wusste, ob sie Mann oder Frau war. Wie der Erzengel Gabriel vor dem Paradiese stehend, erschien sie mir. Der Lyriker Peter Huchel, der später in der DDR einmal Chefredakteur von Sinn und Form werden sollte, verfasste als junger Mann 1927 ein enthusiastisches Preisgedicht auf die neuen androgynen Wesen, die Knäbin, das allerdings einige Schwierigkeiten verriet, das Phänomen lyrisch auf die Reihe zu bekommen und von altbackenen Tönen freizuhalten. Zopfiges Mädchen der Wälderjahre, Knäbin der Stadt heut, du kürztest die Haare. Äugig und Reh der Untergrundbahn, katzig und samtig in Pelze getan. Seidigen Mond, Perlmutt unter Strümpfen, steigen ins Auto, kurzröckig Nymphen. Zuckender Sterne Reklame im Haar, gehen wir Zigeunern in Kino und Bar. Fern deinen Zöpfen und Mütterjahren wird dich das Flugzeug geschmeidiger fahren. Knäbin der Städte, geopferten Haars, rehhüftig, Schmaltier der Boulevards. Rittmeister mit Busen, die kulturelle Aneignung des Monokels. Der Schriftsteller Emil Lucca wies 1930 zu Recht darauf hin, dass die Frauen nicht dem Mann, sondern dem Knaben immer ähnlicher wurden. Allerdings blieben sie nicht immer dabei stehen. Einige besonders extravagante Frauen machten auch dem gereiften Mann die Symbole streitig, den Zylinder, den Spazierstock und schließlich sogar das Monokel. Sie trugen gerne Herrenhemden, weite Männerhosen und schminkten sich mit einem Kajalstift einen zarten Flaumbart über die Oberlippe. Den wohl provozierendsten Angriff auf die männliche Identität bildete die ironische Übernahme des Monokels. Das Einglas war gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Statussymbol der Oberschichten, vor allem aber der Offiziere geworden. Es galt als Zeichen besonderer Männlichkeit. Das Monokel hielt nur, wenn der Mann es mit der Gesichtsmuskulatur festkniff. Mit verzerrter Gesichtshälfte und angespannter Schulter stolzierte er affektiert herum. Es war der hellsichtige Josef Roth, der entdeckte, warum das Monokel zum neurotisch verkrampften Mann so gut passte. Es funktionierte als Affektbremse. Das Monokel mahnte, spontane Reaktionen zu vermeiden. Plötzliches Lachen etwa ließ das Glas unweigerlich zu Boden fallen. Der Monokelträger war zur Steifheit verurteilt und gewöhnte sich an, auf spontane Dinge und Ereignisse möglichst träge zu reagieren. Daher kommt es, dass sein Angesicht so leer ist und so vornehm verschwiegen, erkannte Roth. Manchen Männern war das Monokel heilig. Der rechtsradikale Schriftsteller Edwin Erich Dwinger fantasiert in dem Roman Auf halbem Wege einen grausamen feministischen Angriff auf das zerbrechliche Männlichkeitssymbol. Er erzählt, wie sein Held, der Freikorpskämpfer Rittmeister Graf Truchs, in den nachrevolutionären Unruhen 1919 einer Gruppe spartakistischer Arbeiter in die Hände fällt und grausam misshandelt wird. Eine junge Fabrikarbeiterin setzt Graf Truchs am schlimmsten zu. Nach allerlei Quälereien schießt sie ihm zwischen die Beine. Im Unterleib schneidet es wie mit Messern. Schließlich wird er von der jungen Frau erschossen. Dann wird die Leiche geschändet. Das Weib sprengt ihm mit den Absätzen ihrer Halbschuhe ins Gesicht, tritt ihm immer wieder das Einglas in die Augenhöhle, das verdammte Symbol. Man muss kein Psychologe sein, um in den grotesken Gewaltfantasien die primitiven Kastrationsängste zu erkennen, mit denen hier ein panisch verunsicherter Mann auf das Erstarken der Frauen in der Republik reagierte. Auf dem Titelbild der Berliner Illustrierten Zeitung spazierte im November 1927 ein seltsames Paar. Mann und Frau in elegantem Anzug, beide mit Krawatte, Einstecktuch und Zigarettenspitze. Die kurzen Haare der Frau noch straffer gescheitelt als die des Mannes. Was die Frau von ihrem Begleiter unterschied, waren lediglich Rock und Schuhe. Dafür trug sie im strengen Gesicht ein Monokel. Dahinter ein paar tuschelnde Leute, denen die Zeitung die Worte in den Mund legte: Was sagen Sie bloß zu Fräulein Mia? Die Antwort zu geben, waren die Leser aufgerufen. Sie sollten die Karikatur mit einer möglichst witzigen, passenden Replik vollenden. Sie reagierten mit dem berüchtigten Berliner Witz auf das elegante, stockdünne Mannweib Mia. Tät Märchen sieht aus, wie ein Mann aussieht, wenn er wie ein Märchen aussieht. Ein anderer witzelte. Nur haben sie auch noch die Geschlechter fusioniert. Ein dritter schließlich fand, dass Gott am sechsten Tag mit zwei Geschlechtern offenbar nicht ausgekommen sei und reimte, wenn die der Herrgott sieht, der lacht. Hab ich denn damals drei gemacht? Ja, ganz offensichtlich. Fräulein Mia bewies, dass die Vorstellung, der Mensch käme nur in zwei Geschlechtern vor, heftig ins Wanken geraten war und dass die Leute das durchaus verstanden. Berlins drittes Geschlecht lautete ein Buchtitel des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld, das schon 1904 erschienen war und sich wie ein Reiseführer durch die queeren Orte Berlins las. Die Gender-Debatten um LGBT+ sind keineswegs eine originäre Entwicklung des jungen 21. Jahrhunderts. Sie hatten vielmehr vor 100 Jahren eine mächtige Ouvertüre. Nicht einmal der Terminus der polaren Geschlechterkonstruktion war den 20er Jahren unbekannt. So begrüßte der Schriftsteller Franz Blei 1928 das kommende Ende einer bipolaren Erotik, die sowohl den Mann wie die Frau schrecklich überlastet habe. Auch der Schriftsteller Emil Lucker war davon überzeugt, dass sich das Geschlechtermodell von einer polaren Ordnung löse und zu einem neuen Durcheinander führen werde. Das Ideal ist, wenn auch uneingestanden, Geschlechtslosigkeit. Und ich glaube zu bemerken, dass auch die Gesichter ihre Schärfe verlieren und dass sich ein mittlerer Gesichtsschnitt nicht ganz männlich und nicht ganz weiblich ausbildet. Magnus Hirschfeld versuchte eine ganze Palette von Zwischenstufen zwischen Mann und Frau zu klassifizieren. Sein Institut im noblen Tiergartenviertel wurde zu einem vielbesuchten Salon der Berliner intellektuellen Welt und ganz Berlin zu einem Epizentrum der internationalen homosexuellen Szene. Der britische Musikkritiker und Literat Edward Sackville West schrieb begeistert an E.M. Forster: Hier gibt es sogar große Tanzbars für Invertierte und man bekommt unglaubliche Gestalten zu sehen. Riesige Männer mit Brüsten wie Frauen und Gesichtern wie Ottoline Morell, eine bezaubernd exzentrische britische Aristokratin, die sich beim besten Willen nicht einordnen lassen. Seine ebenfalls schwulen britischen Schriftstellerkollegen W.H. Auden, Stephen Spender und Christopher Isherwood machten das queere Berlin in aller Welt publik und schufen einen Mythos, der bis heute auf die Stadt zurückwirkt. Rund 100 Lokale für homosexuelle Männer gab es in der Stadt und etwa 30 für lesbische Frauen. Nicht alle waren exklusiv. Bezeichnend für die Stimmung in der Stadt war vielmehr, dass etliche Schwulenbars auch von Heteros frequentiert wurden und als allgemeine Szenetreffs dienten, wie der Topkeller in der Schwerinstraße. Und bezeichnend war, dass sich viele heterosexuelle Frauen und Männer entschieden für die Stärkung der homosexuellen Rechte einsetzten. Nicht nur in der Fülle sexueller Identitäten, auch im ganz normalen Alltagsleben rückten die Männer und Frauen der Republik näher zusammen, als es im kaiserlichen Deutschland üblich gewesen war. Sie arbeiteten in denselben Büros und Kontoren, saßen in den Hochschulen zusammen, hockten unbefangen nebeneinander in den Tanzclubs und im Strandbad. Am Wochenende fuhr man gemeinsam ins Grüne, unternahm Ausflüge in großen Freundesklicken. Das war weniger normal, als es klingt. Noch im Deutschland der Jahrhundertwende wäre es undenkbar gewesen, dass Mädchen und Jungen gemeinsam, unbeaufsichtigt auf Wanderschaft gehen, wie es nun bei vielen Wandervögeln gang und gäbe war. Das engere Miteinander führte bei der Jugend zu einer gelassenen, bis dahin weitgehend unbekannten Nüchternheit zwischen den Geschlechtern. Wo Männer und Frauen im Alltag einander nicht mehr ausweichen konnten, musste Harmlosigkeit gelernt werden und Distanz. Die Selbstverständlichkeit im Nebeneinander von Mann und Frau musste sich erst einstellen. Der Schriftsteller Franz Bley fühlte darin eine große Befreiung. Freiheit von jener sexuellen Überlastung, deren Verlogenheit schon kein Mensch mehr aushielt. Der junge Mann erkannte, dass es Wichtigeres gibt, als verliebt die Augen zu verdrehen. Das junge Mädchen, dass es Wertvolleres gebe, als sich dem Mann begehrt zu machen. Zunächst will man ein bisschen wieder um seiner selbst willen auf der Welt sein. Auch Emil Lucca spürte in der jungen Generation einen starken Widerwillen gegen die Polarität der Geschlechter. Sie schätze es gar nicht, wenn die Urkräfte einer auf Ausschließlichkeit drängenden Liebe sie befiele und ihre Seelen mit übersteigerter Unbändigkeit zur Geisel nehme. Vor allem in der Wandervogelbewegung sah Lucca das klassische Liebesideal ersetzt durch eine neue Art zärtlicher Kameradschaft. Die Erotik dieser Generation heißt Amitié amoureuse. Statt der Liebe als Urkraft besessen sie 100 Nuancen und Nuancien einer seelisch-geistigen Gefühlswelt, die zwischen Kameraderie und erotischer Zuneigung pendele. Kein Unterschied soll zwischen dem Freund und der Freundin sein. Ein enges, ganz seelisch betontes Verhältnis wird angestrebt und manchmal auch erreicht. Das Ideal ist, wenn auch uneingestanden, Geschlechtslosigkeit. Auf dieser Unisex-Folie waren erotische Anziehungen jeder Spielart möglich, homo- und heterosexuelle. Im Modeideal der knabenhaften Frau würde der Mann laut Lucca nicht seinesgleichen ersehnen, sondern einen zarteren, anmutigeren, jüngeren Bruder, eine bessere Version seiner selbst. Starke Frauen, verunsicherte Männer. In diesem unsicheren Gefühlsterrain fiel es jungen Frauen leichter, ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit durchzusetzen. Starke, autonome Frauen gab es in allen Epochen, aber nun wurden sie, jedenfalls im fortschrittlichen Teil der Gesellschaft, fast zur neuen Norm. 1925 erschien »Das junge Mädchen«, ein Buch der Lebensgestaltung der Frauenrechtlerin Ilse Reicke, das die Leserinnen ermutigen sollte, ihren eigenen Weg zu finden. Der Ratgeber zielte weniger auf spätere Mütter und sorgende Ehefrauen, sondern auf mündige Staatsbürgerinnen, die frühzeitig beginnen sollten, Zeitung zu lesen und sich zu allem eine eigene Meinung zu bilden. Bezeichnend war das Titelbild. Es zeigte ein schmales Mädchengesicht mit auffällig hoher Stirn, den Kopf zwischen Zeigefinger und Daumen in der klassischen Denkerpose gestützt, den Betrachter ernst und entschlossen in den Blick nehmend. Das Bild, ein kaum verjüngtes Selbstporträt der 27-jährigen Illustratorin Liselotte Friedländer, zeigte eine junge Frau, die für die Wechselfälle des Lebens so gut gewappnet war, wie es eben ging. Dieses Mädchen würde wach durchs Leben gehen und sich weder einen Schürzenjäger für einen Helden vormachen lassen, noch ein Großmaul für einen Geistesriesen. Zum Rollenmodell konnte das Ideal weiblicher Unabhängigkeit nur werden, weil solche Frauen volkswirtschaftlich dringend gebraucht wurden. Gebildet mussten sie sein, zumindest Maschine schreiben können, kritisch und sachlich, strebsam und ehrgeizig. Der Lohn war gering, machte sie aber immerhin frei von ihrer Familie. Dass Frauen Ansprüche an ihr Leben stellten, die über die Sorge für andere hinausgingen und auf Selbstverwirklichung abzielten, war nach dem Krieg kein Einzelfall mehr. Ihre Lebenswege waren nicht mehr starr vorgezeichnet. Krieg und Inflation hatten die sozialen Verhältnisse gründlich durcheinandergewürfelt. Zerrüttung und neue Chancen lagen dabei eng beieinander. Wer für eine gute Bildung gesorgt hatte und geistig unabhängig war, der konnte das Leben als Abenteuer sehen, dessen Möglichkeiten man nur beherzt ergreifen musste. Gradlinig waren solche Lebenswege selten und leicht schon gar nicht, aber die Freiheit, einen einmal eingeschlagenen Weg zu verlassen, bot sich nun auch Frauen in wachsendem Maße. Sie brachen Karrieren ab, wenn sie in ihnen keine Erfüllung fanden, beendeten Ehen, die ihnen unbefriedigend schienen, wechselten den Wohnort, wenn er ihnen zu eng und muffig wurde. Die Bastelbiografie, laut Ulrich Beck ein Phänomen der Postmoderne, hatte in der Weimarer Republik ihre Vorläufer, und zwar nicht nur als Resultat wirtschaftlicher Not. Eine ehemalige leitende Angestellte in einem Wissenschaftsbetrieb berichtete ihrem Briefpartner 1923 von ihrem Werdegang. Als meine Arbeit im Dienst der Wissenschaft mich nicht mehr sättigte, ging ich bewusst ein Jahr zur körperlichen Aufbesserung nach Tegernsee zu einer Freundin, deren Kinder ich unterrichtete. Als mir aber dieses Abhängigkeitsgefühl von der Millionärstasche unangemessen wurde, wurde ich Töpferlehrling, dann Geselle und leitende Kraft in einer Bauerntöpferei, hauste in einer Holzhütte und gesundete an der Bergluft. Nun bin ich seit einem Jahr hier im Schwarzwald als künstlerische Leiterin einer großen Majolika-Fabrik angestellt und habe Freude und in jeder Weise Erfolg. Dieser Lebenslauf ist mit seinen vielen Wendungen, seiner Betonung des Lustprinzips als Entscheidungskriterium und seiner Bevorzugung des schöpferischen Kunsthandwerks vor dem akademischen Beruf eine durch und durch moderne Biografie, die sich genauso gut in der Gegenwart ereignen könnte. Eher nach den 1970er Jahren klingt ein Brief, den eine junge Frau 1930 einem Psychotherapeuten schrieb. Sie bestand auf einer sexuellen Freiheit, die ihrem Verlobten Kummer bereitete. Seine Eifersucht macht mich rasend. Und seine moralischen Vorhaltungen ärgern mich, obwohl man eigentlich über sie lachen sollte. Er ist unglücklich, wenn ich ohne ihn tanzen gehe. Ich lese viel, aber damit ist der Tag nicht ausgefüllt. So kommt es, dass man spazieren geht, Bekanntschaften macht und Abenteuer erlebt. Ich bin gewiss kein schlechter Mensch, aber ich will auch etwas vom Leben haben. Dass mein Verlobter mich nicht versteht, ist mir unerträglich. Manchmal denke ich, wir sollten uns trennen. Er soll mir meine Freiheit lassen und seiner Wege gehen. Aber dann tut es mir leid, denn er meint es sehr gut. Und wenn er etwas großzügiger wäre, würden wir schön zueinander passen. Das Beispiel mag nicht repräsentativ sein, aber es zeigt, dass die erotische Freibeuterei kein ausschließlich männliches Privileg mehr war. Die Literatur der 20er war voller Frauen, die sexuell in die Offensive gingen. Das mussten nicht mehr wilde, tragisch überhöhte Triebwesen sein wie Wedekinds Lulu, sondern durften ganz undramatische, gut geerdete, geistreiche Frauen sein, wie die vor ihrem reichen Ehemann fliehende Lina Garde in dem wunderbaren Roman »Frau ohne Reue« 1933 von Max Mohr. Es durfte eine munter plappernde junge Reporterin namens Louis Lou in »Die Vielen und der Eine« 1930 von Ruth Lanzhoff-York sein, einem der ersten Beispiele deutscher Popliteratur. Oder das Mannequin Gabi in dem Roman »Ich geh aus und du bleibst da« 1930 von Wilhelm Speyer, die ihrem Freund leichtfüßig ein ganzes Fass von Selbstbestimmung zumutet. Allein die Buchtitel sind sprechend genug. Es sind Unterhaltungsromane, die zwar den Momenten der Einsamkeit und Verzweiflung nicht ausweichen, in die junge Frauen geraten, wenn sie auf ihrer Selbstständigkeit beharren, die aber in ihrer gut gelaunten Lebensbejahung den verunsicherten männlichen Lesern leicht das Gefühl geben, im Abwind der Geschichte zu stehen. Die Unsicherheit des Mannes gegenüber der Frau ist nachgerade unerträglich geworden, klagte der Journalist Axel Eggebrecht. Man wisse partout nicht mehr, was einen erwarte, wenn man ein Gespräch mit einer Frau beginne. Jeder Flirt gleiche einem Himmelfahrtskommando mit unabsehbarem Ausgang, weil die sogenannte Emanzipation die Frauen unberechenbar gemacht hätte. Auch bei eher fortschrittlich gesinnten Autoren löste das gestiegene Selbstbewusstsein der Frauen Ängste aus. Die schönsten Phobien finden sich in Erich Kästners Roman Fabian aus dem Jahr 1931. Den gleichnamigen Helden lässt die Freundin sitzen, weil sie zugunsten einer Filmkarriere ungestört eine profitablere Beziehung mit einem Produzenten eingehen will. Das ist schon gemein genug. In der Folge gerät der arme Fabian aber an immer monströsere Frauen. Frauen, die aus einer Bonbon-Tüte kleine junge Männer naschen, wie es anklagend heißt. Frauen wie Irene Moll, deren Mann, ein Rechtsanwalt, große Summen dafür zahlt, dass man mit seiner Frau schläft. Sie triezt sie dann ordentlich herum und er darf dabei zugucken. Natürlich ist auch Fabian dran. Er wird schon während der Taxifahrt zur Mollschen Wohnung fast vergewaltigt. Richtig anders wird ihm aber, als sich die Tür hinter ihm schließt. »So, nun wird der kleine Junge geschlachtet«, sagt Irene Moll und will sich wie ein Berserker über den zarten Melancholiker hermachen. Am Ende, nach einer Odyssee durch Gomorra Berlin, wo herrische Frauen wie Ruth Reiter, genannt Baron, das Regiment führen, beschließt Fabian Berlin den Rücken zu kehren und ins Erzgebirge zu gehen, mit einer bezeichnenden Hoffnung. Vielleicht würde er dort oben so etwas Ähnliches wie ein Mann. Dort oben, in der Provinz, bestand dafür noch Hoffnung. Erich Kästners groteske Angstfantasien sind Zeugnis einer Verunsicherung, die bei den männlichen Lesern auf dankbare Resonanz hoffen konnte. Entschiedenere Naturen beließen es nicht bei der Verunsicherung, sondern warben säbelrasselnd für das Ende der Weimarer Demokratie. Für rechtsradikale Denker war die Weimarer Republik verweibert. Der Staat ist männlichen Geschlechts, behauptete Friedrich Georg Jünger apodiktisch, was implizierte, dass die angeblich feministische Republik kein Staat sei, allenfalls eine Schrumpfform, die schleunigst überwunden werden müsse. Der geheime Regierungsrat Georg Fritz schrieb 1930 in einem Aufsatz, dass die vorübergehende Herrschaft weibischer Entartung in der Republik nur möglich sei durch die Verdrängung des rein männlichen und rein weiblichen Wesens zugunsten einer sich überall breitmachenden Kultur des Uneigentlichen. Sie verstößt gegen die Natur und kann nicht dauern. Ein männliches Führergenie, ein seelenerschütterndes Ereignis kann und wird sie stürzen. In reaktionären Karikaturen wurde die Republik gern als Frau dargestellt, als fette Matrone, die ihre Söhne verspeist. Nicht nur entwaffnet, nein, geradezu entmannt sind wir, hatte der Deutsche Wehrverein schon 1918 geklagt. Das Stigma der Entmännlichung wurde die Republik im Denken der Rechten nie wieder los. Dass die Kriegsniederlage mit der Einführung der Gleichberechtigung zusammenfiel, war für sie stets mehr als nur Zufall. Die Schmach von Versailles musste auf allen Fronten getilgt werden. In Wahrheit hatte nicht erst die Revolution, sondern schon der Krieg einen Emanzipationsschub verursacht. Getrennt von ihren Männern, die auf den Schlachtfeldern kämpften, hatten viele Frauen die Arbeit der Männer übernehmen müssen und gelernt, dass eine Stadt auch ohne Männer betrieben werden kann. Aus welchem Grund sollte man ihnen jetzt noch die gleichen Rechte verwehren? Der Schriftsteller Arnold Bronnen, ehemaliger Bürgerschreck und Skandalautor, der sich inzwischen von links nach rechts außen entwickelt hatte, sah zwar auch den Krieg als eine Ursache der Emanzipation an, verdrehte den Zusammenhang aber auf bezeichnende Weise. In seinem 1929 veröffentlichten Aufsatz »Die weibliche Kriegsgeneration«, die Auseinanderschreibung zusammengesetzter Wörter war eine Marotte von Bronnen, behauptete er, der Krieg habe nicht die Männer, sondern vor allem die Frauen schockiert und ihrem Wesen entfremdet. Während die Männer im Krieg einen neuen Lebenssinn gefunden hätten, hätte er 6 Millionen Frauen die Bindung entzogen, auf der ihre Balance beruhte, den geliebten Partner. Die Männer fanden eine neue Balance, im Feind. Die Welt der Frauen aber hätte zu taumeln begonnen, mit schlimmen Resultaten. In Bronnens Augen waren die Frauen gierig, unverschämt, unberechenbar und verrückt geworden, lüsterne Gestalten, wie Kästners Fabian sie zu ertragen hatte, verabscheuungswürdige Existenzen, wie die amerikanische Schauspielerin Barbara Lamar oder die Berliner Nacktänzerin Anita Berber, die ihre Schönheit auf dem Altar der Drogen und der Unterhaltungskunst geopfert hätten. Sie warfen ihr Leben hin, in jedem Sinne, und sie verloren es, in jedem Sinne. Nichts ist trostloser als das Leben dieser Frauen, und nichts ist gieriger. Dann schon lieber die arbeitsamen Frauen, die jetzt nach eigenem Einkommen strebten und sich dafür nützlich machten. Genau das habe auch sein Gutes, fuhr Braunen fort, denn der Mann habe eigentlich Wichtigeres zu tun, als profane Arbeiten zu erledigen. In allen natürlichen und stabilisierten Zeiten hätte der Mann wichtigere Sorgen gehabt als die Sorge um das tägliche Brot, nämlich dem Krieg zu frönen, der Philosophie und der Kunst. Die Frauen aber waren emanzipiert. Sie bestellten die Äcker. Sie leiteten die Textilfabriken ihrer Hände. Sie waren die Wirtschaft. Bedenke man die den Männern abgenommene Arbeit, sei die Emanzipation doch unterm Strich gar nicht so schlecht. Perfektuierte Sklaverei. Er, Bronnen, sei jedenfalls Mann und Schurke genug, diesen Zustand fast einem Ideal gleichzusetzen. Die Welt hätte mit den Männern demnächst ohnehin Größeres vor. Die Aufgaben der Zukunft werden wieder mit größerem Ernst, mit schärferer Strenge angefasst werden müssen. Bei so viel Geringschätzung muss es Bronnen leicht gefallen sein, seine Frau herzugeben. Männerfreunde gingen ihm über alles. Mit Josef Goebbels teilte er später bereitwillig seine Frau Olga, die er eben erst geheiratet hatte. Stirnacken, Erzengel, Charakterköpfe und Hohlbirnen. Zur Physiognomie der Weimarer Republik. Glaubt man dem Bildervorrat, den die mediale Erinnerung an die 20er Jahre im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat, dann muss die Dekade bevölkert gewesen sein mit Gärtenschlangen jungen Menschen, die begeistert ihre Schönheit zur Schau stellten. Die Revue des Monats, das Magazin, Uhu, Tempo, die neue Linie, die Dame, der Querschnitt, all diese Zeitschriften und Magazine zeigten Ausgabe für Ausgabe Körper in schlichter Vollendung. Gemeißelt wie antike Helden vom Schlagschatten der Fotoscheinwerfer, im Badedress oder im Sommerkleid. Als neidete man dem jeweils anderen Geschlecht seine Vorzüge, kopierte man es im Drang um Vervollkommnung. Möge die Welt auch untergehen, halb so schlimm, wenn man dabei nur gut aussieht. So jedenfalls wollen es die eingeschliffenen Erzählungen vom Tanz auf dem Vulkan. Die Wirklichkeit sah anders aus. Das Bild, das die Mehrheit der Leitmedien von ihrer Epoche zeichneten, hatte mit der Realität der meisten Menschen wenig zu tun. Außerhalb der modischen Zentren des Landes schritt man von Modediktaten ziemlich unbeeindruckt durch die Gegend, mit Ausnahme des Bubikopfs, der auch in den hintersten Winkeln der Provinzen ansteckende Wirkung hatte und die Mädchen zum Aufbegehren anstachelte. Vor allem die Männer aber blieben gegenüber den Zumutungen, die ihnen die Mode abverlangte, weitgehend resistent. Viele schienen gegen den Zeitgeist sogar zu opponieren, indem sie sich durch betonte Wurstigkeit und Hässlichkeit hervortaten. Der amerikanische Schriftsteller Thomas Wolfe liebte Deutschland, nur die vielen Fettwulste und Stirnacken machten es ihm schwer, seine Leidenschaft für das Land ungestört auszuleben. Die feisten, am Nacken kahl ausrasierten Gestalten nannte er in seinen Reiseberichten immer wieder Hunnen, ein Schimpfwort für die Deutschen, das im Weltkrieg populär geworden war. Sechsmal besuchte er zwischen 1926 und 1936 das Land. Jedes Mal bedrückten ihn die vielen Dreifachnacken, die ihn durch ihre unbekümmert demonstrierte Rohheit schockierten und faszinierten. Mehrfach zeichnete er sie sogar in seinen Tagebüchern, so sehr hatten sie ihn beschäftigt, die jungen Herren mit Duellnarben im Gesicht und ältere mit rasierten Kugelköpfen, Schweinsäuglein und drei Wülsten über dem Kragen hinten. Ihre Hässlichkeit trugen die Hunnen regelrecht zur Schau. Sie empfanden es offenbar als Privileg, sich um ihr Aussehen nicht kümmern zu müssen. Als einen weithin sichtbar getragenen Ausweis ihrer geistigen Autonomie inmitten einer Republik, in der gestyltes Aussehen angeblich zum Erfolgsrezept gehörte. ohne sie. Diese später zum Nazi-Klischee gewordenen Feistlinge verkörperten pfundig die Alternative zur schillernden Gescheitheit der Weimarer Eliten, diesem ganzen flohhupfernden Esprit-Gigaltum aus Berlin, wie es der jüdische Schriftsteller Leon Feuchtwanger in seinem Roman »Erfolg«, einem dieser stattlichen Mannsbilder wunderbar einfühlend in den bayerischen Mund legte. So weit käme es noch, dass man sich seiner kostspielig angefressenen Wampe schämen müsse. Im Gegenteil, man schleppte sie stolz mit sich herum, rammte sie der Hungerrepublik mit Wonne in die Fresse. Die Vorstellung, einmal Objekt eines so taxierenden Blickes zu werden, mit dem die Männer die Frauen traditionell ja ganz selbstverständlich musterten, wäre diesem Typ Mann als lächerliche Zumutung erschienen. Und um das Maß voll zu machen, waren es gerade solch unbekümmert abstoßende Männer, die die Stirn hatten, in ihren Hetzreden den Juden abstoßende Gesichtszüge und Körper anzudichten und obsessiv Juden mit Hakennasen zu malen. Der hässliche Nazi und der ausgelassen dem Untergang entgegentanzende Großstadtschönling, zwei Stereotype, die extreme, bezeichnende Gegenpole bilden in dem breiten Panorama von Physiognomien, in dem sich das Gesicht der Weimarer Republik auffächerte. Gerade in seinen Extremen erscheint es uns so heutig. Das trendige Gesicht der Dekade wurde am Kurfürstendamm hergestellt. Im Fotoatelier der Frieda Ries zum Beispiel. Von ihr, 1890 in Tscharnikau, dem heutigen Tscharnkow, geboren, ließen sich mit Vorliebe Schauspieler, Komponisten, Schriftsteller, Maler, Filmstars und Diplomaten in Szene setzen. Perfekt verstand die Ries, wie sie überall genannt wurde, ihre Modelle in einem gestisch bewegten, expressiv mit Schatten und Unschärfen modellierenden Stil zu inszenieren, der etwas sehr Malerisches hatte, wie man immer wieder betonte. Frieda Ries vermochte, das komplizierte Innere ihres Gegenübers durchscheinen zu lassen und es mit Grandezza aufs Papier zu pinnen. Einige hundert Meter vom Atelier der berühmten Gesellschaftsfotografin entfernt befand sich das Studio ihrer 10 Jahre jüngeren Kollegin Iva. Hier ging es zwar weniger prominent, aber genauso erfolgreich zu. Iva, 1900 geboren als Else Ernestine Neuländer, prägte mit ihren Bildgeschichten und Modefotos die Bildsprache vieler Illustrierten aus dem Ullstein-Konzern. Sie hatte schon mit 28 Jahren über 10 Mitarbeiterinnen, die bis spät in die Nacht hinein die nimmersatte Medienmaschine mit Bildmaterial versorgten. Befördert durch neue Drucktechniken hatte sich der Bildanteil in den Magazinen vervielfacht. Und noch immer schien der visuelle Hunger des Publikums unstillbar. Das Foto war das Massenmedium der 20er Jahre. Ivas Spezialgebiet waren Fotogeschichten. Mit Tänzerinnen und angehenden Schauspielerinnen inszenierte sie neckische Fotoromanzen von hohem Unterhaltungs- und Schauwert. Daneben experimentierte sie mit Mehrfachbelichtungen, wurde berühmt für ihren synoptischen Stil, der die Objekte ins Tanzen brachte. Oft wurde sie deshalb in einem Atemzug mit Man Ray genannt, dem berühmten, damals in Paris lebenden amerikanischen Fotografen, einem der großen Schrittmacher der Moderne. Ivas Modefotos folgten dem hedonistischen Ideal der tonangebenden Berliner Szene. Ihre ursprünglich fröhlich die eigene Schönheit zur Schau stellenden Protagonisten bekamen dabei, vor allem seit Anfang der 30er Jahre, etwas mehr und mehr Statuarisches. Schließlich wirkten sie wie Denkmäler einer fast hochmütig zur Schau gestellten Vollkommenheit. Tief geprägt von diesem stillen Heroismus wurde ein 16-Jähriger, der nach abgebrochenem Gymnasium 1936 für 2 Jahre bei Iva in die Lehre ging. Helmut Newton. Manche von Ivas Bildern hätten sich in den idealisierenden Stil der späteren NS-Modefotografie ganz gut eingefügt. Iva aber war, wie Frieda Ries, Jüdin. Das allein machte sie den Nazis zur Feindin, mochte ihre Bildsprache sich ästhetisch noch so geschmeidig mit dem neuen Klassizismus in der Modefotografie arrangieren. Ries und Ivas Porträts waren hochartifiziell. Wer eine Ahnung von der wirklichen Physiognomie der Weimardeutschen bekommen will, der sollte durch das Werk von August Sander blättern. Das war auch artifiziell, aber in entgegengesetzter Richtung. Er wollte nicht Schönheit, sondern Wirklichkeit. 1929 erschien sein Buch »Antlitz der Zeit« – 60 Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts. Die Porträts lieferten einen fotografischen Querschnitt durch die gesamte Republik, vom Westerwälder Bauern bis zum modernen Berliner Architekten. Der Typ Hunne war genauso vorhanden wie der Typ Tango-Jüngling, aber beide, die bis heute so prominent vertreten sind in der kollektiven Erinnerung der Weimarer Zeit, waren im Antlitz der Zeit eine absolute Minderheit. Es widmete sich stattdessen der erstaunlichen Bandbreite des Normalen. August Sander, 1876 geboren, verfolgte seit Mitte der 20er Jahre das ehrgeizige Ziel, summarisch die Menschen des 20. Jahrhunderts auf seine Platten zu bannen. Frontal im Bild, in selbstgewählten Posen und in ihrer typischen Kleidung sollten die Porträtierten für sich stehen und zugleich für ihren Stand, ihre Herkunft, ihre Region, ihre Überzeugung. Es waren Individuen, die etwas Kollektives darstellten. Menschen, die das Leben geschliffen und stilisiert hatte zu Typen, wie Alfred Döblin im Vorwort zu Antlitz der Zeit schrieb. In Döblins Augen verfasste Sander Soziologie, ohne zu schreiben, betrieb eine vergleichende Fotografie zur Kultur-, Klassen- und Wirtschaftsgeschichte der letzten 30 Jahre. Antlitz der Zeit sollte der Grundstock werden zu einem umfassenden Konvolut aus 600 Bildern, geordnet nach Ständen und Berufen, aber auch nach Stadt und Land, politischer Tätigkeit, Integrationsgrad und Randständigkeit. Das Projekt war nicht abgeschlossen, als Sander 1964 in Köln starb, aber ein großer Teil des Werkes stand. Eine einzigartige Menschensammlung, grandios in ihrer Vielfalt, traurig in ihrer Aufgespießtheit. Das Gros der Bilder entstand in der Weimarer Republik und bildet ein umfangreiches Bestiarium ihrer Bewohner. Da stehen und sitzen sie wie in einer Schmetterlingssammlung. Der Prokurist, seinen Regenschirm kerzengerade in die Höhe haltend, wie ein Ausrufezeichen. Der verkniffene Notar mit schwarzem Dobermann. Der Bankier, dessen Zahlen ganz offensichtlich zu stimmen scheinen, so rundum zufrieden er Platz genommen hat. Die drei feschen Jungbauern auf dem Weg zum Fest, entschlossen eine Eroberung zu machen. Die arbeitslose Bettlerin, die unbewusst eine S-förmige Haltung einnimmt, die Demutsformel der mittelalterlichen Skulpturen. Der Großherzog von Hessen-Nassau, der so staatsmännisch posiert wie der Reichspräsident auf der 20-Pfennig-Marke. Antlitz der Zeit ist eine Art Bestimmungsbuch, ein Übungsatlas, wie Walter Benjamin es nannte, zur Klassifizierung der Weimarer Gesellschaft. Porträtbände, die einen sozialen Querschnitt zeigten, hatten damals Hochkonjunktur. In einer Zeit, die tief in Unordnung geraten war, wollte man sich ihrer Physiognomie vergewissern. Zugleich ist Antlitz der Zeit ein Dokument des Beharrungsvermögens. Man sieht, wie viel Traditionsbestände in die Moderne hineinreichen und dort nicht abgeholt werden können. Menschen, die seit Jahrhunderten Überliefertes mit und an sich trugen, das in den Strudeln des 20. Jahrhunderts für immer untergehen sollte. Es war eine Zeit, in der viele Menschen intakte, brave Traditionen in ihrem Geist bewahrten, solche Traditionen aber in keiner gemeinsamen Öffentlichkeit mehr Erfüllung fanden, schrieb Golomann im Vorwort zu einer Auswahl von Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts, 1971 erschienen unter dem Titel »Menschen ohne Maske«. Viele der Porträtierten nehmen einen Habitus ein, der ihnen angemessen erscheint, tragen Kleidung, die ihren Stand zum Ausdruck bringen soll, ihren Rang, ihren Platz in einer Welt, die so geordnet aber gar nicht mehr existiert. Verblüffend häufig ist bei Männern der dreiteilige Anzug vertreten. Egal welchen Standes sie sind, der Anzug muss sein. Das Jackett war ohnehin selbstverständlich im Alltag, aber auch die Weste durfte nicht fehlen. Selbst Erich Mühsam, der Revoluzer, trägt eine, nur seine beiden revolutionären Mitstreiter sekundieren ihm im Brecht-Look. Auch die vier Studenten, nachdenklich zusammengerückt, tragen Westen. Bei den Westerwälder Bauern gehört sie zum guten Ton. Der Kaufmann trägt sie unter der Schürze und behaglich spannt sie über dem Bauch des bürgerlichen Pensionärs, geziert von einer goldenen Uhrkette. Selbst manche Arbeiter tragen Weste aus grobem Stoff. Sogar der Kohlenträger schleppt seine schmutzige Last im Dreiteiler durch die Stadt. Unter der Weste trägt er ein weißes Hemd. Nur wo Dienstkleidung, Tracht oder Overall vonnöten sind, fällt die Weste weg. Beim Zöllner und Briefträger, beim Pfarrer und Soldaten, beim Chorstudenten und Konditormeister. Die übrigen tragen die Kleidung bürgerlicher Gleichheit. Banker, Bürger und Bauern. Mögen ihre Gesichter, ihre Körperhaltungen und ihre Hände die teils extremen Unterschiede ihrer gesellschaftlichen Stellung verraten, die weitgehend gleichförmigen Anzüge der Sanderschen Protagonisten betonen, ob abgewetzt oder frisch vom Schneider, demokratische Zugehörigkeit. Sie bringen einen Hauch staatsbürgerlicher Würde ins Antlitz der Zeit. Faszinierend ist die Vielfalt der Gesichter, aber auch ihre Archaik und typologische Stimmigkeit. Die meisten der Gesichter passen. Sie stimmen überein mit dem, was man physiognomisch von ihrer jeweiligen Berufstätigkeit erwartet. Das Handwerk, oft seit Generationen ausgeübt, hat diese Menschen geprägt und gezeichnet. Die Landschaft hat sie modelliert. In den engen Bahnen der Prägung aber tobte der Eigensinn sich erst recht aus, so dass echte Charakterköpfe entstanden. Solche Individualität brauchte als Gegenpart die Fesseln der Herkunft, der Region, des Standes, um gedeihen zu können. Persönlichkeit reifte im konfliktreichen Zusammenspiel mit der sozialen Rolle, in die die feste, traditionelle Gesellschaftsordnung die Menschen hineingepresst hatte. Weniger determiniert sind in Sanders Menschensammlungen die Gesichter der Frauen. Während bei den Männern die Arbeitsteilung oft sogar über Generationen hinweg die Physiognomien geprägt und sich die unterschiedlichen Gewerke des Schneiderns, Sähens, Buchhaltens, Lehrens, Heilens und Handelns in die Gesichtszüge gefräst hatten, wirken die Frauen von solcher Prägung freier. Ob reich oder arm, Städterin oder Dörflerin, die Tätigkeiten der Frauen ähnelten sich mehr als die der Männer. Die Fähigkeiten, die sie für den Haushalt, die Kindererziehung und den emotionalen Familienzusammenhalt benötigten, waren universeller als die, die die Männer in ihrem spezialisierten Berufsalltag treibhausmäßig heranzüchteten. Vermutlich deshalb wirken Sanders Frauen unspezifischer. Man kann sich viele von ihnen an den verschiedensten Orten und in unterschiedlichen sozialen Schichten vorstellen. Weniger geprägt von Bindungen an bestimmte Berufsmilieus sind sie der Moderne gegenüber aufgeschlossener. Sie experimentieren auch mehr mit sich herum als die Männer, wie man aus der mutigeren Mode und der flächendeckenden Verbreitung des Bubikopfs schließen kann. Sanders Männer sind energischer gezeichnet durch Stellung, Handwerk und Stand. Sie wirken, wie erwähnt, determinierter, extremer geformt bis hin zur Schrulligkeit. Damit bilden sie ein physiognomisches Panorama, das vieles aus der Kaiserzeit in die kalte Freiheit der Weimarer Republik herüberragen lässt. Die wahrhaft modernen Gesichter sahen anders aus. Krieg und Inflation waren mit ihren unerbittlichen Besen über das kaiserzeitliche Gefüge hinweggegangen und hatten die differenzierte Vielfalt an Sozialcharakteren zu einer gleichförmigen Masse armer Teufel zusammengekehrt. Zwar hatte sich das Land weitgehend erholt, aber der Schock dieser schicksalhaften Nivellierung saß noch immer tief in den Knochen. Die gesichtslose Masse wurde zum Signum der Epoche. Das hochdifferenzierte Sozialgefüge, wie es hier und da noch in den Kleinstädten zur Geltung kam, hatte sich zugunsten einer Freiheit nominell gleicher Chancen aufgelöst. Dieser abstrakten Gleichheit entsprach die ästhetische Suche nach dem Menschen an sich. Für sie steht beispielhaft der Fotograf Helmar Lersky, der 1931 den vielbeachteten Bildband »Köpfe des Alltags« herausbrachte. In extremer Nahsicht entblößte er seine Modelle, die er vom Arbeitsamt in sein Studio holte, aller Attribute, die auf ihre soziale Herkunft, modische Vorlieben und Berufstätigkeit schließen ließen, und modellierte mit viel Scheinwerferlicht aus ihren Gesichtern dramatische Physiognomien der nackten Existenz. Diese gewissermaßen rohen Gesichter haben alles anheimelnd Vertraute verloren und demonstrieren in beunruhigender Direktheit so etwas wie geschöpfliche Würde. Existenzphilosophie mit der Fotolinse, nicht ganz frei von einem herrischen Lichtbildhauer-Duktus. Menschen, die niemand kennt, Menschen, die sich selbst nicht kennen, sind die besten Träger dieser neuen und besonderen Art der Lichtkunst, heißt es bezeichnenderweise im Vorwort des Bildbands. Und weiter? Da ist ein Straßenkehrer, der in seinem ganzen Leben den Kopf nicht aufzuheben wagte. Die Kamera richtet ihn auf. Und ein Diktator könnte ihn um sein herrisches Profil beneiden. Individuum, Typ, Volk. Auch die Porträtfotografie kreiste um das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Masse. Die Herrschaft der Masse zeichnete der Künstler Werner Held 1933 als eine erdrückende Fülle von gesichtslosen Hohlköpfen, als Aufmarsch der Nullen, ein städtischer Platz, gefüllt mit leeren Kreisen, dazwischen hier und da ein Transparent oder eine Fahne. Man kann es als Gegenbild zu Sanders Antlitz der Zeit lesen. Statt Charakterköpfen hohle Eier. Sanders dokumentarische Fotografie zeigte Individualität als ein Ergebnis der Arbeit. Fiele sie fort, was bliebe dann vom Menschen? Kapitel 10. Die Arbeit geht aus. Manchmal denke ich, es wäre gut, wenn ich erst arbeitslos wäre. Dann brauchte ich doch keine Angst mehr davor zu haben, wie es ist und ob man es aushält. Hans Fallada. Kleiner Mann, was nun? 1932. In New York verspekuliert man sich und der Stein kommt ins Rollen. Zu wanken begann die Weimarer Republik an einem Freitag. Nur merkte sie nichts davon. Was als schwarzer Freitag in die Geschichte einging, war eine Wortschöpfung aus späterer Sicht. Für die Zeitgenossen war der 25. Oktober 1929 ein ganz normaler Tag. Auch tags darauf hielt die gelassene Stimmung an. Zwar hatte man in Deutschland die heftigen Kursstürze an der New Yorker Börse, dort war es der Black Thursday, registriert, aber in Amerika beruhigte sich die Lage schon rasch wieder etwas. Die Berliner Börsenzeitung, als republikfeindliches Blatt sonst für jede schlechte Nachricht zu haben, war sich sicher, dass die Verstimmung rasch vorübergehen würde. Auf die Seite 1 hatte es der Zusammenbruch der New Yorker Börse in keiner deutschen Zeitung geschafft. Man befasste sich damit ganz hinten, im Börsental. Und hatten die deutschen Blätter nicht allen Grund zum Optimismus? Schließlich war der amerikanische Börsencrash die Folge eines beispiellosen Aktienbooms, der dort auch die kleinen Sparer erfasst und zu grotesken Überbewertungen der Wertpapiere geführt hatte. Wie sollte das unsereins betreffen, sagten sich die deutschen Anleger. Nach Ansicht der Commerzbank brachte der New Yorker Crash für Deutschland sogar Vorteile. Der amerikanische Geldmarkt würde sich wieder erholen und bis dahin sei mit einem verstärkten Zufluss amerikanischer Investitionen zu rechnen, weil der dortige Markt zu unsicher geworden sei. Auch in der folgenden Woche blieb man zuversichtlich. 8 Tage nach dem Schwarzen Freitag fasste die Börsenbeilage der Vossischen Zeitung die Lage auf dem Handelsparkett so zusammen. Fest auf der ganzen Linie. Hinter dem Rücken der Protagonisten aber braute sich das Unheil zusammen und nahm langsam Kurs auf Europa. Amerika zog sein Geld ab. Der Börsencrash hatte viele private Vermögen liquidiert und den US-Banken jede Menge platzende Kredite beschert. Ihre Kunden hatten sich zu törichten Abenteuern verleiten lassen. Um vom Börsenboom profitieren zu können, hatten sich viele Leute Geld geliehen und in Aktien gesteckt. Als die Illusion vom ständigen Wachstum zerstob, besaßen sie nichts mehr als Schulden. Die Great Depression begann, die 3 Jahre später ein Viertel der erwerbsfähigen Amerikaner arbeitslos machen sollte. Um selbst halbwegs flüssig zu bleiben, zogen sich die angeschlagenen US-Banken aus ihren europäischen Geschäften, wo immer es ging, zurück. Damit weitete sich die amerikanische Krise zur Weltwirtschaftskrise aus, die am schlimmsten Deutschland traf. Der Verlierer des Weltkriegs stand im Zentrum eines bizarren Schuldenkarussells, das der Krieg in der Weltwirtschaft hinterlassen hatte. Der deutsche Staat hatte beständig Kredite aufgenommen, um Monat für Monat die im Young-Plan vereinbarten Reparationen zu bezahlen. Mit diesem Geld tilgten die europäischen Siegermächte ihrerseits die Schulden, die sie in Amerika aufgenommen hatten, um den Krieg zu finanzieren. Der Kreislauf hielt sich jahrelang mit beträchtlichem Schwung in Balance, verwandelte sich nun aber in eine Abwärtsspirale, die Sieger und Besiegte erfasste. Trotz dieser drückenden Kriegsschuldenlast hatte Deutschland in den Jahren zuvor einen mitreißenden Aufschwung erlebt. Finanziert worden war er durch weitere Schulden, die allerdings durch solides Wachstum gedeckt schienen. Mit dem Aufschwung wuchsen auch die Illusionen. Und mit dem Wohlstand kam der Appetit auf mehr. Eine optimistische Erwartungshaltung brach sich Bahn, die den Motor jeder gesunden Volkswirtschaft bildet. Der von Beginn an für Weimar charakteristische Zug, fröhlich über den Verhältnissen zu leben, kannte dann im Boom kein Halten mehr. Die Charleston-Jahre pflegten nur in eine Richtung zu tanzen, steil nach oben. Längst hatten die Warenhäuser die Kirchen an Schauwerten übertroffen. Sie inszenierten sich als Kathedralen des Konsums, ständig neu. Ihre Foyers glichen opernreifen Traumkulissen. Bei Karstadt in Berlin-Neukölln fühlte man sich wie in New York. Ein Kaufhaus der Superlative mit riesigem Dachgarten und direktem U-Bahn-Anschluss. Auch die Städte konkurrierten miteinander und versuchten sich zu übertrumpfen. Wie einst die prestigesüchtigen Fürstentümer wetteiferten sie mit prachtvollen Kulturbauten. Besorgt fragte Außenminister Stresemann Ende 1927 den Duisburger Oberbürgermeister, wie er den Siegermächten die Reparationsforderungen ausreden solle, wenn Deutschland so viel Geld ausgebe, als hätte es den Krieg gewonnen. Dass der preußische Staat für den Umbau des Berliner Opernhauses 14 Millionen gegeben hat und vielleicht insgesamt über 20 Millionen geben wird, bringt die ganze Welt zu der Auffassung, dass wir offenbar im Goldüberfluss leben. Kein Siegerstaat hat sich etwas derartiges geleistet. Dass Herr Adenauer, Oberbürgermeister von Köln, ein wunderbares Messehaus baut und sich rühmt, die größte Orgel der Welt eingebaut zu haben, hat denselben Effekt. Die Presseausstellung in Köln wird als das luxuriöseste bezeichnet, was bisher auf diesem Gebiet geleistet worden ist. Frankfurt am Main hat ein Defizit von 2,5 Millionen Mark bei der Musikausstellung gehabt. Dresden baut mit Reichszuschuss ein Hygienemuseum. Haben Sie bitte die Güte, mir zu sagen, was ich den Vertretern fremder Mächte antworten soll, wenn Sie mir sagen, dass alle diese Dinge den Eindruck machen, als wenn Deutschland den Krieg nicht verloren, sondern den Krieg gewonnen hätte. Ich bin gegenüber diesen Vorwürfen mit meinem Latein zu Ende. Die Kredite, mit denen die aufblühenden Städte ihre neuen Schwimmbäder, Theater, Konzerthäuser und Wohnsiedlungen finanzierten, wurden, genau wie die Regierungs- und Unternehmenskredite, größtenteils in Amerika aufgenommen, wenn auch im Umweg über die deutschen Banken. Das wäre noch einige Zeit halbwegs gut gegangen, aber die Abhängigkeit vom Dollar zog Deutschland in den Strudel der amerikanischen Depression. Als 1929 die amerikanische Spekulationsblase platzte, kündigten die Amerikaner den deutschen Banken die in Aussicht gestellten Kredite, dann machten diese dasselbe mit ihren Kunden. Dem Staat, den Unternehmen, den Privatleuten gingen die liquiden Mittel aus. Das Geld wurde knapp und teuer. Die deutsche Regierung nahm schließlich noch mehr Schulden bei Ivar Kreuger auf, dem weltbekannten Zündholzkönig, der ihr schon im Oktober 1929 einen Kredit über 125 Millionen Dollar gewährt hatte, zufällig am Schwarzen Freitag. Der Schwede Kreuger, The Match King, war in den 20ern der Notnagel für klamme Staaten, denen er als Privatmann Kredite in unglaublicher Höhe gewährte. Als Gegenleistung verlangte er jeweils das Monopol für den Verkauf von Zündhölzern, was ihn seinerseits kreditwürdig machte in den Augen der international operierenden Banken. Doch auch dieses Karussell sollte seinen Schwung verlieren. Am 12. März 1932 wird sich Ivar Kreuger, der Star der internationalen Finanzwelt, in seiner Pariser Wohnung erschießen. Der Zündholzkönig verlosch. Selbst er war zahlungsunfähig geworden, sein Firmenimperium stand vor dem Zusammenbruch. Fast die ganze Welt wurde von der ökonomischen Schwindsucht befallen. Amerika und Deutschland traf es am schlimmsten. Bauprojekte wurden gestoppt, geplante Investitionen gestrichen, die Produktion heruntergefahren. Ein Beispiel, das schon angerissen wurde und noch heute zu besichtigen ist, die Leere des Berliner Alexanderplatzes. Dessen wunderbare Randbebauung, unter anderem das Haus mit den 99 Schafsköpfen, die Jungsche Apotheke, das Kaufhaus Hahn, das Aschinger, hatte man bereits abgerissen, als die Bauprojekte am östlichen Teil des Platzes gestoppt und auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Die amerikanischen Investoren hatten sich zurückgezogen. Die Vision des Stadtplaners Martin Wagner für den Weltstadtplatz konnte mit den beiden neusachlichen Behrensbauten nur zur Hälfte realisiert werden. Nach Osten hin blieb der Platz einfach offen. Bis heute ist er von einer hartnäckigen Unwirtlichkeit, die offenbar durch keine Verschönerungsmaßnahme geheilt werden kann. Er läuft in die überdimensionierte Weite aus, die die Weltwirtschaftskrise hinterlassen hat. Die schwarze Null. Haushaltssanierung um jeden Preis. Ausbleibende Investitionen bedeuten weniger Arbeit. Es folgten die ersten Entlassungen. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs, während die Geldmittel des Staates knapper wurden. Die Arbeitslosigkeit brachte nicht nur die Betroffenen, sondern auch den Staat in Bedrängnis. Dessen Nöte wuchsen exponentiell. Das System der Arbeitslosenversicherung war auf maximal 800.000 Hilfsbedürftige ausgelegt, durch einen Notstock erweiterbar auf höchstens 1,4 Millionen. 1930 waren aber bereits 3 Millionen Menschen ohne Arbeit. Im Streit, wie diese zu versorgen seien, zerbrach im März 1930 das sozialdemokratisch geführte Kabinett unter Kanzler Hermann Müller. In dessen großer Koalition hatten die konservativen Parteien wie immer auf eine Kürzung der Sozialleistungen gesetzt, die Sozialdemokraten dagegen auf eine Erhöhung der Steuern und Beiträge. Reichspräsident Hindenburg entschied 3 Tage nach Müllers Rücktritt im Handstreich für die Konservativen. Er setzte den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning als Kanzler ein, einen asketisch frommen, bescheidenen Mann, der bis zu seiner Ernennung in 2 möblierten Zimmern in Altmoabit zur Untermiete gewohnt hatte. Nur mit einer Reisetasche zog Brüning ins Reichskanzlerpalais ein, um seine Geschäfte aufzunehmen. Er hatte einen eisernen Sparkurs im Sinn, den er notfalls auch gegen den Reichstag durchdrücken wollte. Seine Regierung hatte ohnehin keine Parlamentsmehrheit hinter sich. Die SPD-Minister des alten Kabinetts wurden auf schlichten Beschluss des Reichspräsidenten durch Konservative ersetzt. Es ist das erste sogenannte Präsidialkabinett der Republik. Eine Regierung, die nicht vom Reichstag gewählt, sondern vom Reichspräsidenten ernannt wurde. Rechtlich möglich wurde dieser Bruch mit dem Parlamentarismus durch das Instrument der Notverordnung, das in der Verfassung vorgesehen war, um den Staat in Ausnahmezuständen handlungsfähig zu halten. Die Umgehung der Mehrheitsverhältnisse bei der Regierungsbildung sollte Folgen haben für die weitere Entwicklung, sank doch das ohnehin ledierte Ansehen des Parlaments dadurch noch weiter. Mit dem Ausboten der mit Abstand stärksten Fraktion, der SPD, und der Installation einer Minderheitsregierung zugunsten der konservativen Eliten vollzogen Hindenburg und Brüning einen deutlichen Schritt in Richtung autoritärer Staat. Ihn als notwendig zu erachten, wie es damals vielfach getan wurde, hieß, die Demokratie als eine Staatsform für Schönwetterperioden herabzuwürdigen, unfähig, handlungsfähige Mehrheiten zustande zu bringen. Hindenburg hielt Brüning für den richtigen Mann, weil dieser als rückwärtsgewandter katholischer Gewerkschafter sowohl Teile der Arbeiterschaft als auch die Arbeitgeberseite hinter sich zu bringen versprach. Und er sollte damit zunächst Recht behalten. Die düpierte SPD stützte ihn im Reichstag immer wieder zähneknirschend im letzten Moment, weil er in ihren Augen noch Schlimmeres verhinderte. So konnte sich Brüning trotz seines qualvollen Sparkurses 2 Jahre und 2 Monate an der Macht halten, in denen unaufhörlich die Preise, Löhne und Sozialleistungen sanken und die Arbeitslosenzahl zunahm, bis er am 1. Juni 1932 durch den erzreaktionären Franz von Papen ersetzt werden sollte, wiederum auf Betreiben des Greisen Hindenburg, der mit dem Hungerkanzler, wie er inzwischen überall genannt wurde, zunehmend haderte. Aber nicht etwa, weil Brüning den Ärmsten die Fürsorge zusammenstrich, sondern weil er den ostelbischen Junkern, Hindenburg war ja selbst einer, die Subventionen kürzen wollte. Zudem hatten sich Brüning und sein Innen- und Wehrminister Wilhelm Gröner bei Hindenburgs Freunden unbeliebt gemacht, weil sie die SA verboten hatten, deren Gebaren terroristische Züge angenommen hatte. Die Kamarilla um Hindenburg und die Reichswehrführung sahen den Schlägertrupp aber als Reservearmee für eine künftige Aufrüstungspolitik und als wichtiges Instrument, Arbeiteraufstände niederzuschlagen. Deshalb musste Brüning weg. Die Erzkonservativen hatten im Hintergrund die Macht übernommen. Wieso konnte sich Brüning überhaupt so lange halten? Seine katastrophale Sparpolitik hatte die soziale Lage immer weiter verschlechtert. Dass er 2 Depressionsjahre ausreichend Zustimmung für seinen eisernen Sparkurs finden konnte, hatte nur einen Grund. Das Trauma der Inflation saß den Deutschen noch tief in den Knochen. Um keinen Preis wollte man wieder die Geldmenge aufblähen und die Krise mit verstärkter staatlicher Fürsorge lindern. Stattdessen hatte der Staat den entgegengesetzten Weg gewählt und begab sich auf die Talfahrt der Deflation. Für den, der noch eine Arbeitsstelle zu alten Konditionen hatte, boten die sinkenden Preise zunächst durchaus Vorteile, schien sich doch sein Lebensstandard sogar zu erhöhen. Deshalb wurde die Krise verzögert und nicht von allen Menschen gleich wahrgenommen, im Unterschied zur Inflation, deren Gift sich auf große Vermögen und kleine Portemonnaies gleichermaßen auswirkte. Die Deflation hatte mehr Spaltungspotenzial. Dass mit den sinkenden Preisen auch die Erlöse sanken und somit bald der nächste Arbeitsplatz verloren war, stand auf einem anderen Blatt und war für viele, die verächtlich auf die Stempelbrüder hinabsahen, noch nicht so recht vorstellbar. Erst mit der Zeit wurde die Angst um den Arbeitsplatz Allgemeingut. Für die Nationalisten und ihre Anheizer in den Hugenberg-Medien war klar, wo die Ursache für die Misere lag: in der Versklavung des deutschen Volkes durch die Reparationsforderungen der Siegermächte und die volksverräterische Erfüllungspolitik der demokratischen Parteien. Sie forderten die sofortige Zahlungsverweigerung. Das war zwar längst zur Gewohnheit geworden, erfuhr aber angesichts der Notlage der öffentlichen Kassen neuen Schub. Noch spielte die Mehrheit der Deutschen nicht mit. Ein Ende 1929 mit gewaltigem Propagandaaufwand der Hugenberg-Presse ins Leben gerufener Volksentscheid gegen den Young-Plan scheiterte, da dieser nur von 13,8% abgelehnt wurde, ein letztes, von den Demokraten triumphierend gefeiertes Zeichen für die Loyalität der breiten Bevölkerungsmehrheit gegenüber der Republik. Zwar empfand fast jedermann die Reparationslasten als eminent überhöht, die meisten setzten allerdings auf einen zivilisierten Verhandlungsweg. Brüning war überzeugt, dass man den Siegermächten praktisch beweisen müsse, dass die Reparationen selbst durch härteste Sparpolitik nicht in der verlangten Höhe aufzubringen seien. Deutschland müsse sichtlich darben, dann würden die Alliierten am Ende einlenken und maßvollere Konditionen anbieten. Ein wachsendes Maß sozialer Unruhen kalkulierte er bewusst ein, um die Siegermächte zum Einlenken zu bewegen. Der fromme Hardliner nannte das »die Krankheit zur Waffe machen«. Ein riskanter Weg, bezahlt mit dem Hunger und Groll eines wachsenden Heeres von Menschen ohne Arbeit und Brot. Die blanke Not, bekannt aus den Inflationsjahren, kehrte in Massen zurück. An immer mehr Ecken standen die Verzweifelten, erst vereinzelt, dann wurden sie zum gewohnten Bild. Männer und Frauen im feinen Bürozwirren aus besseren Tagen – ein Schild um den Hals, nehme jede Arbeit an. Etwas anderes blieb ihnen auch kaum übrig. Die Arbeitslosenhilfe wurde nur noch für 6 Wochen bewilligt. Aus dem durch Beiträge erworbenen Anrecht auf Unterstützung wurde binnen kurzem gnädig gewährte Fürsorge. Tagelöhner bekamen sie überhaupt nicht, ihnen blieb nur noch das Betteln oder Stehlen, wenn sie keinen kurzfristigen Job gefunden hatten. Morgens standen sie in Massen vor den Markthallen, balgten sich um die besten Plätze für den Fall, dass ein Händler auftauchen und für ein paar Stunden einen Handlanger suchen sollte. Ein Garnfabrikant aus Delmenhorst gibt den Rest. Die Talfahrt ist nicht mehr aufzuhalten. Während unten der Hunger nagte, waren es oben die Peinlichkeiten des Bankrotts. Am 12. Mai 1931 verlor Jakob Goldschmidt, Chef der Darmstädter und Nationalbank, kurz Danat Bank, die Fassung. In manchen Schilderungen des Vorfalls soll der Chef der zweitgrößten Bank Deutschlands einen Bürostuhl auf dem Kopf seines besten Kunden zerschlagen haben, in anderen soll er ihn nur geworfen haben. Wie auch immer. Georg Karl Lahusen, der Angegriffene, überlebte. Er hatte kurz zuvor seinem Bankier, bei dem er mit 48 Millionen Reichsmark in der Kreide stand, die restlose Pleite gebeichtet. Lahusen besaß die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, kurz Nordwolle genannt, in Delmenhorst. Über 4.500 Arbeiter, in der Mehrzahl Frauen, stellten dort in der zweitgrößten Spinnerei der Welt Kammgarn her, in einer Fabrik, die einer eigenen Stadt glich, mit Stadtmauer, Festungsturm, Kindergärten, eigenem Krankenhaus, Leihbibliothek, Wohnheimen, Angestellten- und Arbeiterhäusern in unterschiedlicher Größe und Qualität, je nach Rang ihrer Bewohner, alles in norddeutschen Klinkerziegeln, dunkelrot und reich gegliedert. Ein Juwel der Industriebaukunst. In den einfachsten Häusern wohnten in drangvoller Enge die Gastarbeiterinnen aus Schlesien und Polen, im Ort gern Wollmäuse genannt. Sie reinigten zunächst die Wolle, die von den gewaltigen Ländereien und Schafherden stammten, welche die Lahusens seit zwei Generationen in Argentinien besaßen. In großen Ballen, die zur Hälfte noch aus Fett, Sand und Kot bestanden, kam die Wolle per Schiff in Bremerhaven an und wurde mit der Eisenbahn direkt in den Schlund von Lahusens Fabrik gefahren. Dort kam sie zunächst in die Leviathane, wie man die riesigen Waschmaschinen nannte, die die Wolle vom Dreck der argentinischen Pampa und der langen Reise befreiten. Danach wurde sie für den eigentlichen Spinnprozess vorbereitet, in einem unfassbaren Lärm, den die Ketten, Treibriemen, Walzen und Bänder der Krempel- und Kämmmaschinen erzeugten. Die Arbeit war nicht ungefährlich. Das fabrikeigene Krankenhaus brauchte sich über mangelnden Zulauf nicht zu beklagen. Gewaltig dehnten sich die Fabrikanlagen aus. Scheddach drängte sich an Scheddach, Backstein gotisch verziert, eine Stadt im Dienste des Zwirns. Insgesamt stellte die Nordwolle ein Viertel der Weltproduktion an Wollgarn her. Die Lahusens wohnten auf dem Fabrikgelände, in einer prächtigen, noch vom Vater erbauten Villa, geschützt vor den Blicken der Arbeiter durch eine hohe Hecke, einen breiten Vorgarten und den weitläufigen Park, den die Familie ganz für sich hatte. Dem schneidigen Erben wurde der Wohnsitz allerdings bald zu popelig. In der Idylle der nahen Bremer Schweiz ließ Georg Karl Lahusen den alten Sommersitz der Familie abreißen und erbaute das schlossartige Herrenhaus Hohehorst mit 107 Zimmern. 1928 war es bezugsfertig. Georg Karl wohnte endlich standesgemäß. In der Bremer Kaufmannschaft war der Wollfürst, der die Firma erst 1921 übernommen hatte, trotz seines fehlenden hanseatischen Understatements ein angesehenes, weil spendables Mitglied. Um auch in Bremens Stadtmitte ordentlich aufzutrumpfen, verlegte Lahusen die Verwaltung seines Firmenimperiums von Delmenhorst nach Bremen, wo er 1931 kurz vor seinem Konkurs ein Kontorhaus im Stil gigantischer Konzernzentralen eröffnete. Noch heute bietet es Platz genug für die Bremer Oberfinanzdirektion. Zur Nordwolle gehörten inzwischen 11 Produktionsstätten in ganz Deutschland, dazu mehrere Nebenbetriebe und 22 Verkaufskontore. Repräsentanzen unterhielt Lahusen sogar in China und Japan. Die Danat Bank hatte sich aufgrund der schlechten Wirtschaftslage die Bilanzen ihrer Schuldner genauer angesehen. Am meisten Sorgen bereitete ihr der größte Kunde, der lange Zeit verhätschelte Lahusen. Besorgt bat der Bankier den Bremer Fabrikanten im Mai 1931 zum inquisitorischen Dinner in seine Berliner Privatwohnung. Als Nachspeise gab es den Offenbarungseid. Lahusen musste eingestehen, dass er die Bilanzen seit Jahren geschönt und gefälscht hatte. Einen großen Teil der Schulden hatte er in die Bilanzen einer Firma namens Ultramare verschoben, die er eigens zu diesem Zweck in den Niederlanden gegründet hatte. Als Lahusen endlich auch damit herausrückte, flog der besagte Stuhl. Goldschmidt fasste die Lage bündig zusammen. »Die Nordwolle ist hin, die Danatbank ist hin, die Dresdner Bank ist hin. Ich bin hin.« Das war noch untertrieben. Es waren noch viel mehr hin. Menschen und Banken. 22.300 Arbeiter und Angestellte standen allein bei Nordwolle und ihren vielen Tochterunternehmen unter Vertrag und zitterten um ihre Arbeitsplätze. Die Danatbank wurde zahlungsunfähig. Aber das war längst nicht alles. Als sich Goldschmidt Mitte Juni gezwungen sah, das Debakel öffentlich zu machen, bekamen die Sorgen aller deutschen Sparer und Anleger einen neuen Schub. Die Angst griff auf das gesamte Kreditwesen über. Auch vorher waren schon viele Banken illiquide geworden, aber der Fall der Danat war beispiellos. Das Vertrauen in die Wirtschaft ging vollends verloren. Kein Ort schien noch sicher genug, um dort sein Geld zu lassen. Fieberhafte Rettungsversuche hielten die Reichsbank und das Auswärtige Amt in Atem. Der amerikanische Präsident Hoover hatte bereits vor Wochen ein Moratorium der deutschen Schulden angekündigt. Endlich kam Bewegung in die Reparationsangelegenheiten. Frankreich hatte erst interveniert, dann aber Einsicht gezeigt, nachdem Hoover ankündigte, auch die französischen Schulden zu stunden. Zu spät. Am 13. Juli 1931 schlossen die Danatbank, die Dresdner und die Rheinische Landesbank ihre Schalter. Diesmal stand die Bankenkrise, im Gegensatz zu dem kaum registrierten Schwarzen Freitag 1929, tagelang auf den Titelseiten aller großen Zeitungen. Hindenburg und Brüning versuchten, die Gemüter zu beruhigen und gaben Garantien für die Einlagen der Sparer ab. Ein Rezept, dem Angela Merkel und Peer Steinbrück gut 75 Jahre später bei der Bankenkrise 2008 folgen sollten. Der Reichspräsident gab sein Wort, dass der Staat einen Konkurs der Danatbank verhindern werde und ihre Konten damit sicher seien. Das half zwar, aber nicht genug. Auf die Nachricht der Danat-Pleite strömten im ganzen Reich die Menschen zu ihren Banken, um die Sparguthaben abzuheben. Um die schlimmste Panik auszusitzen und das Leerräumen der Konten zu verhindern, antworteten Brüning und Hindenburg mit der Verhängung von 2 Bankschließtagen. Als am Mittwoch, dem 16. Juli, die Schalter wieder öffneten, zog der Leitartikler der Vossischen Zeitung Bilanz. Trotz der bedrückenden Lage stellte er zufrieden fest, dass es in der an Unruhen und Straßenkämpfe gewöhnten Stadt Berlin ganz ruhig geblieben war. 2 Bankschließtage waren vorbei und nichts war in Rauch aufgegangen. Fast wie ein Wunder erschien es ihm. Er forderte die Berliner auf, auch in Zukunft so besonnen zu bleiben und appellierte dabei mit pädagogischer List an ihre Männlichkeit. Zu verlieren hat jeder, auch wenn es sich nur um Illusionen handelt. Männlichkeit aber heißt, sich vom drohenden Verlust nicht ducken zu lassen. Zu beobachten, dass eine ganze Stadt, ein ganzes Land männlich geworden ist, das ist das Schöne, das ist das aufrichtende Berliner Erlebnis mitten in der Not eines Schicksals, das uns alle so jäh angefallen hat. Aus der Rührung über die, wenn auch bedrückte Ruhe, sprach die Angst vor dem Aufruhr, die das Land längst erfasst hatte. Ein männlich gewordenes Volk, fuhr der Verfasser fort, muss auch endlich die weibische Zanksucht, die Keiflust und das unfruchtbare Misstrauen überwinden. Männlichkeit muss auch innere Sicherheit in sich tragen. Ein frommer Wunsch. Der volkspädagogische Versuch, die krawallbereiten Männer, die sich fast täglich irgendwo eine Saalschlacht lieferten, bei ihrer Macho-Ehre zu packen, zeigte, wie ungemütlich es inzwischen zuging in Deutschlands Städten und Dörfern. Die gewaltbereite Rechte, wie man sie heute nennen würde, saß seit über einem Jahr als zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Galt die NSDAP 1928 mit 2,6% noch zu Recht als unbedeutende Splitterpartei, hatte sie bei der Reichstagswahl 1930 18,3% der Stimmen erhalten, während die SPD über 5% verloren hatte. Mit 24,5% bildeten die Sozialdemokraten zwar noch immer die stärkste Fraktion, dennoch saßen sie wegen Hindenburgs Notverordnung in der Opposition. Eine geräuschlose Diktatur, nannte die Vossische Zeitung das Minderheitskabinett Brünings von Hindenburgs Gnaden. An den politischen Rändern baute sich derweil das Gewaltpotenzial immer bedrohlicher und alles andere als geräuschlos auf. In Braunschweig zeigte die NSDAP im Oktober 1931 ganz offiziell, dass sie ihre Macht außerhalb des Parlaments suchte. Zu einem SA-Aufmarsch in Anwesenheit Hitlers karrte die Partei aus dem ganzen Land 100.000 Uniformierte heran, die abends im Fackelzug durch die kleine Stadt marschierten. Danach zog man randalierend durch das Arbeiterviertel um den Nickeln-Kulk, um dort die Bewohner einzuschüchtern. Zwei von ihnen wurden bei den Schlägereien tödlich verletzt. Mochte die behauptete Zahl von 100.000 Teilnehmern auch nicht ganz erreicht worden sein, das Resultat war einschüchternd genug. Als Generalprobe zum Bürgerkrieg nahm die Presse das Spektakel wahr. Völlig zu Recht. Goebbels interpretierte den Braunschweiger Aufmarsch im Angriff als Verkündung des unveränderlichen Endziels. Das erst wenige Tage zuvor unter dem Namen Harzburger Front geschlossene Bündnis mit dem Stahlhelm und anderen konkurrierenden Kräften der nationalen Opposition, die Hitler und er im Grunde von Herzen verachteten wegen ihrer mangelnden Radikalität, bezeichnete er hingegen als ein allenfalls taktisches Teilziel. Deutlicher kann man kaum sagen, was man im Schilde führt und anstrebt: die ganze Macht, ungeteilt und ohne Rücksicht. Arbeitslose und Ausgesteuerte. Inzwischen war die Zahl der Arbeitslosen auf 4,5 Millionen geklettert. Sie hatte sich seit 1928 binnen dreier Jahre verdreifacht. 1932 kamen nochmal fast 1,5 Millionen hinzu, eine Massenarbeitslosigkeit von kaum vorstellbarem Ausmaß. Fast 30% der Erwerbspersonen waren nun ohne Arbeit, unter den Gewerkschaftsmitgliedern sogar 43,7%. Die tatsächliche Arbeitslosigkeit lag noch um einiges höher, da viele Menschen darauf verzichteten, ihre Erwerbslosigkeit zu melden. Sie gingen aufs Land in der Hoffnung, sich dort leichter durchschlagen zu können. Andere wurden aus den Listen ausgesteuert und der Wohlfahrt zugewiesen, oder gaben es auf, vor den Ämtern Schlange zu stehen und nach Arbeit zu suchen, und schlugen lieber krumme Touren zur Geldbeschaffung ein. Mit dem Heer der Arbeitslosen wuchs auch das der Obdachlosen. Hier und da sah man die ersten Lumpenzelte auf Berliner Straßen und Brachen, bevor sie rasch wieder von der Polizei geräumt wurden. Aber Tausende zogen in die Schrebergärten und wohnten dort illegal in zugigen Bruchbuden, die sie selbst zusammengezimmert hatten. Stempellido nannte man diese Kolonien, die sich von Freizeitgärten in veritable Slums verwandelt hatten. Ein Luxus freilich im Vergleich zur Lage derer, die sich in den trostlosen Wärmestuben herumdrückten, um die eisigen Wintertage zu überstehen. Eine elende Masse drängte sich auf den Bänken im ehemaligen Straßenbahndepot an der Berliner Ackerstraße, das von glühenden Öfen und einem verwinkelten Rohrsystem beständig überhitzt wurde. So warm, dass es infernalisch stinkt. Die Ausdünstungen hunderter ungewaschener Körper, zertragener, verschmutzter Kleidung und die wolkenschlechten Tabaks brodeln, kochen in der Hitze. Obwohl die Gänge so vollgepfropft waren, dass man beide Hände brauchte, um sich hindurchzukämpfen, wurde überall gehandelt. Ein Lumpen, ein Abfallbazar, sogar vor dem menschlichen Körper machte das Angebot nicht Halt. Wer etwas Geld hatte und es ruhiger mochte, hing stundenlang über einem Bier in einer der vollbesetzten Kneipen herum, wo die verschiedensten Subkulturen blühten, darunter bizarre Formen der Armutsprostitution, angeheizt von ohrenbetäubend lauten Kapellen, in denen sich frustrierte Musiker für immer weniger Geld austobten. Ab und an tauchten betuchte Bürger aus den besseren Vierteln in das Inferno hinab, zu Studienzwecken. Ohne die krummen Geschäfte, die schräge Musik und die exhibitionistischen Darbietungen der Stricher und Huren war es allerdings kaum weniger beklemmend. Der amerikanische Berlin-Korrespondent Hubert Renfro Knickerbocker bemerkte 1932, dass in einer Berliner Kneipe zum Ollen Fritz im Wedding zwar 40 Menschen saßen, aber von niemandem ein Getränk stand, außer vor zwei Alten, die sich mit Malzbier begnügten. Alle schwiegen brütend vor sich hin. Wenn der Deutsche zu arm geworden ist, sich ein Glas Bier zu kaufen, dann ist er ganz unten angekommen, folgerte er später in der Evening Post. Wer 50 Pfennig erübrigen konnte, schlief nachts im Asyl. Erfahrene Obdachlose weigerten sich, ihre Kleidung desinfizieren zu lassen, was dort zum Service gehörte. Durch die Desinfektion würden die Kleidungsstücke zerstört, erzählten sie Josef Roth. Sie wollen lieber mit unversehrten Läusen leben, als mit noch mehr zerfetzten Kleidern. Noch 10 Pfennig billiger war es bei Schlummermutter Olga, von der Ernst Haffner in dem Sozialreportageroman Blutsbrüder berichtet, dem Porträt einer Clique arbeitsloser Jugendlicher. Die schlesische Olga betrieb in einer Kellerwohnung im Berliner Osten ein Nachtquartier, eines von den vielen privat geführten Asylen in den Berliner Hinterhöfen. 2 Räume hatte sie mit Strohsäcken ausgelegt, auf denen sich eine Horde Menschen drängte, die das Schicksal jede Nacht aufs Neue zusammenwürfelte. Wenn einer die 40 Pfennig nicht zahlen konnte und hübsch genug aussah, durfte er die Nacht umsonst verbringen, bei ihr im Bett. Aber Olga ist nur noch ein Haufen rasselnder Knochen. Ihre Nachgiebigkeit in Bezug auf das Schlafgeld ist deshalb sehr gefürchtet bei den Jungs. Selten traut sich einer ohne Geld in die Herberge. Er weiß, was ihm blüht. Dann blieb nur noch einer der vielen Sandkisten als Nachtlager, die an manchen Straßenecken standen. Man legte sich auf den Streusand, der dort gegen das Glatteis gelagert war. Fand sich keine, musste man tippeln, wie man das möglichst energiesparende Streunen durch die nächtlichen Straßen nannte, ankämpfend gegen den tödlichen Schlaf, den man tags darauf in der Kneipe nachzuholen hoffte. 2 der Jugendlichen, deren Schicksal Ernst Haffner recherchierte, hatten einen Dreh gefunden, wie sie an das kostbarste Gut dieser Jahre kamen: Arbeit. Der Zufall spielte ihnen etwas Geld in die Hände, das sie klug investierten. Sie zogen von Wohnungstür zu Wohnungstür und kauften alte Schuhe. Die reparierten sie so gut, wie sie konnten, und verkauften sie mit etwas Gewinn. Für ein paar stolze Wochen hatten sie es geschafft, unabhängige Bürger zu sein, die von ihrer Hände Arbeit leben konnten. Arbeit und Heimat. Das Land unermüdlichen Fleißes. Mitten in das beginnende Elend hinein krachte 1930 ein Bildband des Ullstein Verlags. Deutsche Arbeit, hieß er. Bilder vom Wiederaufstieg Deutschlands. Er enthielt 92 Aufnahmen von Emil Otto Hoppe, einem der bekanntesten Fotografen seiner Zeit, der in ganz Europa, vor allem in Großbritannien, arbeitete. Ullstein machte aus Hoppes Industriebildern ein geballtes Dokument prometheischer Kraft. Gigantische Turbinenanlagen, qualmende Kokereien, Elektromotoren, groß wie 2-stöckige Häuser. Unter der Überschrift »Überwundener Raum« sah man Gleise, Brücken, Funktürme, Fabrikseilbahnen, schwimmende Getreidekräne, ein Zeppelin im Bau, alles fotografiert als Monumente des Werdens und Gestaltens, festgehalten in nüchterner Wucht. Man sah Landschaften aus Stahl, Drahtseilen und Beton, eiserne Kolosse, zwischen denen sich winzig wirkende Männer bewegten, die sie mit Kohle fütterten und mit Öl versorgten. Die meisten Bilder waren menschenleer. Es sah aus, als hätten sich diese riesigen Anlagen selbstständig und ihre Schöpfer überflüssig gemacht. Sie wirkten wie Protagonisten einer gespenstisch durchrationalisierten Welt, einer fabrikgewordenen Landschaft, so perfekt automatisiert, dass sie den Menschen fast ausnahmslos aus der Produktion verdrängt hatte. Umso verstörender musste ein Satz aus dem Vorwort des Bildbandes erscheinen, das der Schriftsteller Bruno H. Bürgel vorangestellt hatte. Nur Arbeit gibt Anrecht auf Lebensfreude, hieß es darin unter dem Titel »Hohelied der Arbeit«. Bürgel, ein überzeugter Sozialdemokrat, zitierte die weit verbreitete Vorstellung, es gebe nur einen wirklichen Adel, nämlich den des Schweißes. Zugehörigkeit erwerbe man sich durch Arbeit. Er entwarf das Idyll eines arbeitsteilig emsigen Landes, das nur durch schuftende Teilhabe zur Heimat werden kann. Des deutschen Vaterland, das ist das Land unermüdlicher Arbeit, das Land der Bergwerke und Hochöfen, der Walzwerke und Millionen Spindeln. Es ist das Land, in dem der Bauer mit einem langen Winter und mit karger Muttererde ringt, das Land inmitten eines Erdteils, durch den ohne Unterlass die kilometerlangen Schlangen der Güterzüge nach allen Kompassstrichen rollen, die breiten Flüsse goldene Lasten tragen, die Kräne Tag und Nacht vor vollen Speichern rasseln. Unendlich kompliziert, unendlich vielgestaltig ist deutsche Arbeit im 20. Jahrhundert, das den Grobschmied und den Präzisionsmechaniker braucht, den Mann im Schaltraum eines Elektrizitätswerks, das eine ganze Provinz mit Licht und Kraft versorgt, die kleine Arbeiterin, die an der Spinnmaschine ihr Liedchen summt. Das muss 1930, als der Band erschien, und mehr noch in den zwei Folgejahren, den Lesern wie glatter Hohn vorgekommen sein. Als Ullstein viele Monate zuvor den Bildband geplant und Bürgel sein Hohelied auf die Arbeit angestimmt hatte, konnten sie nicht ahnen, dass er zu Beginn der heftigsten Wirtschaftskrise erscheinen würde und es bald 6 Millionen sein sollten, denen sie das Recht auf Lebensfreude bestritten. Ein schlechtes Timing, das aber umso mehr offenbart, wie tief der Sturz war, der hier begann. Denn so kurz vor der Wirtschaftskrise konnte Bürgel den Zusammenhang zwischen Arbeit und Glück noch ungeschminkt auf den Punkt bringen. Der Verlust des Arbeitsplatzes brachte kaum einen anderen Sozialcharakter so aus der Fassung wie den Deutschen, dem das Brot erst dann richtig schmeckte, wenn es wohlverdient war. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das Apostel Paulus entlehnte Zitat benutzte Adolf Hitler genauso wie Ernst Thälmann. Es rangierte im Kanon deutscher Volksweisheiten ganz oben. Der Arbeitslose verstieß damit zwangsläufig gegen ein schier universelles Gebot. Er verlor das Gefühl der Zugehörigkeit, kam sich als Kostgänger der anderen vor, die das emsige Getriebe des modernen Lebens bildeten. Er wurde heimatlos. Arbeitslose träumen nicht von Revolution. In ihrem Elend wurden die Arbeitslosen schnell zum Ziel politischer Agitation. Agitatoren der KPD und NSDAP mischten sich in die Warteschlangen vor den Arbeitsämtern und versuchten dort Eindruck zu machen. Ernst Jünger, Vordenker der Rechtsradikalen, sah in den Arbeitslosen eine Reservearmee, mit der sich der autoritäre Staat der nahen Zukunft errichten ließ. Es verbirgt sich hier eine andere Form des Reichtums, zu dessen Erschließung das bürgerliche Denken allerdings unfähig ist. Millionen von Männern ohne Beschäftigung. Diese reine Tatsache ist Macht, ist elementares Kapital. Physisches Kapital für den Aufbau des neuen, antibürgerlichen Staates, den er freudig heraufziehen sah. Allerdings waren die Erwerbslosen nicht so leicht zu agitieren, wie Jünger sich das dachte. Arbeitslosigkeit war ein kollektives Schicksal, das individuell ausgestanden wurde. Auch wenn es Millionen waren, die plötzlich ohne Arbeit waren, sahen sie sich in ihrem neuen Status doch ganz auf sich allein gestellt. Sie hatten ihre Kollegen verloren und einen Großteil der sozialen Umgebung, in der sie bislang ihren Alltag verbracht hatten. Von dem ersten Augenblick an, in dem der Arbeitslose die Entlassungspapiere abholte, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft und zum letzten Mal durch das Unternehmenstor auf die Straße trat, sah er die Welt anders, nämlich von außen. So allein blieb er für gewöhnlich, selbst wenn es am Ende fast 6 Millionen waren, die sein Schicksal teilten, und Hunderte, mit denen er sich in die Wärmestube drückte. Denn zum Unglück der Arbeitslosen gehörte, dass sie keinen Stand bildeten, dass ihr Schicksal mit dem der anderen nur durch etwas Negatives, Nicht-Existentes verknüpft war. Es war nur das Fehlen von etwas, die Arbeitslosigkeit, die ihre Existenz bestimmte. Denkbar schwach war deshalb das Band, das sie mit den anderen verband. Wo sie zusammensaßen, brüteten sie oft dumm vor sich hin, rückten voneinander ab und mieden wechselseitig ihre Blicke. So sah es jedenfalls der Expressionist Karl Hofer in seinem bekannten Bild »Arbeitslose« von 1932. Die Weiden im Hintergrund malte er so, als würden sie anstelle der apathischen Männer die Arme in den Himmel recken. Aufgrund ihrer Vereinzelung blieb der Organisationsgrad der Arbeitslosen gering. Die Erwerbslosengruppen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, von denen es etliche Tausend gab, blieben auf die Fabriken der Großindustrie begrenzt. Der KPD gelang es hier und da, Hungerdemonstrationen und Arbeitslosenprotestmärsche zu organisieren. Der 6. März 1930 wurde zum Beispiel zum Internationalen Arbeitslosentag ausgerufen, an dem Großdemonstrationen in europäischen Metropolen stattfanden, ohne messbaren Erfolg, wie sogar die Rote Fahne zugab. Häufiger kam es zu anarchischem Krawall, zu spontanen Unruhen in den Arbeits- und Wohlfahrtsämtern. Hier lagen die Nerven blank, schnell eskalierte ein Streit, wurde laut und handgreiflich, bis der Funken auf die seit Stunden Schlange stehenden Menschen übergriff. Die wütende Menge drang in die Büros, warf Akten und Möbel aus den Fenstern und jagte die Beamten aus dem Amt. Dann wurde Kleinholz gemacht, bis zwei Hundertschaften Polizisten anrückten und die Knüppel flogen. Um mehr Ordnung und Disziplin in die Konflikte zu bringen, organisierte die KPD sogenannte Selbstschutzstaffeln der Erwerbslosen, die in den Ämtern Wache standen, bei Randale für geordnete Rückzüge sorgten und abends gegen die SA aufmarschierten, wo sie sich mit ihresgleichen, die beim Gegner in den Reihen standen, die Köpfe einschlugen. Insgesamt blieb für die Kommunisten jedoch der Erfolg ihrer Mobilisierungsversuche enttäuschend, wie sie sich selbst wiederholt eingestanden. Für detaillierte sozialpolitische Forderungen fehlte der KPD die Motivation, weil sie nicht die reformistische Illusion erwecken wollte, als ob sich auf irgendeinem Gebiet noch bedeutende Verbesserungen erzielen ließen. Gute Sozialpolitik müsse heißen, die Notwendigkeit der Eroberung der Macht deutlich zu machen. Seit 1929 setzte die KPD wieder ausschließlich auf Revolution. Sie wollte, genau wie die NSDAP, den totalen Systemsturz oder gar nichts. Gerade die einst mittelständischen Erwerbslosen fühlten aber wenig Neigung, sich eine Diktatur der Arbeiterklasse herbeizuwünschen. Und den anderen erschienen die ewig gleichlautenden Rezepte, mit denen die KPD nach der Revolution für Vollbeschäftigung sorgen wollte, allzu phrasenhaft. 1930 erklärte das ZK der KPD in einer Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes: Durch die Einführung des 7-Stunden-Tages und der 4-tägigen Arbeitswoche, durch ein festes Wirtschaftsbündnis mit der Sowjetunion und die Hebung der Kaufkraft der Massen werden wir die Erwerbslosigkeit aus der Welt schaffen. Arbeit würde zur Pflicht werden. Mit bolschewistischer Rücksichtslosigkeit werden wir allen bürgerlichen Faulenzern gegenüber das Prinzip durchführen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Den Arbeitslosen vor den Nachweisämtern und in den Wärmestuben muss das ziemlich abgehoben vorgekommen sein. Die Arbeitslosigkeit drängte nicht zu demonstrativen Akten sozialen Ungehorsams, sondern zur Resignation und Apathie. Wer nicht mit zähem Willen gegensteuerte, drohte die innere Balance zu verlieren. Das Zeitgefühl der meisten Arbeitslosen löste sich allmählich auf. Das Nichtstun ließ die verbliebenen Arbeiten zur unmäßigen Anstrengung werden. Oft wurden die Wohnungen vernachlässigt und die kleinsten Schritte von Unlust torpediert. Von einem Einschrumpfen der Lebensäußerungen sprach die soziografische Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal«, die drei junge Sozialpsychologen 1932 in einem österreichischen Fabrikdorf durchführten, das kollektiv arbeitslos geworden war. Obwohl die Bewohner jetzt über viel mehr Zeit verfügten, ging zum Beispiel die Zahl der Entleihungen aus der Dorfbibliothek drastisch zurück, auch wenn das nun kostenlos war. Für Politik interessierten sich die Arbeitslosen erst recht nicht. Ein Marienthaler erzählte: »Früher habe ich die Arbeiterzeitung auswendig können, jetzt schaue ich sie nur ein bisschen an und werf sie weg, trotzdem ich mehr Zeit habe.« Politik, das war etwas für Leute in Arbeit. Arbeitslose sahen die Welt als Ausgeschlossene an, denen sogar das Recht fehlte, sich in den Bürgerkrieg einzumischen, der sich an den Rändern der Gesellschaft erhob. Nur die Jungen suchten Anschluss, fanden ihn in den Kampfgruppen auf der Rechten oder Linken oder in den zahllosen Kinder- und Jugendbanden, deren Anführer Bulle oder Kuh genannt wurden, je nach Geschlecht. Dass die Wahlerfolge der NSDAP seit 1930 in einem proportionalen Verhältnis zum Anstieg der Erwerbslosigkeit stehen, heißt nicht, dass vornehmlich Arbeitslose Hitler gewählt hätten. Im Gegenteil. Sie blieben zumeist den Parteien treu, die sie immer gewählt hatten. Entscheidender für den Erfolg der Nazis war die Angst vor der Arbeitslosigkeit bei denen, die noch Arbeit hatten. Die Abstiegsfurcht radikalisierte die Mittelschicht und trieb sie den Nationalsozialisten zu. »Gerade an die Arbeitslosen denke ich immer zu«, ließ Hans Fallada seinen noch angestellten Pinneberg sagen, den von Sorgen gebeutelten jungen Familienvater aus dem Roman »Kleiner Mann, was nun?«, der als Verkäufer in der Herrenabteilung des Kaufhauses Mandl die Zukunft fürchtete. »Und manchmal denke ich, es wäre gut, wenn ich erst arbeitslos wäre. Dann brauchte ich doch keine Angst mehr davor zu haben, wie es ist und ob man es aushält. So lebt man doch ewig unter Druck.« Ganz unten angekommen, musste man den freien Fall nicht mehr fürchten. Unter besonderem Druck standen in der Weltwirtschaftskrise die Intellektuellen und Künstler, die nur in seltenen Fällen eine Festanstellung genossen und von der Zahlungsfähigkeit ihres Publikums mittelbar oder direkt abhängig waren. Journalisten, die nach Zeilen bezahlt wurden, waren von den abnehmenden Leserzahlen als erste betroffen. Im Warteraum des Berliner Tageblatts saßen stundenlang die freien Autoren, die eine Artikelidee anzubieten hatten oder auf einen kleinen Auftrag warteten. Viele Intellektuelle hatten sich in ihrer Jugend auf einen Weg als Rentenkünstler eingestellt, also darauf, von den Leibrenten aus ererbten Vermögen zu leben. Die Inflation hatte diese Lebenspläne zunichte gemacht und sie zu Erwerbstätigen unter prekären Bedingungen gezwungen. Zur Lage der Intelligenz schreibt der Historiker Jörg später: Freischwebend waren Intellektuelle wie Benjamin und Bloch vor allem in dem Sinn, dass sie ohne feste Anstellung, ohne Sozial- und Rentenabsicherung, ohne Alimentierung auf den Markt geworfen waren, wie noch keine Generation von Intellektuellen vor ihnen. Das galt für Links, aber natürlich auch für Rechtsintellektuelle und für akademische Freiberufler insgesamt. Dass so viele NSDAP-Anhänger aus dem Universitäts- und Studentenmilieu kamen, hat neben ihrem dünkelhaften Hochmut mit den dazu gar nicht passenden schlechten Berufsaussichten zu tun. Schon 1932 errang die NSDAP die Vorherrschaft in den Studentenvertretungen. Schaffendes und raffendes Kapital. Verletzte Arbeiterehre und Antisemitismus. Gegen die Angst vor dem Abstieg setzten die Nazis den Hochmut der arischen Rasse. Diese sei zwar allen überlegen, stecke vorerst aber noch tief im Schlamassel. Den Schlamassel definierte die NSDAP als Joch der Zinsknechtschaft. Für sie war die Wirtschaftskrise leicht zu verstehen. Schuld waren die Juden, die Siegermächte und ihre deutschen Erfüllungspolitiker, die das Vaterland ans Ausland verraten hätten. Die Nazis verstanden es, aus der Massenarbeitslosigkeit eine völkische Tragödie zu machen, aus der es nur ein Entrinnen gab. Deutschland müsse seine Ketten sprengen und sich vom Joch der Versklavung befreien. Sie hielten sich nicht lange mit dem Klein-Klein volkswirtschaftlicher Analysen auf, sondern interpretierten die Wirtschaftskrise als Kapitel eines welthistorischen Kampfes, in dem die Deutschen für immer untergehen oder gewinnen würden. Der kleine Mann auf der Straße fand sich im Pathos dieser Erzählung in einer Rolle wieder, mit der er sich identifizieren konnte. Sein Schicksal hatte mit einem Mal Sinn, weit über sein enges Privatleben hinaus, war eingebunden in ein Drama, das laut Hitler vor Jahrtausenden in den ägyptischen Wüsten und den eisigen Wäldern des Nordens begonnen hatte. Damals schon hätte sich das unterschiedliche Verhältnis von Israeliten und Ariern zum Wirtschaften und Arbeiten ausgeprägt. In der großen Oper der NS-Wirtschaftstheorie war der Deutsche durch Arbeit im empathischen Sinn charakterisiert als ein Mensch, der Arbeit als Pflicht versteht und ein gutes Werkstück als Zeichen seiner Ehre. Dieser mythische Arbeiter stand gleich neben dem Soldaten und den Bauern, dem sogenannten Nährstand, im Zentrum der NS-Ideologie. Es ging dabei nicht um den Arbeiter im engeren Sinne der Lohnarbeit, sondern um einen Typus, wie es beim Geistesverwandten Ernst Jünger hieß. Einen Typus höchster Modernität, der den saturierten Bürger hinwegfegen und einen ganz neuen Staat errichten werde, in dem ein einiger Wille zur Mehrung des Wohlstands aller herrsche. Der völkische Typus des Arbeiters könne vom ehrlichen Handwerker genauso verkörpert werden wie vom Bauern hinter dem Pflug oder vom Arzt am Operationstisch. Es sei die schöpferische Haltung, das Arbeitsethos, die Dienstauffassung, die diesen mythischen deutschen Arbeiter ausmache. Im Begriff der Pflichterfüllung konnten sich die Arbeiter der Stirn mit den Arbeitern der Hand verwandt fühlen, ohne ihre Klassenprivilegien ernsthaft gefährdet zu sehen. Indem die NSDAP die Arbeit in anthropologischer Allgemeinheit in den Mittelpunkt ihrer völkischen Agitation stellte, schaffte sie es, die Menschen in ihrer Angst vor dem Arbeitsverlust schichtenübergreifend anzusprechen. Nichts widerstrebte dem Mittelstand so sehr, als mit dem Proletariat in einen Topf geworfen zu werden oder gar unter dessen Herrschaft zu geraten. Sich mit ihm aber eins zu fühlen in einem empathisch überhöhten Begriff des Volkes, war etwas ganz anderes. In der als typisch arisch dargestellten Auffassung der Arbeit als Dienst- und Pflichterfüllung fanden leitende Angestellte und Arbeiter ein Identitätsangebot, das beiden schmeicheln konnte. Egalität, bei der niemand draufzahlen muss. Die Zerrüttung der Gesellschaft zerrte an den Nerven der Menschen. Sie sehnten sich nach Einheit und Gemeinschaft. Gemeinsamer Fronteinsatz für eine bessere Welt, ein jeder an seinem Platz. Eine solche Vorstellung war Balsam für die Seele der Menschen, die von Existenzsorgen geplagt wurden und nichts mehr fürchteten als das Gefühl des Ausgestoßenseins, in das der Verlust des Arbeitsplatzes sie stürzen würde. Die Wirtschaftskrise verletzte das Arbeitsethos der Deutschen tief. Die Vorstellung, dass Fleiß sich nicht mehr lohne, weil das Leistungsprinzip durch eine geheimnisvolle Auszehrung der Wirtschaft außer Kraft gesetzt worden sei, rührte an eine Grundfeste des Mittelstands, der Überzeugung, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Statt der darin vorausgesetzten Chancengleichheit folgte eine Pleite auf die nächste, während zur gleichen Zeit die Autos immer größer wurden, das Neonlicht strahlender, die Kleider eleganter, die Kaufhäuser luxuriöser.